Wenn der Techniker noch mal so eine Scheiße baut und wir hier nicht pünktlich anfangen können, dann feuer ich den... Was? Oh, Entschuldigung. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Pünktlich wie immer. Hallo. Wer was anderes behauptet, ist ein Frontalredakteur. Ja, irgendwer hat die Luftschleuse offen gelassen. Dann mussten wir den Druck erstmal wieder ausgleichen hier. Mann, das hat gezogen wie echt super. Ja, du hast gerade noch das letzte bisschen an Druck abgelassen und jetzt können wir starten. Wunderbar. Oh, wir steigen gleich mit dem Hauptthema ein. Ja, ich dachte, ja, machen wir gleich. Das ist eigentlich die perfekte Einleitung für alles andere, weil alles hängt mit allem zusammen. Ich ahme gerade schon seine Pose nach und bin gespannt. Ja, also dieses Video werden wir uns jetzt nicht angucken, wir werden dann drüber sprechen. Und zwar haben wir uns ja letzte Woche mit dem Frontal 21 Video beschäftigt und da waren wir nicht die einzigen. Da haben sich noch einige Leute mehr mit beschäftigt, zum Beispiel hier auch die anderen Kreaturen aus dem Weltraum, die ja, im Gegensatz zu uns Geld damit verdienen oder noch ein paar mehr Abonnenten haben, so 3 oder 4, so über den Daumen. Also eigentlich so circa 1 Million, so 1 Million mehr. Ja. Mehr. Ja. Und auf jeden Fall hier die Space Rocks, die hatten sich... Über die wir uns ja auch schon mal geärgert haben. Über die wir uns auch schon mal geärgert haben, ja. Aber das ist lange her und lange vergessen, würde ich fast sagen. Du meinst vergeben, also du hast ihnen einen Ablass verkauft. Ja, die haben in letzter Zeit ein paar ganz gute Videos gemacht und das war jetzt ein absoluter Höhepunkt. So wie auf Gamergate angesprochen und irgendwie... Man hat ja auch gemerkt, dass sie das einigermaßen verstanden haben, dass es so, wie es verkauft wird, irgendwie nicht stimmen kann. Das ist richtig, ja. Also sind da natürlich jetzt nicht ewig weit drauf eingegangen, aber mit dem Statement kann ich auf jeden Fall prima leben, was sie da gegeben haben zum Gamergate. Und ich fand es halt auch auf jeden Fall ziemlich gut. Also mal abgesehen davon, dass es halt so einen weiten Rahmen jetzt an Leuten auch erreicht hat, dass mit durch das Video von denen auch die Sachen, die sie da, also wir hatten uns ja letzte Woche auch drüber aufgeregt, aber so Sachen wie, dass sie sich auch dieses Hitler-Minecraft-Ding da mal rausgesucht hatten und dass es eigentlich nur irgendwie so ein Kanal war, der alle möglichen Parodie-Videos irgendwie mit Minecraft irgendwie macht und dass halt nur eins davon war, also dass man da auch überhaupt nicht davon ausgehen kann, dass das irgendwie ein Rechter da gewesen ist, der diesen Minecraft-Szenen da irgendwie produziert hat, die sie dann aber in ihrer schönen Doku irgendwie verdreht haben zu, ja, hier, man kennt's, ne, hier werden ja irgendwie... Ja. Also wenn das ein Rechter war, dann heißt das noch nicht, dass das eine Form der Unterwanderung ist oder so, ne? Das ist, ja, vor allem, also, wer das Space Frogs-Video nicht gesehen hat, dieses Minecraft-Video ist halt wirklich so ein der Untergang Meme-Video, nur halt mit Minecraft statt mit echten Bildern. Ja. Genau, also irgendwelche Audioausschnitte aus dem Untergang mit einer englischen Untertitelung darunter, die natürlich nicht das widerspiegelt, was da tatsächlich gesagt wird. Das ist ja dieses Meme, dass sie dann irgendwelche aktuellen Geschehnisse oder so dann da von Hitler kommentiert werden, angeblich, indem man darauf spekuliert, dass die Leute das halt nicht wissen, was da in Wahrheit gesagt wird, ja. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch ziemlich stark von denen und dann auch noch dieses ganze Drumherum da wieder, das war so richtig wieder, was ich auch erwarten würde von dieser Truppe, ne? Also die haben ja schon mal irgendwie den Popo versohlt bekommen von den Space Brocks, nämlich damals hier, die hatten sich ja auch schon extrem gut mit dieser Dokumentation von Herrn Stegemann beschäftigt. Herr Stegemann war ja auch wieder verantwortlich jetzt für diesen Frontalbeitrag, da hat er also auf jeden Fall noch eine Rechnung da offen. Und dass sie dann da halt in ihrem Video jetzt auch sagen, dass sie da sogar irgendwie über die Instagram-Kanäle von den Freundinnen von den beiden da irgendwie probiert haben, die da irgendwie zu erreichen, damit sie sie noch irgendwie verwursten können in ihrem Video über Nazi-Unterwanderung der Gaming-Kultur, dass sie die da irgendwie mit reinweben können, noch schnell, um den eins auszuwischen, da damals dafür. Also da gehe ich fest von aus. Ne? Also das ist zwar nicht 100% sicher, aber ich wüsste keinen anderen, also wer da eine andere Idee hat, warum die da erreichen wollten, der müsste also mitteilen. Über die Instagram-Kanäle der Freundin, das ist schon fast bizarr. Also, ja, das ist wie so ein Versicherungsvertreter früher, den sprechen sie Freunde, Verwandte und Bekannte an oder so. Weißt du, schon, hat schon was von Stalking so ein bisschen. Ja, schon. Weißt du, auf einen Partner drauf eingehen und sagen, wollen sie denn nicht da mitmachen und tralala und so. Also, das ist schon ein gutes Stück. Also. Ja, was aber das große Ding ist, dass ich hoffe, dass hier 325.000 Zuschauer und hier bei dem anderen Kasper, über den wir sicher auch noch sprechen, über 280.000 Zuschauer. Ich hoffe, dass diese Leute verstehen, was das bedeutet. Dass wenn Medien schon bei so einer kleinen Sache lügen und sich Dreck aus den Fingern saugen und Sachen zusammenkleben, die überhaupt keinen Bezug haben, dass die dann einfach mal den Transfer schaffen und sagen, was ist eigentlich mit unseren Medien los? Und mal genauer hinterfragen, anstatt nur zu konsumieren. Das wäre mir am liebsten, aber... Ja, ich denke schon. Ich meine, das scheinen die Herrschaften selber, die das produziert haben, ja auch zu tun. Und der andere Herr, genau, das war nämlich hier der Kuchen-TV, der hatte ja auch ein Video dazu gemacht. Und er ist ja noch auf jeden Fall so ein bisschen, ich sag mal, unseriöser unterwegs jetzt als die Space Frogs tatsächlich. Hat ja auch seine Monetarisierung irgendwann mal verloren. Hat ja auch so ein paar Sachen gemacht, die nicht ganz so toll waren. Also ich bin da so nicht drin in dem Thema. Ich habe das nur von anderen Videos irgendwie mitbekommen. Aber ja, und der hat Gamergate eigentlich auch sich irgendwo eingelesen, wo es ganz vernünftig war, wo er hier auch die Referenz hier hatte auf die auf das Not Your Shield, was er allerdings Not Your Shield oder so genannt hat. Aber ja, ist ja im Prinzip egal. Das war ja dieser Hashtag, wo die ja immer noch bestreiten, dass es den gegeben hat oder so, dass das nur Sockenpuppen gewesen wären oder so. Ne, wo sich ja, halt, aber zu allem Überfluss hat er hier auch noch einen Not Your Child Hashtag Tweet eingeblendet, wo es falsch geschrieben ist. Großartig. Ja. Na gut, vielleicht kommt, dann ist das ja auch zu entschuldigen. Ja, und dann, wo er dann hier wegguckt, in dem nächsten Ding, was ich ja eben schon hatte, da hat er sich ja noch irgendwie das dann angelesen mit den Fine Young Capitalists, genau. Also, das sind ja auch so. Ich fand das auch schon okay, was er da gesagt hat. So. Ein paar starke Punkte, ja, auf jeden Fall. Das sind ein paar starke Punkte, auf jeden Fall, ja. Also, bin ich auch sehr mit zufrieden. Hat mich auf jeden Fall ziemlich gefreut, weil halt allein auch von der Reichweite des Ganzen her und das halt auch so Leute, die ja jetzt eher das so aufschnappen, was man halt so aufschnappt, ne, jetzt nicht so wie wir da von Anfang an sich damit beschäftigt haben, dann trotzdem da doch noch zu vernünftigen Quellen gefunden haben, weil die Dichte an Bullshit, die ist halt ziemlich hoch, ne? Also wenn man das nur mal so eingibt oder so, und da kommen wir auch gleich zum dritten, weil was dann hier leider das Negativbeispiel in der Runde war, waren hier die Herrschaften von Massengeschmack TV, die hier diese Seite dazu gefunden haben, nämlich von, ich kann das jetzt hier nicht mehr ganz, kann das einer von euch noch entziffern? Für mich ist das zu klein. Irgendwas mit Spiele, Kultur. Ja, genau, das ist auf jeden Fall irgendwie so eine Stiftung Spielekultur oder sowas. Und ja. Dementsprechend, das können wir vielleicht nochmal abspielen, was der Holger dann hier gesagt hat. Ja, den müsste man dann eigentlich mal direkt angehen und ihm sagen, hier, wir müssen mal mit dir sprechen. Ja, schon geschehen. Werden die eine ganz klare rechtsextreme Agenda verfolgen. Heimatdefender sei nun ja ein ziemlich durchschaubarer Propagandaversuch. Auf den ihr auch prompt reingefallen seid. Gut gemacht. Naja, nach spätestens 5 Minuten ist das Thema dann ausgelutscht. Aber der Beitrag soll ja noch ein bisschen länger sein. Also wird eine Brücke zum Thema Gamergate geschlagen. Gamergate war vor 6 Jahren mal ein trendiger Hashtag. Es ging darum, dass eine Spieleentwicklerin wohl mit mehreren Gaming-Journalisten ins Bett ging, um für das von ihr entwickelte Game gute Kritiken zu bekommen. Als das herauskam, lästerte die Männerwelt heftig. Es kam sogar zu Morddrohungen. Nach dem Motto, so sind sie eben die Weiber. Dieser Beitrag schlägt nun eine Brücke zu dem Thema, weil ja rechte Kerle auch eher so frauenfeindlich drauf sind. Und schon ist man quasi bei einem ganz anderen Aspekt als vorher. Gamergate. Wir haben das mal für euch in GTA nachgebaut. 2014. Immer mehr Frauen spielen. Die Gaming-Community wird bunter. Und das sollen auch die Spiele werden. Frauen wollen nicht nur sexy Randfiguren in Games sein. Männliche Gamer wehren sich. Massiv. Unter dem Hashtag Gamergate trollen sie Gamerinnen und Entwicklerinnen. Sie verbreiten Desinformation, Hass und Morddrohungen. Der Frauenhass schweißt zusammen. Die extreme Rechte erkennt ihre Chance und umarmt die Gamer. Was ist los? Was erzählt die uns hier? Allein diese vollkommen absurde Idee. Wir haben euch das mal in GTA nachgebaut. So, dann sehen wir also, wie Frauen von Männern aufs Maul kriegen. Das hat mit dem tatsächlichen Sachverhalt überhaupt nichts zu tun. Eigentlich ist... Ja, so viel zu dem Ding. Und das ist ja auch das, was im Endeffekt die auch die anderen Videos, die das halt so angerissen haben, bei denen war das immer so, von wegen so, ja, wie kommt ihr denn jetzt auf dieses Gamergate? Und da muss man halt dann ganz ehrlich sagen, aber wenn man diesen Huberts und diese ganzen Leute da schon seit ein paar Jahren kennt, da weiß man halt, das ist bei denen ein festes Ding. Also die können da nicht drüber reden, ohne dass sie mit diesem Gamergate-Ding ankommen. Weil diese ganzen Ansichten von wegen, ja, und dann kam die Alt-Right und das waren ja dann alles Rechte und die haben sich dann da zusammengeschlossen und dieses ganze Zeug, das ist alles bei denen, das ist alles bei denen Usus, ne? Also da sind die, das ist bei denen fest drin in ihrem Weltbild, das muss immer sein, ne? Das wohnt mietfrei in ihren Köpfen. Ja. Genau. So. Der Holger hatte das ja ganz richtig dargestellt, dass es eigentlich ja zwischen den Themen so keinen wirklichen Zusammenhang gibt, ne? Naja, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Den Zusammenhang gibt es halt dadurch, dass diese Leute, die diese Beiträge halt produzieren, ja, den halt für gegeben halten. Und das ist ja eben das Ding. Aber ja, das, was er sich da ergoogelt hat, war leider keine gute Quelle. Also unter dem Beitrag von Kuchen gibt es auch eine Stellungnahme vom ZDF. Guck doch mal, ob die ist, glaube ich, die oben relativ weit. Guck mal. Haben die das nicht unter das Originalding drunter gepostet? Nee, ich meine, das wäre hier drunter, oder? War das unter dem Originalding? Kann auch sein, ja. Kann auch sein, dass es unter dem Originalding war. Du hast das recht. Stimmt, unter dem Originalding, ja. Weil da sind sie nämlich auch zurückgerudert von der Darstellung mit GTA, weil das hat ihnen wohl massive Kritik eingebracht. Ist ja auch verständlich, weil es richtig asozial ist, das so zu bebildern. Ja, aber was sie da ja so gerudert haben, ist, dass sie gesagt haben, das wäre überspitzt gewesen. Aber die sind ja jetzt nicht von der Aussage zurückgetreten oder so. Nee, sie haben ja noch draufgesattelt und haben einen Beweis dafür, dass ihre Darstellung von Gamergate richtig ist, angefügt, nämlich den Beweis eines Meinungsartikels ja. aus der New York Times, glaube ich, wo jemand irgendwie Jahre später irgendwas wieder zusammenfantasiert hat über Trump und Yiannopoulos und Gamergate. Und ja, das ist halt unser super toller Gemeinwohljournalismus, ne? Der die New York Times wiedergibt und deswegen 1750. Die Frage ist dann, wenn man jetzt als Zuschauer sozusagen auf die Idee kommt, dass nicht nur das eine Thema vielleicht ein bisschen verschoben ist oder so, ne? Was bringt dann dazu, dann weitere Dinge in Frage zu stellen oder so? Kann ja nicht sein, dass man irgendwie denkt, das ist das einzige Thema, das ein bisschen verschoben ist oder so verschoben dargestellt wird. Ja. Und ich habe mir übrigens auch nochmal die Mühe gemacht und bei Steam, ich war ja auch 1750, macht das dann, ne? Müsst ihr mir alle überweisen jetzt. Ich habe hier so ein paar graue Wölfe gefunden, guck mal, hier. Hier sind sogar 370 Leute drin in der Gruppe. Boah. Das ist praktisch eine rechte Unterwanderung, ja. Ja, das ist gar nicht. Ich finde das ganz schlimm, dass Steam da nichts macht. Ja, genau. Bitte alle löschen. Ja. Christian, du bist echt eine Pappfigur. Genau, was ich halt auch so, also ich meine, das rechne ich den Leuten ja an. Es war ja eigentlich immer der Tenor bei diesen Videos jetzt, dass der Huberts quasi ja auch als der Experte in dem Video ja auch selber gesagt hätte, dass das mit der Nazi-Unterwanderung quasi nicht so ein Problem wäre oder so. Aber wenn man natürlich den Herrn Huberts kennt, dann weiß man natürlich, dass er da voll und ganz dahinter steht. Ne? Also, und das hat er hier auch nochmal. Das hat er hier auch nochmal mit diesem kleinen Thread hier halt bewiesen, ne? Wo er das dann alles nochmal da ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben hat. Und halt Double Down auf alle seine Missverständnisse, Sachen. Missverständnisse, ne? Ja, sicher. Ja, genau. Missverständnisse. Ja. GTA-Nummer ist ein bisschen cringe, ja. Und dann wird hier natürlich auf kein Pixel den Faschisten verwiesen, wo ja Mars auf seinem Blog ganz genau drauf eingegangen ist, auf den Kram von denen. Und dann, das wusste ich ja auch noch nicht, dass diese Caroline Schwarz, die ja auch jetzt schon von der Bundeszentrale für politische Bildung verlegt wird, das ist halt in diesem Zusammenhang halt auch ganz wichtig, ne? Also, weil wenn man da jetzt nur so drauf guckt, von außen könnte man jetzt meinen, ja, das ist ja total fundiert, ne? Hier der Herr Huberts, der hat hier Quellen, ne? Das ist hier Bundeszentrale für politische Bildung, das ist bestimmt total fundiert und so. Aber was hier halt nicht steht, ist, dass der Herr Huberts halt auch zwar, glaube ich, nicht fest angestellt, sondern als für einzelne Projekte oder so, auch für die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung arbeitet. Und mit anderen Worten, das sind quasi Kollegen von ihm, die da irgendwelche Bücher veröffentlichen und diese Bundeszentrale mit deren ideologischen Einschlag, da haben wir auch schon öfter darauf hingewiesen, was da für einseitige Dinge da publiziert werden und halt auch lauter Meinungskrempel, ne? Also irgendwelche Meinungen über die Gesellschaft werden da verlegt als, also diese Meinungen kann man ja alle haben, ne? Also können die Leute ja auch ihre Bücher drüber schreiben, aber das halt eben dann zu adeln als politische Bildung und das dann alles nur in eine Richtung, das ist halt eigentlich ein Unding. Und ja, das ist dann halt so diese Echokammer, die sich da auftut. Ne? Also die ganzen Leute können alle schon im Kreise um sich herum verweisen, irgendwelche Leute, die ihre Bücher schreiben können, auf den Herrn Huberts als Medienwissenschaftler verweisen, Herr Huberts kann auf irgendwelche Bücher dann verweisen und so ein Außenstehender, der von draußen draufschaut, kriegt halt irgendwie den Eindruck, oh ja, das ist ja hier was und da was und dort was, aber im Endeffekt ist das alles eins. Ne? Also das ist alles die gleiche Gruppe von Leuten, die da schon lange ihre vorgefassten Sachen haben, die sich da alle gegenseitig befruchten. Und ja, dieses ganze Ding von wegen, dass ja auch Gamergate irgendwie so eine Kampagne gewesen wäre, um irgendwelche Leute fertig zu machen oder so. Das, was die da haben, die haben ihre komischen Feinde und so ein Kram. Deswegen fragen sie es auch bei den Space Rocks dann an, damit sie da irgendwelche alten Rechnungen begleichen können. Deswegen haben sie auch in dieser Dokumentation da den hier Imp und Dorian damit reinziehen wollen damals in diese ganzen Sachen, die da neben den Zellner packen und so ein Zeug. Das ist deren Ding, ist, dass irgendwelche Leute da fertig machen, mit denen sie da irgendwelche Rechnungen offen haben, weil sie die irgendwie haben doof aussehen lassen, das aufgezeigt haben, was die für einen Humbug reden, da teilweise wirklich. Und das auch noch als Wissenschaftler oder irgendwie in der politischen Bildung und so, wo dann wieder mit losgerannt wird und dann auf anderen Sachen, in anderen Punkten dann wieder Policies damit gemacht werden. Weil dieses Kein Pixel den Faschisten, das hatten wir ja auch schon, die tauchen ja schon in Drucksachen auf, in Parlamenten, wo dann irgendwie darauf verwiesen wird, irgendwie gesagt wird, hier, wir müssen da jetzt was machen, Quelle Kein Pixel den Faschisten. Ne? Also das ist alles nicht so ganz egal. Das kann man wirklich nicht sagen. Und das ist ganz wichtig bei der ganzen Sache, dass diese Dinge halt wirklich schon länger laufen und diese ganzen Leute uns alle schon ganz prima bekannt sind und dass sie auch nicht runterkommen von diesem, wo sie da drauf sind, diesem Film, den sie da fahren. Ja, diese komplizierte Geschichte von 19 Tweets hier. Ich meine, alleine das macht das schon klar, Das ist von der Definition, was sie sich da vorstellen, was sie da bannen möchten oder so, oder wer bannen, ne, dass das irgendwie alles ein bisschen diffizil ist, so, ne? Eigentlich kann man auf solchen Dingen, auf solchen komischen Glaubenssätzen da aufgebauten und ja, wie gesagt, ganz, ganz feinsinnigen irgendwie Unterscheidungen oder so, da kann man doch keine Gesetze oder sowas auch machen. Das ist doch wirklich ein starkes Stück, was er sich da verzapft, der Vogel. Lass uns doch bitte in Zukunft bei Kritik an Intersektionalismus nicht direkt in Panik geraten und vom Schlimmsten ausgehen, beziehungsweise es unmittelbar projizieren, sondern gelassene Manöverkritik an der Berichterstattung leisten, ohne gleichzeitig existierende Probleme zu verleugnen. Deal? Deal, Christian. Jo, haben wir, ne? Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Also, wenn man irgendwas von dem falsch findet, dann ist es halt Hass und wenn die irgendwas falsch finden, ist es Kritik. Und die Kritik darfst du erst recht nicht falsch finden, weil sonst ist es Gebäsche und ja, also Und gebessert, da hat sich überhaupt nichts gebessert, Christian. Und das, da merkt man auch mal deine Expertise von dieser ganzen Community da, über die du meinst, dass du da irgendwie über die da irgendwie charakterisieren könntest oder so. Weil, na, das haben wir ja jetzt gesehen. Die Leute, die merken das instinktiv, dass das halt Schwachsinn ist. Und dann gucken sie mal nach, dann auch noch bei irgendwelchen Sachen dann. Also sogar noch mehr als wir, die ja dann doch eher reflexartig wieder hier gehandelt haben, mit den Augen gerollt, nach dem Motto, here we go again. Ne? Also deswegen fand ich das halt richtig gut, dass die Space Rocks da noch mal ein paar mehr, das mit dem Breivik, das wäre mir auch gar nicht eingefallen, dass das natürlich auch ein Name ist, den andere Leute auch haben können. Obwohl er sich hier natürlich wieder, Herr Huberts, wieder ein Beispiel rausgesucht hat, wo da irgendwer noch was drunter stehen hatte oder so. Ja, das mag es ja auch alles geben. Aber das ändert ja nichts daran, dass ihr da ja trotzdem euch das rausgesucht habt und das problematisiert habt, ohne diese Einschränkung. Dass es auch einfach nur die Namen von irgendwem sein können. So wie das ja immer das Problem ist bei euch. Diese ganzen Sachen, ne? Wie mit den grauen Wölfen und so. Dass ihr dann auf solche Ideen natürlich nicht wiederkommt. Das ist immer nur das rechte Lager irgendwie, was das unterwandern will. Und diese ganzen anderen Leute, die auch alle Bullshit machen, irgendwelche Ideologien haben, irgendwelche Hammer- und Sichel-Leute und solche Leute, die gibt es natürlich alle nicht. Die wollen alle nur Frieden und Freiheit und Demokratie natürlich. Man hat es leider einfach, warte mal bitte, den letzten möchte ich gerne noch vorlesen. Man hat es leider einfach auch mit so vielen Leuten zu tun, die weder wohlwollend noch sinnerfassend Informationen aufnehmen wollen. Im Zweifelsfall missverstehen, dann muss man sich nie ernsthaft auseinandersetzen. Diesen Leuten gebt ihr Futter. Das ist so ein jämmerliches Geheule, was du hier abziehst. Nee, es gibt einfach Leute, die wollen deine Informationen nicht aufnehmen, weil die halt andere Informationen haben. Und du bist derjenige, der sich nicht ernsthaft mit den anderen Informationen auseinandersetzt, sondern der immer sagt, ja, Gamergate, das waren diese Nazis und die haben dann Trump gewählt. Und wenn jemand was anderes sagt, sagst du, nee, hör mir mal zu, ich bin Experte. Ja, was hat er damals gesagt? Ja. Irgendwie... Ja, wenn man richtig diskutieren will, dann muss man aber schon einen gleichen Erkenntnisstand haben. Oh, oder das war der zu mir gesagt hat, mein Bildungsstand wäre wahrscheinlich das Problem, stimmt. Ja, genau. Ja, es sind zwei Leute. Ich würde dir das gleiche Angebot machen, 500 Euro in einen Pott für einen guten Zweck und dann machen wir einen allgemeinen Allgemeinwissensquiz und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Komm, Christian. Trau dich. Ja, und dann noch so Leute missbrauchen und ihnen nämlich Aussagen zurechtschnippeln. Ne? Ist ja keine gute Gesinnung sozusagen vermuten dahinter. FGM und Jugendschutz. Ja, und da ging es ja auch direkt weiter. Ne? So ein Zufall ja auch, dass so ein Beitrag dann erscheint im unmittelbaren Vorfeld von so einer Fachtagung, die sie dann machen, wo sie genau das Gleiche dann wieder erzählen und das problematisieren. Zufall, ne? Also diese Zufälle sind immer so zufällig. Keine Ahnung. Ja, aber richtig lächerlich wäre es ja nur, wenn der Huberts da jetzt bei der Fachtagung auch dabei gewesen wäre. Meinst du, ja? Gibt es denn genug Nazis, dass sie alle was zu tun haben hinterher? Oh, Vero Kracher lese ich hier schon. Da war ja Qualität genau. Dann auf jeden Fall. Vero Kracher berichtete von Gamergate. Genau, Vero Kracher. Oh mein Gott. Zur Erinnerung, das ist diese Dame, die sich früher marxistische Feministin auf Twitter genannt hat. Und ja, da kann ich nur sagen, auf jeden Fall, ne, irgendwie Unterwanderung von irgendwelchen Communities oder so, eigenes Weltbild projizieren, andere Leute da schlecht reden, die gegen die wunderbare Ideologie, die uns den Frieden und die Freiheit bringt, reden, sein. Das gibt's von rechts nur, ne? Ich glaube, das kann es ja sonst. Aber die Antonis-Stiftung ist auf jeden Fall ein total neutraler Partner, auf den man sich verlassen kann, der auf jeden Fall die Welt mit ihren Problematiken und in seiner Komplexität vollständig abbildet und da auch niemals irgendwelche Extremisten irgendwie fördern würde oder so. Kannst du sicher sein, dass der Leo Terrorgeschichte immer Antisemitismus als Ursache findet. Deren Sprüche irgendwie da verbreitet oder weiß ich nicht was. Ne? Also das ist vollkommen ausgeschlossen, würde ich sagen. Die sind bestimmt total... Oh, guck mal da, den kenne ich doch irgendwo her. Ist das eventuell... Das ist der Christian. Aha, aha. Guck mal. Kann doch nicht sein. Das ist wirklich so ein Best-of Big Prinz, Christian Hubert, Random Shot. Ja, und diese... Da waren sie alle. Marc Wischnewski Räuberhose, die sie da haben, das ist die Dame von der politischen Bildung, auf deren Buch er verwiesen hat. Da hocken sie halt... Die hat mich auch schon vor Jahren geblockt, so wie es aussieht. Ganz komisch. Da hocken sie halt jetzt zusammen im gleichen digitalen Wohnzimmer halt und haben sich ganz doll lieb. Ja, geben Einblick in toxische Abgründe auf Steam. Ja, genau. Wahnsinn. Toxisch. Und Domshot, ja, genau. Den kennen wir ja auch schon länger. Domshot hat wieder was ausgegraben. Sicher. Ja. Aber neben dem Reporten von Hasskommentaren muss es Initiativen und Projekte wie Good Gaming und Keinen Pixel, die sich mit Gegenrede und einer Kahn halten, in Communities gegen GMF stellen. Der Satz macht keinen Sinn. Neben dem Reporten von Hasskommentaren muss es in Initiativen Projekte wie Good Gaming, die sich gegen GMF geben. Da fehlt ein Geben. Das muss die einfach. Kommt vielleicht im nächsten Absatz erst. Ja, ich meine, das ist Social Media, da kann man sich immer vertippen. Das ist, glaube ich, das geringste Übel. Na, wenn ich das professionell für Geld machen würde, würde ich aber besser Korrektur lesen. Ich mache das ja nur aus Spaß. War kein Platz mehr, vielleicht. Ja, kein Platz mehr ist ja auch der Grund, warum wir nicht dahin durften, offiziell. Also, der Abel hatte versucht, sich anzumelden. Ja. Ich hab nicht mal eine Antwort gekriegt. Der Abel ist schon eine Stufe weitergekommen. Ja, mir haben sie gesagt, dass es also dass einfach kein Platz da ist. Und dann dachte ich mir, oh, das ist aber schade. Also ich hätte mich gerne weiterbilden lassen. Also. Ah, lustigerweise war es aber so, dass jemand anders reingekommen ist. Wir nennen ihn mal Hans. Und der hat mir live von da berichtet, via Twitter Direct Messaging. Und es war auch ganz unterhaltsam, mal so live irgendwie einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. Und wir werden den wahrscheinlich auch demnächst nochmal interviewen, aber in einem Sonderstream, der hat bereits über diese Konferenz gesprochen auf, wie heißt das, Konfliktmagazin, auf dem Videokanal, YouTube-Kanal von Konfliktmagazin. Ich habe aber den Titel jetzt gerade nicht parat. Aber der hat mir zum Beispiel die Preziose verraten, dass dort auch über uns gesprochen wurde, dass die Weltraumaffen erwähnt wurden auf dieser Konferenz. Ah, wir wurden erwähnt. Interessant. Ja. Wahnsinn. Ja, wir wären auf dem absteigenden Ast und würden nicht mal mehr wöchentlich streamen und niemand würde uns zuhören und so. Und dann haben sie alle zusammen gelacht und haben sich gefreut. Das stimmt, ja. Sieht man mal, wie gut die recherchieren. Ja, dann haben wir auch diesen Report hier rausgekriegt aus der Tagung. Inzwischen ist er offiziell veröffentlicht von Hass im Netz und Jugendschutz.net, aber wir hatten ihn schon vorher über geheime Kanäle aus der Tagung bekommen. Hans hat viele Botan-Spione geopfert, um uns die Pläne des Todessterns zu bringen. Ja, Rechtsextremismus im Gaming. Ich dachte einfach, du klickst mal ins PDF und wir... Es macht eigentlich der Link oben drüber. Es macht fast keinen Sinn, wirklich da drin zu lesen. Rechtsextremismus und Gaming, ein komplexes Verhältnis, finde ich auch schon ein super Titel. Ein komplexes Verhältnis. Medienverhältnis. Von Jugendschutz.net. Jugendschutz.net ist eine vom Bund finanzierte Aktion. Und es wird das Übliche. Ja, hier, ne? Also jemand bei War Thunder aktiv, Rechtsextreme suchen per Instagram Mitspielerinnen und Mitspieler. Ich weiß jetzt nicht, wo man da genau dran sieht, dass das rechtsextrem ist, aber. Und auch hier darf der Minecraft-Hitler nicht fehlen. Ja, Hitler als Pixelgrafik, Skins mit SS-Uniformen und Hakenkreuzen für das beliebte Spiel Minecraft können einfach runtergeladen werden. Sag mal, die Globalisierung habt ihr noch nicht verstanden, oder? Das ist immer das Erste, was die Amis machen, oder nicht mit zu spielen, ne? Ja, oder auch in Asien oder sonst wo ist Deutschland ist eins der wenigen Länder, wo das verboten ist. mit diesen Symbolen irgendwas zu machen. Also ich verweise da immer wieder gerne auf die Band Slur aus Thailand zum Beispiel. Ein ganzes Video in SS-Uniform gedreht haben, weil sie es lustig fanden. Die dürfen das auch. Du darfst es dann halt nur nicht in Deutschland zeigen und zensieren. Ja. Aber ja, hier, warte mal, der Absatz ist gut. Das interaktive Abenteuer Infokrieg verspricht den Beteiligten Spiel, Spaß und Spannung, während es den offenen Diskurs bedroht und angebliche Feinde einschüchtern soll. Beispielsweise werden in sogenannten Twitter-Raids konzertiert Hashtags gepusht, um die eigenen Narrative zu verbreiten. Ja, das stimmt, das Aufschrei, Campus-Rassismus, Nein heißt Nein, Team Gina Lisa. Oder trendende, populäre Hashtags gekapert und mit den eigenen Inhalten geflutet. Die Begriffswahl ist dabei nicht zufällig. Im Gaming-Kontext steht Raid, kurz gesagt, für das verabredete gemeinsame Bezwingen von Gegnern in Multiplayer-Rollen. War das nicht das, was die Sarkisian auch gemacht hat? Sich einen Hashtag zu krallen und den zu setzen mit ihrem Thema? Oder das, was Böhmermann mit Reconquista Internet gemacht hat, ist auch gar nicht. Also, aber hier geht es natürlich nur um Reconquista Germanica, um 4chan, 8kun und Coldchan. Hier wird erklärt, was ein Imageboard ist. Ja, und natürlich Halle, Neuseeland etc. Alles Gamer, alle haben gegamed. Dann Steam, also im Endeffekt haben wir hier nochmal das Frontalding in grün und hier sehen wir auch, guck mal, die Bundesländerwappen, guck mal, Bundesministerium für Familie, Senioren und Jugend, guck mal, Europäische Gemeinschaft, guck mal, Demokratie leben, die Medienanstalten sind auch dabei. Man könnte fast irgendwie davon ausgehen, dass hier aus allen Rohren geschossen wird. Frontal, Amadeu, Tagung, neue Broschüre. Ist fast, als wollte jemand ein Narrativ etablieren. Ja, und ganz zufällig wurde jetzt auch im Bundeskabinett gibt es hier diesen Beschluss, dass man jetzt Rechtsextremismus und Rassismus wirksam bekämpfen möchte, endlich mal. Ich weiß nicht, warum man es vorher auch nicht gemacht hat, weil vorher mochte man die Rechten wahrscheinlich, jetzt hat man sich überlegt, sind vielleicht doch nicht so cool oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber jetzt will man das wirksam bekämpfen, jedenfalls hat man sich entschieden. Und wo ich hier gerade eigentlich schon hingescrollt hatte, war das, was hier eigentlich am interessantesten ist, Rechtsextremismus, Antifeminismus, neue Projekte werden gestartet, um den Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und Antifeminismus herzustellen, besser zu beleuchten. Dafür werden verschiedene Modell- und Forschungsprojekte initiiert. Also es regnet warmes Geld über Frau Kracher und ihre Freunde. Ja, so ungefähr, ne? Und wie gesagt, ob da genug Objekte zum Untersuchen vorhanden sind. Ja, also ich denke, genau, würde ich auch in Frage stellen, schon allein deswegen, wenn das jetzt wirklich so ein Ding wäre, dann müsste ja eigentlich unsere Nachrichtendienste, Bundesnachrichtendienst und so müsste ja eigentlich dann reichen dafür, oder nicht? Um das hier Verfassungsschutz vielmehr, um das festzustellen, dass es da diese Gefahr gibt oder so, aber die sind wahrscheinlich ja auch von den Maßen von Rechten unterwandert oder so. Also wenn der Extremismus nicht von alleine sichtbar wird, sowas in der Art, meinst du, ja? Das heißt, dass man den erst suchen muss in der Bevölkerung mit Untersuchungen und so weiter, was hier gemacht wird und geplant wird, ja, ja. Ja, weil das ist nämlich auch wieder so ein Ding. Ja. Klar, es gibt sicherlich diverse Papiere aus irgendwelchen Universitäten, die man so ranziehen kann. Und das sind dann mit Sicherheit auch alles wieder irgendwelche Meinungsartikel von irgendwem, die da geschrieben worden sind, die dann halt irgendwie auf GamerGate verweisen und sagen, hier, das ist der Beweis. Ne, also mit anderen Worten, nichts Vernünftiges, ja. nur Humbug. Aber ja, halt tausendfach im Kreis rum verwiesen, kann man immer weiter darauf verweisen, etablierte Wahrheit. Und ja, kann man dann mal hier, was war es, 1,1 Milliarden Euro wollen sie für den Krempel ausgeben. Und natürlich in diesem Fall, weil sie es sich ja schon groß oben drüber geschrieben haben, dann halt auch nur noch in diesem Bereich. Ne? Also nichts mehr mit Linksextremismus oder mit Islamismus oder so, sondern nur noch den Rechtsextremismus, weil das ja das allergrößte Problem auf jeden Fall ist. Und nur, ja, da dann drauf geschossen werden muss mit der großen, und was sie hier auch alles drin haben, ist, ja, überall rein, ne? Also hier Hass im Netz, Arbeit gegen digitalen Hass und Gewalt wird intensiviert, weitere Modellprojekte, Themenfeld, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien zu einer Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz ausgebaut, das ist dann vielleicht auch was, wo diese Jugendschutzleute dann eventuell mit rein involviert sind, könnte ich mir vorstellen, ohne es jetzt genau zu wissen. Ja, es ist sicher an vielen Stellen Ausbau der Kinder, die politische Bildung und die Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus, bla bla bla und so weiter, wird gestärkt. Mit anderen Worten, diejenigen, die jetzt da letzte Woche ihre Tagung abgehalten haben, können sich auf den warmen Geldregen freuen. Also das ist halt eben das Ding. Und das muss euch auch bewusst sein, Space Frogs und Kuchen und wer auch sonst sich damit nur am Rande beschäftigt. Das ist im Endeffekt hier das, in dem Zusammenhang das alles steht. Und das ist im Endeffekt das, was ihr kriegt. Also ihr habt euch jetzt darüber aufgeregt, das haben auch viele Leute mitbekommen. Und im Endeffekt, ja, reiben die sich trotzdem alle die Hände, weil sie dann hier im Bundestag diesen Krempel dann hier bald dann beschlossen haben von der Regierung her. Und ich denke mal, von den anderen Fraktionen wird da auch wieder nicht viel Gegenwind kommen, weil es ist ja gegen Rechtsextremismus und man weiß ja, dass das ein Problem ist. Und es ist ja auch ein Problem, aber diese Maßnahmen sind halt überhaupt nicht geeignet. Und diese Leute, die das hier feststellen wollen und sich anschauen wollen und dann irgendwie darauf reagieren wollen, sind überhaupt nicht geeignet, sind komplett Ideologen selber und können nichts anfangen mit Freiheit und hier, also marxistische Feministin, ne, das reicht eigentlich schon. Normalerweise würde mir das eigentlich genügen, um denen keinen einzigen Cent mehr geben zu wollen. Und die können ja ihren marxistischen Feminismus-Kram auf ihren Blogs meinetwegen schreiben und meinetwegen auch irgendwelche Bücher schreiben, wenn sie wen haben, der es verlegen oder selber verlegen oder was weiß ich was. Das ist ja ihr gutes Recht. Aber warum kleben wir dann in den Stempel wehrhafte Demokratie? Ja, so wollen sie es irgendwie nennen, wehrhafte Demokratiegesetz oder so. Oder Förderung oder irgendwas, ich hab's schon wieder vergessen, aber mit wehrhafter Demokratie auf jeden Fall. Ja, also, weil die SPD alles im Vorfeld regeln muss, weil die alles prophylaktisch regeln wollen, weil die immer die Bedrohung von vermeiden müssen und wollen und das politisch versuchen einzuleiten und so weiter. Das funktioniert aber nicht, weil man nicht in die Zukunft gucken kann. Ganz also einfach. Mit der Kracher und wehrhafte das auch die Demokratie Trotzreaktion machen. Der Menschen außer Acht lässt, sorry. Ja. Mit der Kracher wehrhafte Demokratie machen, also das ist wirklich Clownswelt 3000. Ja, die laufen zuerst mal zur Polizei und sagen, der müsste uns helfen oder suchen immer jemand, der sie beschützt oder so. Ne? Also, wenn es dann hart auf hart kommt, muss ein Gesetz her und so weiter. Das ist ja hier auch so. Also ich habe mir das Ding auch durchgelesen und ich fand das ziemlich viel Gerüst und ziemlich wenig Futter da drin war. Also die machen ganz viel Ausbau und Aufbau und Weiterführung und Fortführung und Entwicklung von und du weißt immer gar nicht, was sie denn da meinen und so weiter. Und wenn sie dann ihre Forschungsprojekte beschreiben, Geld. Dann weißt du auch nicht, was sie rausfinden wollen. Geld, sondern schreiben nur, dass sie da was forschen wollen. Nee, die suchen schreiben auch, Rechtsextremismus. Die schreiben auch, was sie herausfinden wollen. Sie schreiben auch, dass sie herausfinden wollen, dass es einen Zusammenhang mit Antifeminismus hat. Das schreiben sie ja auch. Also schreiben die schon. Und dann, ja, schreiben sie auch nicht, wie sie das rausfinden wollen. Und dann wollen sie ja auch irgendwelche Migranten. Das ist nicht klar sozusagen. Denn irgendwelche, das ist ein Geschwafel hoch drei. Irgendwelche Migranten wollen sie auch ausstatten, dass sie dann bald über irgendwelche Dinge da gerichten dürfen. Also irgendwelche Pläne da ausarbeiten oder irgendwelche Sachen beobachten. Und ja, sie wollen zum Beispiel äußern. Sowas wie wirksamen Opferschutz. Das gibt es überhaupt nicht. Was soll das überhaupt sein? Ne? Also solche Floskeln sind da ohne Ende drin und es ist nichts mit Fleisch gefüllt. Ne? Also das ist ganz... Ja. Auf jeden Fall das macht eben die Tür auf. Ne? Das finde ich halt auch nicht gut dabei. So. Das ist keine Logik halt sozusagen. Das kommt aus dem Giffey-Ministerium. Da sind wir das gewohnt, dass wir Dinge tun, dass wir Dinge tun müssen und Sachen in Gang bringen. Und like weitere Luftwörter. Wir kümmern uns um die Kümmerer. Ja. Kennen Sie den Film Fuck You Goethe 3? Oh. Ja, die gibt sich ernsthaft auch jetzt gerade noch für irgendwie neue Posten oder so, ne? Für das ist so lächerlich. Das ist echt eine Frechheit auch, ne? Also, würde ich mich nicht trauen, aber gut, sie wird jetzt auch gewählt wahrscheinlich. Ne? Egal, was die Leute sagen, ich bin hier, so wird sie von der Welt zitiert. Nach all der Scheiße, die Donald Trump in den letzten Wochen abgekriegt hat, dafür, dass er nicht kampflos abtreten will, finde ich das eine ganz schön freche Nummer, der Giffey sowas durchgehen zu lassen. Ja, aber überleg doch mal, was der Trump nicht alles gemacht hat. Ich nehme nämlich an, dass die Giffey in Staats schafft Akzeptanz. Die Giffey plant nämlich einen Staatsstreich. Die lässt sich dann nicht mehr aus dem Bundesjugendministerium raustragen oder so, holt ihre Truppen zusammen, ihre Loyalen, die umstellen das dann und dann wollen wir mal gucken. Ja, ja, wenn sie nicht gewählt wird, lässt sie einfach Pennsylvania neu auszählen. Und lass Kreuzberg. Ja, die Anna Schneider hier, die ist ja auch eine Journalistin, die wir häufiger mal haben hier von der NZZ. Und die hat ja auch eine Einschätzung geschrieben zu diesem Rechtsextremismus-Beschluss vom Kabinett und zieht hier meines Erachtens nach auch die richtigen Schlüsse. Also finde ich alles komplett richtig und nachvollziehbar. Eine Sache war auf jeden Fall ganz gut. Ja, das war, glaube ich, der letzte Absatz hier. In diesem letzten Beispiel zeigt sich, was den Charakter eines Gesetzes eigentlich ausmacht. Es soll allgemeine Regeln zur Ordnung des Gemeinschaftslebens schaffen, einfach und gering an der Zahl. Fällt ein Begriff aus der Zeit, wird er entfernt oder ersetzt. Aber was aber nun im Namen der in Anführungsstrichen werften Demokratie in ein Gesetz gegossen werden soll, wirkt eher wie der strukturelle Rahmen für ideologisch gefärbte Entscheidungen. Und das ist auch absolut wahr und absolut offensichtlich für jeden, der sich ein bisschen damit beschäftigt mit dem Thema. Wir meinen es doch nur gut. Exit Racism, rassismuskritisch denken lernen von Tupoka Ogete. Das Buch ist sozusagen ein allgemeiner Rundumschlag in Sachen Antirassismus, also SJW-Tum. Man redet davon, dass man das Happy Land verlassen soll. Das Happy Land ist die Zeit in deinem Leben, wenn du noch nicht indoktriniert bist in Antirassismus-Ideologie. Und die Privilegienlehre wird groß benannt, also Peggy McIntosh kommt drin vor, wird also komplett der Artikel Unpacking the Invisible Backpack von Peggy McIntosh wird komplett erwähnt und ja, es war jetzt nicht unbedingt das interessanteste Buch zu lesen. Also ein paar Seiten konnte man aufhören, dass zum Beispiel in der Schule ein Schulkind, was schwarz ist, aus der Klassenfahrt zurückkommt und die ganze Klasse singt 10 kleine Negerlein. Das hat mir dann in dem Moment dann schon auch leid getan. Aber an sich hat das Buch halt den Anspruch, dass halt wir alle rassistisch sind. Und wenn du nicht mit Antirassismus-Ideologie indoktriniert wirst, dass du im Happy Land lebst und per Definition von dem System und der Institution weißer Rassismus halt profitierst. Also. Und halt das übliche, also Reverse Racism ain't real, etc. pp. Also, ja. Ja, top. Ich habe dazu nur die Ergänzung, dass das Buch letztens auf Twitter empfohlen wurde von einer FDP sogenannten liberalen Feministin. Als oh ganz Gott. Tolles Buch. Wird das auch mit der Machttheorie erklärt? Macht plus... Das kommt leider nicht drin vor, aber Peggy McIntosh, also was ja dieses Macht plus Power Privilege eigentlich mit einschließt. Ja. Gott, so sieht Robin DiAngelo aus. Jetzt verstehe ich all den Hass. Wenn ich wie eine alte Kröte aussehen würde, wäre ich auch echt upset. Das hier ist ein kleiner, obskurer Artikel über die kleinen, feinen Unterschiede zwischen dem, was Foucault meinte oder aussagen wollte mit seinen Texten und dem, was Robin DiAngelo reingelesen hat. Robin DiAngelo, die hat ein Buch geschrieben, White Fragility, was ziemlich ideologisch belehrend daherkommt, was auch großen Erfolg hatte, Leute zu indoktrinieren, auch wieder in die Antirassismus-Ideologie. Und In dem Artikel steht hier, he was less concerned with the truth of theories than with how theories come into being and how they oppress or marginalize. He sought to reveal a positive unconscious of knowledge, a level that eludes the consciousness of the scientists and yet is part of the scientific discourse. Instead of disputing its validity and seeking to diminish its scientific nature. His concern was with the social, political, and historical circumstances in which knowledge is pursued, not with making knowledge and morality relative. Practically and morally, he devoted much study to how these accepted methods create discourse of power. Es geht da letztendlich darum, dass Robin DiAngelo sagt, überall ist Macht und Wissen ist niemals objektiv. Und Foucault hört sich zwar ähnlich an, meinte aber nicht dasselbe, wie die Robin DiAngelo ihn gelesen hat. Also, ist ein interessanter Artikel, ist nur eine kleine Feinheit für die, die Foucault selber gelesen haben oder DiAngelo, ist es sicherlich ein interessantes Häppchen. Kommen wir nun zum Bundestag und heute werde ich es nicht nur zusammenfassen, heute schauen wir auch was. Nämlich erstmal die Frau Wiedmann-Mautz wollte ich euch zeigen. Annette Wittmann. Also es geht hier darum, Bekämpfung von Rassismus und das war jetzt in der vergangenen Woche und das geht auch schon zurück auf diesen Kabinettsbeschluss. Hier geht es jetzt um die Streichung des Begriffes Rasse aus dem Grundgesetz. Ach ja, schon daher. Man mautzt das Wort. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ayla Kurtovic verlor bei der rassistischen Mordtat in Hanau ihren Bruder Hamza. Sie hat bei der Trauerfeier am 4. März gesagt, und ich zitiere, Deutschland ist unsere Heimat. Sorgen Sie dafür, liebe Politikerinnen und Politiker, dass sich so eine Tat nicht wiederholen kann. Verbannen Sie das Gift des Rassismus aus unserer Gesellschaft, damit wir alle friedlich in diesem Land leben können. Ich war damals in Hanau und ich verstehe diese Worte als einen Auftrag für uns alle, liebe Kolleginnen und Kollegen. Rassismus ist der Nährboden von Rechtsextremismus, Antisemitismus und jeder Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und Rassismus hat viele Gesichter. Das ist ein Grund, warum der Kampf dagegen eine Daueraufgabe und auf so vielen Ebenen geführt werden muss. Mit den Kräften der Zivilgesellschaft, mit der Wissenschaft und den staatlichen Institutionen und Behörden. Und genau dieses Bündnis. Ja, mit diesen ganzen Überzeugten, die alle meinen zu wissen, was man da genau tun muss. Und das ist ja gerade dieses Ding, ne? Also diese Sachen, die sie gesagt hat, von wegen, dass das ein schlechtes Rassismus, ja, das ist ja gar nicht die Frage. Das ist ja auch immer, ne, was ich vorhin schon meinte, so, die stellen sich da immer hin und sagen so, ja, jetzt wissen wir das mal, ich habe jetzt hier gerade, ich war da und da sind Leute gestorben und jetzt habe ich mir überlegt, wir müssen das jetzt mal beenden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, das wäre ja schön, wenn das so einfach wäre. Ja, und wer sind die Leute, die das dann beenden sollen? Diese ganzen Vögel, die wir uns gerade angeguckt haben, mit ihren Weltbildern, die komplett gefestigt sind, wo nichts reinkommt, wo man nichts gegen sagen darf, sonst ist man Hasser, sonst ist man Nazi, keine Ahnung wie was. Und die da irgendwie, ja, die Hand auf der Wissenschaft haben, die Hand auf dem Journalismus haben, die Hand auf diesen ganzen Kram haben. Und von denen lasst ihr euch das jetzt erzählen, was man irgendwie machen muss. Und ich finde es unmöglich. Also, ja. Bündnis müssen wir stärken, damit unsere Demokratie wehrhaft bleibt und sich das Gift des Hasses nicht weiter ausbreitet. Ob in den sozialen Medien. Ja, das Gift des Hasses, das habt ihr auch bei diesen Sachen, wo er dann immer sagt, das gibt's alles gar nicht mit Reverse Racism, was wir gerade schon hatten, diese Sachen so. Das ist Gift des Hasses, was sich alles schön ausbreiten kann. Ne? Das ist alles Empowerment und weiß ich nicht was. Das ist alles prima. Das ist alles Zusammenhalt und Wehrhaftigkeit oder was. Also ich sehe es mittlerweile so, dass diese Hassgeschichte vorgeschoben wird, um politisch zu löschen, politisch motiviert zu löschen. Ne? Man sieht, was alles auf YouTube verschwunden ist. Das ist alles nur aufgrund des Netz.dg auch passiert. Das machen das ja nicht freiwillig, dass sie da irgendwie groß suchen. Ja, die machen das auch freiwillig. Die haben auch genug Leute dabei. Ja, mittlerweile machen sie das auch freiwillig. Aber ursprünglich war das doch von einem vom Staat angeschoben. Naja. Ja, bei YouTube wurde ja schon irgendwelcher Kram gelöscht. Früher gab es diese ganzen Auseinandersetzungen über das Urheberrecht. Das hat sich jetzt zum Glück stark gebessert. Aber... Ja, aber sie versuchen ja auch auf anderer Ebene da den Plattformen die Verantwortung zuzuschieben, wo die Einzelnen für die Veröffentlichung. Ja, meckern tun die auf jeden Fall die ganze Zeit. Ja, das ist wohl wahr. Ja, es kommt nochmal oben drauf. Auf vermeintlichen Widerstand-Demos oder hier in unserem Parlament. Denn das Grundprinzip der Entmenschlichung ist immer das Gleiche. Erst kommt die Abgrenzung. Menschen werden in Schubladen eingeteilt, auf Herkunft und Hautfarbe reduziert. Und es folgt dann die... Ja, finde ich auch schlimm. Ja, genau. Intersektionaler Feminismus nennt man das. BIPOX, POX, Migros, Kanaks. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Q, die Sibel Schick und Malcolm Obambe und weiß ich nicht, was alles für Tweets. Flint, LGBTQIA+, TERF und was es alles gibt. Stigmatisierung und die Entwürdigung ganzer Bevölkerungsgruppen. Und am Ende entsteht ein Feindbild, ein Sündenbock, der ohne Rücksicht bekämpft wird. Jupp. Gamergate. Weiße heterosexuelle Menschen. Ja, weiße heterosexuelle Cis-Menschen. Wir haben das mal in GTA nachgestellt. Ja. Klatsch, Peng. Doch so weit lassen wir es hier nicht kommen. Und doch, Ihr finanziert diese Ideologien mit 200 Millionen Euro im nächsten Jahr. Genau diese, genau so spaltende, in Gruppen einteilende und den Hass plus, stärkende Gruppen. Plus 1,1 Milliarden, ne? Also. Ja, aber das ist doch über 4 Jahre, dachte ich. Ach so, okay. Was Menschen mit und ohne Einwanderungsgeschichte wirklich wichtig im Kampf gegen Rassismus ist, dann geht es der Mehrheit nicht zuerst um Symbole. Ihnen geht es vor allem um ganz konkrete Lebenssituationen. Ihnen geht es um Aufklärung, Bildung und Lehrpläne in den Schulen, mehr Begegnung. Bildung und Lehrpläne. Mehr Bedarf. Bildung und Lehrpläne in den Bildung und Lehrpläne in den Schulen. Ja, um den geht es in. Ja, was ist, soll das denn schon wieder bedeuten, dass die geändert werden oder wie? Ja, nee, aber man könnte dann zum Beispiel mit der Kolonialgeschichte aufgearbeitet zum Beispiel. Mit den Jugendlichen könnte man ja im Unterricht Schindlers Liste gucken zum Beispiel. Oder über den Palästinenser. Das wird nicht gemacht oder was? Also, ja, komisch. Ja, nee, haben wir doch gerade in letzter Zeit gehört, dass Lehrer Angst haben, zum Beispiel Schindlers Liste zu zeigen oder über Palästina zu reden. Ja, wird doch sinnvoll, dass sie da verpflichtend irgendwie so einen Gedenkstättenbesuch machen wollen, zum Beispiel. Ja, das aber das ist nicht schlecht oder so. Ja, und wie kommt denn dabei raus? Dabei kommen dann so Sachen raus wie diese völlig geschmacklosen Selfies, die diese Arschlöcher in Auschwitz schießen. Da kommt doch nichts Gutes bei raus. Das Problem ist ja, dass du da zwei Systeme hast, die gegeneinander drücken. Auf der einen Seite bei einer gewissen Demografie halt die Eltern, die Gesellschaft, die Parallelgesellschaft, die Eltern, die Großeltern, wer auch immer, die in eine Richtung drücken. Dann hast du so einen ganz schwachen Gegendruck aus der Schule, die sagen, aber nee, das ist eine Verschwörungstheorie und die Protokolle der Weisen von Zion, die sind gar nicht echt, hört mir doch mal zu oder was. Oder hast dann Lehrer, die müssen sich dann da hinstellen, wie willst du, kriegen die eine Flakweste und einen Helm oder was? Ich glaube, das war alles schon viel zu wohlwollend, was ihr hier meint. Ich glaube, Lehrpläne, es läuft im Endeffekt darauf hinaus, keine Ahnung, wir müssen alle lernen, was für eine unglaubliche Bereicherung alle Leute für uns sind oder so. Oder wie schlecht wir sind oder weiß ich nicht was. Also ja, was mit Chemie und Physik? Ja. Denke ich mal nicht, dass ihr das damit meinen, dass die konkrete Dinge haben wollen wie Lehrpläne. Und vor allen Dingen um gegenseitige Wertschätzung in einer vielfältigen Gesellschaft. Und hier müssen wir ansetzen, denn nur so packen wir Rassismus an der Wurzel. Und genau das macht der Kabinettsausschuss Rechtsextremismus. Ja, das sehe ich nicht. Also tut mir leid. wenn die Leute sich da aufführen können wie die Axt im Walde und eure Antwort ist, jetzt schätzt sie doch mal wert. Nee, also damit werdet ihr nicht weniger Rechtsextremismus erreichen. Tut mir leid, dass ich euch das mitteilen muss. Und das sogar ganz ohne Rundfunkbeitrag und Forschungsstuhl. Und Rassismus. Wir haben am Mittwoch die Ergebnisse unserer Arbeit vorgestellt und sie sind historisch ein echter Meilenstein. Denn wir werden mit 89 Maßnahmen nicht nur Strafverfolgung, Sicherheitsbehörden und 89 Maßnahmen, nicht mal ja, gespannt, wie lange sie gebraucht haben. Eine mehr einfallen lassen, ja, das ist kein genau. Rechtsradikaler Zahlencode. Scheiße, wir brauchen noch eine. Dreimal rumtelefoniert. Oh Mann. Ruf mal den Huberts an, der hat immer gute Ideen. Programme zur Prävention und Demokratiearbeit mit über 1 Milliarde Euro in den nächsten 4 Jahren stärken. Nein, wir werden der gesamtgesellschaftlichen Relevanz, die der Kampf gegen Rassismus hat, endlich gerecht. Darum haben wir ganz bewusst die Perspektive der Opfer von Rassismus und auch der Migrantenorganisationen in den Kabinettsausschuss integriert. Wir schaffen ein Beratungszentrum als bundesweite niederschwellige Anlaufstelle mit einer Hotline, die für Opfer von Alltagsrassismus, aber auch für Angehörige, Lehrer, Arbeitgeber schnell und unbürokratisch erreichbar ist, die hilft und die die Betroffenen an bestehende Opfer und Opferberatungs- und Antidiskriminierungsstellen weiterleitet. Aha. Ja. Eine Hotline, eine Hotline. Tja, das ist auch wieder so dieses Ding, ne? Also, was soll da jetzt passieren? Wer soll da jetzt unter welchen Bedingungen sich da irgendwie hinwenden jetzt oder was? Das ist dann im Endeffekt, ja, diese ganzen Strukturen. Ich denke mal, das ist so, diese ganzen Sachen, was sie alle meinen, was strukturell ist. Da wollen sie jetzt was richtig Strukturelles haben, um dann die anderen strukturellen Dinge dann damit zu bekämpfen. Ne? Ja, also guten Tag, habe ich die Wohnung nicht bekommen. Hallo? Hallo, ich habe die Wohnung nicht bekommen. Zum Beispiel. Wo war das denn, bitte? Ja. Das war Frankfurt Westend. Wie ist der Vermietername? Irgendwie so bürgermäßig Meier oder so. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, dass es halt auch so eine Sache hinausläuft wie in Kanada mit diesen mit diesen Menschenrechtstribunalen, da, dass man sich dann da. Ja, guten Tag, hier ist Ohanwe. Ja, ja. Ich hab jetzt wieder einen Job nicht gekriegt beim ZDF. Den hat jetzt hier der Tarek Tesfu gekriegt, der ist nur halb so schwarz wie ich. Deswegen wollte ich, dass sie sich da mal drum kümmern. Ja, und dann sagst du, nee, ich habe den Tarek Tesfu hier schon gehalten. Der ist gerade auf der anderen Leitung. Ja, es läuft da wahrscheinlich so wie hier, wie heißt der Jack Lemmon in das Apartment, dass er dann die Leute da umbucht, die in sein Apartment reingehen. Und so läuft das dann mit der Hotline. Ja, okay, den Ovambe, den habe ich jetzt hier und jetzt kommt der nächste und ah nee, der ist noch ein bisschen schwarzer. Oh, ich glaube hier, ich habe die Quattro-Milf auf dem Display. Kybra Gümüsei. Wir wollen das Wort Rasse im Grundgesetz ersetzen, ohne seinen Schutzgehalt aus Artikel 3 zu schmälern. Denn Sprache prägt das Denken. Und wenn ja, das, da habt ihr es von unserer Regierung nochmal gehört. Die Sprache prägt das Denken. Ja, und das Denken wollen sie ja ran bei uns, ne? Ja, Fakt, ne? Also, so. Ich wähle regelmäßig die SPD, weil das eine super Partei ist. Nee, ich finde die immer noch scheiße, wirkt nicht. Welch hässliche Blüten genau das treiben kann, das haben wir heute hier im Haus in dieser Debatte auch schon erlebt. Da bezieht sie sich natürlich jetzt auf die Rede von dem AfD-Mann, die ich nicht so schlimm fand. Ich werde euch aber gleich die von dem anderen AfD-Mann zeigen, die ich ziemlich gut fand. Das war der Herr, der auch schon bei so einer Frauendebatte ganz gut gesprochen hatte. Und das fand ich dieses Mal auch wieder gut. Muss man noch ein bisschen machen. Ja, und wir richten einen Expertenrat für Integration und Vielfalt ein, damit die wichtige Expertise aus den Migrantenorganisationen, aus der Wissenschaft auch dauerhaft gehört und berücksichtigt wird. Ja, die wissen es halt am besten. Ne? Die wissen halt genau, was sie brauchen und wollen und so. Und da müssen wir als Gesellschaft uns einfach dann anstellen und sagen so, ja, dann sag doch mal hier. Sag uns, wie wir dir helfen können. Das ist ja das einzig Wichtige. Und wir werden auch eine Diversitätsstrategie für den öffentlichen Dienst und die Bundesministerien entwickeln. Mit zeitgemäßen Auswahlverfahren bei Bewerbungen und Einstellungen, mit Diversitätsleitlinien in den Ministerien. Ja, im Prinzip diesen Plan, ne, diesen Migrantenorganisationen-Plan haben sie genommen und eins zu eins dann jetzt so wollen sie jetzt haben. Als weißer Hetmann brauchst du dich bei der Verwaltung nicht mehr bewerben, ne? Ja, weiter nicht mehr, ne, keine Ahnung. Höchstens für irgendwelche Sachen, die keiner machen will. So anschreien lassen in der Kämmerei oder so. Denn auch Behörden müssen Spiegel unserer Gesellschaft sein. Das stärkt das Vertrauen in unsere staatlichen Institutionen und es liefert nicht nur in der Wirtschaft nachweislich bessere Ergebnisse. Ja, haben Sie den Glaubenssatz da auch noch reingebracht? Amen, liebe Annette, hast du gut vorgelesen. Also es liefert in der Wirtschaft nachweislich bessere Ergebnisse. Das ist dieses Ding, das wir immer wieder hören, wo die Leute halt irgendwie welche Erfolge dann sehen und dann darauf schließen, dass das ja wohl daran gelegen haben muss, dass es da irgendwelche Frauen gegeben hat, was aber niemand weiß, ob es daran liegt. Es kann genauso gut auch umgekehrt sein, dass irgendwelche Frauen sich eher angezogen fühlen als Arbeitgeber von irgendwelchen Betrieben, die gut laufen und so, wo man sich ins gemachte Nest setzt, was meiner Erfahrung auf jeden Fall anekdotische Evidenz, der ich ja auch mal in einem Startup-Unternehmen gearbeitet habe, wo die Frauen von früh bis spät nur am Meckern darüber waren, was da von ihnen alles verlangt wird für das wenige Geld und so, weil man ja irgendwie dann erstmal hinarbeiten muss, Kunden braucht und so weiter und so fort und da erstmal irgendwie anfangen muss und die das halt lieber nicht wollen, die sich lieber halt irgendwo hinhocken, wo alles fertig ist, wo alles gemacht ist so und wo sie nur ihren Bereich haben und das Geld pünktlich überwiesen wird. Ja, also, aber, also, es ist halt nicht gegeben. Das kann natürlich sein, dass das daran liegt, aber ich halte das für eine ziemlich steile These, aber es wird halt so vorausgesetzt, als wäre es halt die einzige reine Wahrheit, weil es natürlich auch die Frauen richtig gut dastehen lässt und das ist natürlich dann auch das, was man glauben muss. Ansonsten ist man natürlich ein Sexist, ne? Das geht ja nicht anders. Ebe, du wolltest noch was sagen? Aus dem US-Kontext von den Progressiven kenne ich das so, dass dass der Rassismus, der institutionelle Rassismus und der generelle Rassismus in der Arbeiterschicht, dass der dabei hilft, sozusagen keine Union zu formen, also keine Möglichkeit, dass die Arbeiter bessere Verhältnisse sich vom Arbeitgeber haben, also geben lassen können. Und dass sozusagen dass niedrige Löhne halt zum Teil auch viel mit Rassismus zu tun haben. Und da frage ich mich hier, wenn sie sagt, dass es zu besseren wirtschaftlichen Ergebnissen führt, besser für wen? Für Firmenchefs? Für Aktienhalter? Für Arbeiter? Also besser für wen? Weil jedes Mal, wenn du irgendwen nimmst und sozusagen Rassismus bekämpfst, dann würde theoretisch die Möglichkeit hochgehen, sich einen höheren Lohn als Arbeiter zu holen. Aber das wäre ja schlecht für die Betriebselite. Also ich keine Ahnung. Da haben sie ja ihre Zahlen, die haben sie ja. Und das sind halt irgendwelche Sachen von wegen, keine Ahnung, Bilanzsumme XY oder so. Und die war dann höher bei den Firmen, die irgendwie mehr Frauen hatten oder so ein Zeug. Das haben sie ja, diese Zahlen. Das Einzige, was sie nicht haben, ist den Fakt, dass das wirklich daran lag, ne? Also wie das immer so schön ist mit dieser Korrelation, ne? Mhm. Das haben sie halt nicht, aber das wollen sie halt unbedingt so sehen und deswegen sehen sie das so und deswegen verbreiten sie es so, als wäre es eine Tatsache und das ist es halt leider nicht, tut mir leid. Immer wie es einem gerade nützt. Klar ist aber auch, mit staatlichen Maßnahmen und Gesetzen allein werden wir den Kampf gegen den Rechtsextremismus und Rassismus nicht gewinnen. Wir brauchen die Mitwirkung der ganzen Gesellschaft. Denn es geht auch darum, dass wir ein Bewusstsein, eine Sensibilität dafür entwickeln, wo Menschen im Alltag, am Arbeitsplatz, im Supermarkt oder auch bei der Wohnungssuche bewusst und auch unbewusst diskriminiert werden. So, und da haben wir jetzt von der Bundesregierung, denn die Dame spricht ja hier für die Bundesregierung, haben wir jetzt hier diesen Unconscious Bias-Krempel verbreitet. Super, ne? Also ja, hervorragend. Ja. Also, unser Unterbewusstsein einwirken oder so. Also das muss, also dieser Rechtsruck steht, glaube ich, unmittelbar bevor, ne, wenn ich mir sowas so anhöre. Und ich glaube, die Dame ist von der CDU, die ist noch nicht mal von der SPD. Nein, bitte nicht von der CDU. Ich muss die jetzt googeln. Ja. Ich keine Ahnung. Sein, weil das Unconscious Bias, also der unbewusste Rassismus, das ist halt eine Anklage, dass selbst wenn du nicht Rassist bist und an eine Hierarchie innerhalb der Rassen, der Ethnien glaubst, und dich selber irgendwo über jemand anderem siehst, also das wäre richtiger Rassismus. Und das, was die meinen, ist, dass selbst wenn du farbenblind die Gesellschaft dir anguckst, dass du dann immer noch rassistisch bist. Also, ja, genau, das meine ich. Und sie ist von der CDU. Ja. Heiderabad. Wie war das noch gleich? Konservatismus ist Progressivismus mit Tempolänge. Ich glaube, das musst du heute noch ein paar Mal sagen, Ewe. Ach Gott. Ich kann dir erzählen, wenn es um nichts geht, aber es geht ja jetzt darum, dass man was verabschiedet und so. Und ja. Finde ich auch. Das wird auch gehen, weil CDU-Leuten so weit geht, ne? Nö. Also das garantiert nicht. Das kann ich dir von vornherein sagen, das tut es nicht, weil es ist doch gegen Rassismus. Und es ist doch für das Gute. Und wir wollen doch nicht rassistisch sein, so wie diese AfD. Hm. Und also, die sind alle begeistert von dem Scheiß. Und ja, es ist auch so ein bisschen Anti-AfD-Gesetz, ne? Das habe ich auch zwischendurch gedacht. Wen wollen die ja nicht beobachten, wenn nicht AfD-Leute so, ne? Ja. Ja, oder darüber hinaus eben rechts, aber wie gesagt, das ist... Das würden sie ja schon sagen, dass das hängt ja auch in diesem Unconscious Bias-Ding drin, dass wir ja alle ja nicht unschuldig sind. Das haben auch andere Redner dann gemeint. Dieser erste CDU-Typ, der da gesprochen hat für seine Fraktion, sie spricht ja jetzt hier für die Bundesregierung, der hat seine Rede angefangen mit, ja, die Linkspartei hat ja auch vor 10 Jahren schon irgendwie gesagt, wir müssen mal diesen Rassebegriff streichen. Ich finde das aber auch wieder raus, ne, mit dem Unconscious Bias. Ich meine, das kommt man immer von der Uni Bielefeld oder so, und die hatten noch vorletztes Jahr diese Mitte-Studie. Wie rechts ist die Mitte oder so geworden. Ja, das kommt bestimmt. Da haben sie auch ganz viel Rechtsruck erkannt oder so. Von allen möglichen. Aber kein anderer gesehen hat. Vor allem haben sie eben auch manipulative Fragestellungen und so weiter eingebaut. Ne? Vor allem die Studie, die wurde ja von der Rosa-Luxemburg-Stiftung umgesetzt. Und das ist, ich vertraue ja, nicht. Haben sie sich ja jetzt aber hier nicht direkt bezogen. Das muss ich jetzt nochmal dazu sagen. Nicht, dass jetzt jemand denkt, die CDU hat sich jetzt direkt auf die Rosa-Luxemburg-Stiftung jetzt hier bezogen. Das haben sie sich halt nicht. Aber ich fand das schon... 5 Jahre. Ich fand das schon krass. Und das Einzige, was er daran auszusetzen hatte, war an diesen 10 Jahren Antrag von den Linken, war, dass sie ja das komplett streichen wollten und die wollen es ja jetzt nur ersetzen durch was anderes. Und das ist das... was die CDU jetzt von der Linkspartei hier unterscheidet in diesem Fall. Und also da wird es überhaupt nichts dagegen geben, also kein bisschen. Und ja, der hier von der FDP dazu gesprochen hat, den brauchen wir uns auch nicht angucken. Das war zwar nicht super schlimm, was er gesagt hat, aber es war auch komplett, ja, nichts. Er hat irgendwie von seiner Kindheit erzählt als Migrantenkind, dass ihm irgendeine Lehrerin irgendwie einen dummen Spruch gemacht hat, dass sie ihm gerne eine 4 geben wollen würde, aber eine 3 geben muss oder irgendwie so. Und das ist halt dann Rassismus gegen Migranten dann wahrscheinlich gewesen. Keine Ahnung, aber ja. Und wir brauchen ein Selbstverständnis in der Gesellschaft, dass Vielfalt nicht nur als Realität, sondern auch als Normalität begreift. Ein Selbstverständnis, das klar bekennt, ja, auch Vielfalt. Auch die 21 Millionen Menschen mit Einwanderungsgeschichte haben uns zu einem erfolgreichen, einem wohlhabenden Land in der Mitte Europas gemacht. Und nein, die Opfer von Rassismus und Diskriminierung, sie sind keine Fremden. Nein, sie sind Teil dieses Landes, genau des Deutschlands, das wir kennen, sehr geehrter Herr Baumann. Es sind nämlich unsere Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, die täglich ihren Beitrag für dieses Land leisten. Zusammen sind wir Deutschland, zusammen sind wir eins. Und wenn wir das erkennen und das Einende auch wertschätzen, dann ist das die beste Prävention. Das schulden wir den Ja, das ist richtig. Wenn wir das Einende mal wertschätzen würden, dann wäre das die beste Prävention. Da gebe ich dir absolut recht. Aber dann frage ich mich, warum ihr das Gegenteil davon macht. Das frage ich mich dann. Weil diesen ganzen Deutsch Plus und so, die standen da ja auch schon auf der Liste drauf von Herrn Scholz, die da gefördert werden sollen und diese ganzen Leute. Das sind alles Leute, die das schlimmste Bild zeichnen von Deutschland. Dass das hier alles ganz furchtbar ist und bewusst und unbewusst und bla bla bla, hier das alles verleugnen hier, dieses Land. Und ich rede nicht davon, was ich vor ein paar Wochen auch schon mal meinte, ich rede hier nicht von irgendwelchen könnte, würde, sollte Deutschlands irgendwie, die man irgendwie wieder zurückhaben will oder die man überhaupt haben will oder was weiß ich nicht, was ich rede von diesem Land, was wir jetzt hier haben, wo wir jetzt hier drin leben. Und da meinen die irgendwie, das wäre so schlimm und furchtbar. Und gleichzeitig stellen sich Leute dann dahin und wollen denen alles geben, was sie wollen. Und aber trotzdem ist es dann schlimm und furchtbar oder was, weil irgendwelche anderen Dritten sind die schlimmen und furchtbaren oder keine Ahnung wie was. Und die, aber man will sich nicht spalten, aber man will Einigkeit, aber die gibt es natürlich trotzdem und die sind schlimm und wir müssen gucken, was mit diesen Gamern ist, weil wir werden alle sterben. Also als ich jünger war, da war ich noch mehr links und da habe ich auch mal mit einem Bekannten von mir das besprochen, dass es ja so schwer ist in Deutschland als Ausländer. Und der Typ, der kam halt aus Indien und der hat in einer Raffinerie gearbeitet und hat dort gut verdient. Und er meinte dann zu mir, so ein Quatsch, red doch keinen Unfug. Es ist total einfach, hier anzukommen. Ich habe eine Wohnung, ich habe alles, ich werde nicht bedrängt, nichts. Also sag sowas nicht über dein Land. Also, und da bin ich auch erstmal richtig aufgehört. Also habe ich aufhorchen müssen, dass sozusagen mein linkes Weltbild von damals, als das dann mit der Realität zusammengekommen ist, dass ich mit jemandem geredet habe, der geadert werden könnte in der Gesellschaft, weil er halt aus Indien kommt und etwas dunklere Haut hat. Und er meinte halt, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also, ja. Aber ja. Ja, Deutschland, so. Schlimmste Land. Ja. Opfern und das schulden wir Ayla Kurtovic. Vielen Dank. Ja, okay. Dann noch den Herrn Doktor. Marc Jung in AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Antirassismus ist derjenige Missstand, für dessen Bekämpfung er sich hält. Zu keinem anderen Urteil kann man gelangen, wenn man die heutige Debatte hier verfolgt und die geradezu hysterischen und jedenfalls heuchlerischen Anträge der Grünen und Linken zum Antirassismus liest. Ein friedliches und chancengerechtes Zusammenleben wollen Sie erreichen. In Wahrheit spalten Sie doch die Gesellschaft in die angeblich bösen, rassistischen Einheimischen und die angeblich nur guten, unterdrückten Migranten und Minderheiten. Dieses simple Schwarz-Weiß-Denken ist nicht getragen von Menschenliebe, wie Sie sich selbst und der Öffentlichkeit vormachen, sondern von einem tiefsitzenden antideutschen Ressentiment und von kulturellem Selbsthass. Die ethnischen Bruchlinien, deren Existenz Sie leugnen, vertiefen Sie in Wahrheit eben damit immer mehr. Und zwar die Folgen Ihres Rassismuswahns erleben wir doch schon. Die von Ihnen regelmäßig als rassistisch denunzierte Polizei wird angepöbelt, bespuckt, tätlich angegriffen. Kriminelle, migrantische Jugendbanden und Linksextremisten verlieren jeden Respekt vor ihr und fühlen sich legitimiert von ihnen. Bürger trauen sich kein Wort mehr dazu zu sagen, weil sie sich dann von der herrschenden Ideologie als rassistisch und menschenfeindlich denunziert sehen. Dass Sie, die offen gewalttätige und aggressiv antiweiße Black Lives Matter-Bewegung mehrfach positiv erwähnen, die übrigens auch Schwarze massiv geschädigt hat, spricht Bände und zeigt Ihre linksradikale Gesinnung. Der französisch-jüdische Philosoph Alain Finkielkraut hat die Ideologie des Antirassismus als den Kommunismus des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Diese Ideologie strebe unter dem Deckmantel der Gleichheit nach der Zerstörung der europäischen Zivilisation. Den Beweis sehen wir auf den Straßen der USA und in erschreckendem Ausmaß auch schon hierzulande, meine Damen und Herren. Und es ist ja interessant, dass der Rassismus nicht weißer Akteure, allen voran der arabisch-islamische Antisemitismus, von der antirassistischen Ideologie vollständig ausgeblendet wird. Kein Wort davon, auch in Ihren Anträgen. Sie liefern die ideologische Legitimation für eine Migrationspolitik, die massenweise waschechte Antisemiten ins Land holt. Die Juden sind die ersten Opfer Ihres Antirassismus und Ihre Reden gegen den Antisemitismus sind daher pure Heuchelei. Und zugleich wollen Sie jetzt das Wort Rasse aus dem Grundgesetz tilgen nach dem Motto Rassismus ohne Rassen. Wie das Geschlecht in der Genderideologie, so sollen auch alle sonstigen naturgegebenen Unterschiede zwischen den Menschen nur noch eine böswillige gesellschaftliche Konstruktion sein. Über den Begriff der Rasse kann man zweifellos diskutieren, ob der heute noch angemessen ist. Aber es ist doch nicht das Sehen und das Benennen von natürlichen Unterschieden bereits rassistisch, sondern einen Überlegenheitsanspruch, eine Unterdrückung daraus abzuleiten. Zu diesem sachgerechten Rassismusbegriff müssen wir zurückkehren, meine Damen und Herren. Und es ist ja schon gesagt worden, die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben auf dem Hintergrund der Nazi-Barbarei sich gegen jede Diskriminierung gewandt. Und das waren gewiss bessere Demokraten als Sie. Ihr Weltbild wird aber doch ja tagtäglich widerlegt. Wenn Deutschland so rassistisch ist, wie Sie behaupten, wieso dann die Hunderttausenden Migranten, die hier Einlass begehren und den Schleppern Tausende Dollars dafür bezahlen? In Wahrheit leben wir doch in dem am wenigst rassistischen Deutschland aller Zeiten. Das zeigen auch die vielen gut integrierten Zuwanderer. Das ist der reale Kontrast zu Ihrer grotesken Gespensterseherei. Und die Regierung ist aber leider keinen Deut besser als die Linksradikalen in diesem Haus. Während ringsum die Islamisten Köpfe abschneiden und Linksextremisten ganze Straßenzüge verwüsten, hat das Kabinett vorgestern einen Maßnahmenkatalog gegen Rassismus beschlossen. Eine weitere Milliarde im Kampf gegen Rechts für Stasi-Antonio-Stiftung, für die Antifa, ein regelrechtes Umerziehungsprogramm für die Bevölkerung. Wenn Sie das Klima in diesem Land, ich komme zum Schluss, wirklich entgiften wollen, dann stoppen Sie den nationalen Aktionsplan gegen Rassismus, stoppen Sie auch dieses Programm und kümmern sich um die wirklichen Probleme in diesem Land. Vielen Dank. Was soll man da doch groß sagen? Ne? Ja, die wirklichen Probleme sind teilweise, habe ich schon so gedacht, wenn es jetzt darum geht, Universitäten zu fördern oder so. Ja, auch schon in privater Hand gelandet, ne? Die machen Physik und Chemie, wird hauptsächlich von Pharma bezahlt oder so. Ja, aber trotzdem könnten wir die Milliarde sicher gut in Bildungsdingen gebrauchen, für Schulen, damit da mal Dächer gemacht werden oder irgendwie sowas. Ja, ich hoffe, ziemlich alles ist besser. Der Geld schön. Was ist der Preis? Im Infrastrukturbereich fehlt auch sehr viel Geld. Das ist ja ein richtiger Comedian, der Jungen. Oder eine Einmalzahlung für Pflegekräfte. Könnte man auch rausdonnen. Also jetzt mit Corona. Also. Oder einfach das Gehalt erhöhen. Democracy contains the seeds of its own recovery. Das ist ein ganz netter Artikel aus dem Economist und der ist etwas verwirrend zum Teil, aber ist zum Teil auch ein bisschen aufschlussreich in Sachen, dass die Rezession der Demokratien, dass das wieder unter Dach und Fach kommt. Also it is also part of the global democratic recession. The collapse of the Soviet Union led to a flourishing in the number and quality of liberal democracies. But the trend has now gone into reverse. Hungary and Poland are blocking the European Union's budget because their governments refuse to bow to the rule of law, see article. Our briefing describes how the world's largest democracy, the Bharatiya Janata Party, NSJP, auf jeden Fall falsch ausgesprochen, under Narendra Modi is capturing institutions including the courts and the police, and now it's feared that the election commission, the Communist Intelligence Unit, our sister organization, has been compiling a democracy index since 2006. Last year's score was the worst ever. COVID-19 has accelerated the decline. Geht auch auf Identity Politics ein, ist ein ganz netter Artikel. Also kann ich euch nur empfehlen. The Beautiful Dumb Dream of McDonald's Peace Theory. Das ist ein Artikel, den ihr euch auch in Ruhe durchlesen solltet. Der geht auf die Idee ein, dass noch nie zwei Länder, die in McDonald's haben, miteinander Krieg geführt haben. Und dass halt die Globalisierung den Frieden auf jeden Fall sichern wird. Und dass das halt ein bisschen eine Hybris war, das zu glauben. Und dass zwar keine richtig großen Kriege zwischen McDonald's-Ländern entstanden sind, aber wohl war kleinere Bürgerkriege und Eskalation von Gewalt. Und ja, The Beautiful Dumb Dream of McDonald's Peace Theory. Ich fand den Artikel einfach gut. Also, das sollte man kennen. Also, ja. Haben die auch andere Restaurants untersucht? Burger King? Nein, eigentlich heißt die Theorie auch The Golden Arches Theory of Conflict Prevention. Also, aber ich finde McDonald's Peace Theory einfach viel geiler. Es gibt ja auch im Wirtschaftsbereich die Big Mac Theory. Wie viel ein Big Mac in einem Land kostet, und das ist dann, daran kann man die Inflation irgendwie abmessen. Genau, genau. Und ob es Bier bei McDonald's gibt, habe ich von Jules gehört. Ich hätte gern einen Wodka. Sir, das ist ein McDonald's. Okay, ein Mac-Wodka. Nein, ja, und dieses Bild fand ich auch einfach hier so schön. Deswegen muss ich das nochmal einblenden. Muss man auch den Credit auch noch einblenden. Super. Von Nicolas Ortega. Illustration von Fallen Paulsley. Damit uns hier keiner ärgert mit Copyright. Mr. Chairman Donald Trump. A combative old white man who speaks of gays and pedophiles in the same breath, dismisses gender debates as a waste of time, and who canceled Angela Merkel, could hardly be more out of step with the zeitgeist. Ja, hier wird irgendwie der Merz als neuer Donald Trump irgendwie dargestellt, und ich bin jetzt kein Merz-Fan, aber ich fand den Artikel einfach nur schräg. Also einfach nur so, Leute, nein. Merz, das ist so ein bisschen so, als würden sie versuchen, sich so ein bisschen zu bedanken. Weißt du, so, oh, ihr habt so viel über Trump geschrieben und so. Finden wir gut, deutsche Medien, jetzt schreiben wir mal was über euren. Wir müssen euch ja was zurückgeben vom Narrativ. Alter, und der sollte mal Sonnencreme benutzen, der Merz. Der rechte Marx. Was? Rechte Marx, das ist ein Artikel hinter einer Paywall, aber ich konnte leider, weil ich heute auf mein Kind aufgepasst habe, den Artikel leider nicht mehr lesen. Ich habe meine Notizen dazu nicht, es tut mir leid. Ja, ist nicht so schlimm. Ich könnte auf jeden Fall nochmal, ich habe zwar diesen Artikel jetzt auch nicht gelesen, aber es gab ja auf dem AfD-Parteitag diverse Dinge, die ich mir auch angeschaut hatte. Und eine Sache war, dass die Frau Weidel von dem Phoenix-Interview weggelaufen ist, und zwar nachdem der Interviewer von Phoenix sie angesprochen hatte auf einen Artikel, wo ja die das Wahlprogramm von der Wahl in Thüringen von dem Herrn Höcke da betitelt wurde mit Kurs Nationaler Sozialismus. Und das war auch ein Artikel, den wir damals hier vorgestellt hatten. Der ist schon halt damals aus dem Landtagswahlkampf halt eben gewesen, und über diesen Begriff Nationaler Sozialismus hat sich halt die Frau Weidel dann tierisch echauffiert, aber dieser Artikel, der hatte auf jeden Fall Hand und Fuß, also jetzt nicht dieser hier, sondern, also diesen konnte ich halt nicht lesen, der hat vielleicht auch Hand und Fuß, aber es geht um diesen Kurs Nationaler Sozialismus Artikel, und da ging es quasi um diese zwei Seiten der AfD, halt einmal einen eher libertären Einschlag, den man da halt in den westlichen Landesverbänden hat und den ich auch bestätigen kann von Menschen, die mir begegnet sind, hier in Hannover von der AfD, die diesen libertären Ansatz halt auch vertreten, und dann halt eben diesen Ansatz, den diese Zeitung da als nationalsozialistisch bezeichnet hat, insofern halt, dass man dann irgendwie sagt, ja, irgendwelche Sozialleistungen und so, die können wir ruhig hochfahren, da kann der Staat ruhig mehr machen, sich um die Leute kümmern, aber dann halt nur um die deutschen Leute soll er sich natürlich dann nur kümmern. Und deswegen halt nationaler Sozialismus. Und ja, das hat die Wattel in den Sack gehauen. Witzig. Da hat sie sich dann drüber aufgeregt, aber das war sowieso schon 10 Minuten drin in dem Interview. Von daher, die hätten dann eh da irgendwie auch schon aufgehört, aber ja. Genau, das war ja das Ding. Und dann gab es ja bei dem Parteitag noch diese Sache mit der Rede von Herrn Meuthen, der sich ja so ein bisschen beklagt hat über manche Mitglieder auch von der Bundestagsfraktion, die sich ja dann irgendwie inszenieren und da es auf irgendwelche Dinge halt anlegen, sich irgendwie Gefallen im Krawall machen und solchen Sachen. Observationen, die ich auch durchaus teilen würde bei manchen Leuten da, aber die natürlich anderen nicht gefallen haben. Außerdem gibt es ja diesen Flügelstreit da schon länger, der ja meistens nach auch zwischen diesen beiden Lagern halt eben ist. Also diesen Libertären und diesen Sozialistischen, denn wir sind mal nur sozialistisch, auf jeden Fall denen, die wenig Staat und denen, die ruhig ein bisschen Staat, ordentlich Staat, wie auch immer, haben wollen, den es da auf jeden Fall gibt. Und der Herr Meuthen ist ja auch einer von den Libertären da, die sich mit diesem ganzen Rückbesinnung, und da hat er sich ja auch in seiner Rede drauf bezogen, dass viele Leute da so rückwärts gewandt sind und sich in Bismarck-Zeiten irgendwie zurück wünschen. Und das war, denke ich, mein Schlag gegen Herrn Gauland, der ja sich gerne auf Bismarck und so bezieht. Ja, oder halt generell gegen diese Leute. Und da gab es ja dann noch einen riesen Bruchhei darum, dass sie ja dann heute dann auch noch irgendwie einen Antrag gestellt haben, Eilantrag auf Missbilligung von Herrn Meuthen generell und von dieser Rede dann speziell, den sie dann aber im Endeffekt nach stundenlanger Debatte hin und her mit Änderungsanträgen und so dann aber quasi komplett mit einer ganz knappen Mehrheit auf Nichtbefassung dann halt verworfen haben. Also wurde jetzt nicht angenommen, ist also quasi so wie dagegen gestimmt, aber in Wahrheit haben sie auch nicht dagegen gestimmt. Sie haben sich einfach nicht damit beschäftigt sozusagen, nachdem sie sich stundenlang damit beschäftigt haben. Und ja, bei diesem Parteitag sollte es ja auch um dieses Sozialprogramm dann gehen, wo ich mich jetzt allerdings noch nicht näher beschäftigt habe. Hat jemand von euch mehr von mitbekommen? Nee, ich jedenfalls nicht. Da gibt es noch ein Buch, Marx von rechts, aber das habe ich nicht gelesen, das habe ich nur auf der Leseliste. Das wird auch immer in so Kreisen rumgereicht, ganz gern. Also, aber ja. Ja, hier haben wir mal wieder einen Vorschlag, wie wir der Freiheit in Deutschland zu Leibe rücken können. Diesmal von der Uni in Köln. Mit Diskriminierung und Menschenverachtung werden schwere juristische und ethisch-moralische Geschütze aufgefahren, um inopportune Äußerungen als nicht unter den Schutz der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit fallen zu delegitimieren. Die Autorengruppe geht aber noch einen Schritt weiter und versucht sich an einer aktivistisch motivierten Instrumentalisierung der Grundrechte. Wie viele andere Antirassismusaktivisten nehmen sie Artikel 1 und Artikel 3 des Grundgesetzes ins Visier. So legen sie nahe, dass ein Satz wie "Das Kopftuch ist ein Zeichen der Unterdrückung, eine Verletzung der in Artikel 1 verankerten Würde des Menschen" sowie ein Verstoß gegen die in Artikel 3 festgeschriebene Gleichberechtigung der Geschlechter und gegen das Benachteiligungsverbot aufgrund der Religion darstelle. Kritik am Islam und an spezifischen islamischen Praktiken wird auf diese Weise in den Rang einer Menschen- und Grundrechtsverletzung erhoben. Dementsprechend nimmt die Autorengruppe für sich in Anspruch, mit ihrem Konzept von weltanschauungskompatibler Forschung und Lehre für die Menschen- und Grundrechte einzutreten. Sie spricht sich zudem Kompetenz darüber zu, genau zu wissen, welche Aussagen gegen Grundrechte verstoßen. Das sind alle, die bei Angehörigen vulnerabler Gruppen Gefühlsverletzungen auslösen könnten. Wow. Es ist also Es steht nicht zu befürchten, dass die Universitäten einen solch freiheits- und erkenntnisfeindlichen Kurs einschlagen werden. Dennoch sollte man diese Stellungnahme nicht allzu leichtfertig abtun, weil sie nur von 15 Personen verfasst wurde. Erstens, weil sie für einen gerade in den Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften einflussreicher werdenden Trend steht. Und zweitens, weil es für das freiheitliche Klima an einzelnen Instituten, in einzelnen Lehrveranstaltungen nicht unerheblich ist, wenn dort Personen forschen und lehren, die ein derart weltanschaulich motiviertes Verständnis von Forschung und Lehre hochhalten. Ja, also die Ausführungen in der Stellungnahme geben wenig Anlass zur Hoffnung, dass die Freiheit Andersdenkender auch nur ansatzweise zu achten bereit sind. Im Gegenteil, wo immer sie die Möglichkeit haben, steht zu vermuten, werden sie dafür sorgen, dass Forschungsmittel und Stellen an Weltanschauungsgenossen gehen. Die Autorin ist Migrationsforscherin an der Uni in Schwäbisch Gmünd, Sandra Kostner. Toller Artikel. Alle Probleme genau ins Visier genommen und getroffen. Ja, da haben wir es schon wieder, ne? Da haben wir es halt schon wieder mit diesen, ja, es gibt nur eine Richtung und alle anderen sind auf der falschen Seite der Geschichte. Ja, und auch Deplorables. Ja, und irgendwelche verschiedenen abweichenden Ansichten zu irgendwelchen Themen, umstrittenen Themen in der Gesellschaft, die man ja meinetwegen auch auf deren Punkt, also mir würde das nie einfallen zu sagen, ihr dürft diesen Punkt jetzt nicht haben, weil die Würde des Menschen ist unantastbar. Also das muss man sich mal vorstellen. Völlig nicht. Ne? Kein marxistischer Lesekreis mehr, weil die Würde des Menschen ist unantastbar und der Marxismus hat die Würde oft verletzt. So. Ja, aber auch, dass das professionelle Leute an der Uni sind, die sich solche Gedanken machen und sowas dann auch öffentlich, also bereit sind, sie wissen, dass sie sich, also in einem anderen Klima wären die ja weg. Also, da würden die Leute sagen, was bist du für ein unfreier Idiot? Geh weg, warum bist du hier Professor? Nee, tschüss. Aber, ja. Ja, man könnte sagen, man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, was man sagt, aber sowas, was der Mann, dem die Meinungsfreiheit hier gekürzt wurde, gesagt hat, das sagt man ja normalerweise auch nicht. Der hat seinen schwarzen Arbeitskollegen mit Uga Uga überzogen. Und da hat sogar das Verfassungsgericht dann am Ende gesagt, nee, so geht's nicht, ne? Da steht die Menschenwürde über deiner Meinungsfreiheit, den mit Uga Uga zu überziehen. Und das finde ich irgendwie auch immer gar nicht mal so schlecht, sagen wir mal so. Ja, insofern, also was man noch dazu sagen muss, es ging da ja um das Arbeitsgerichtsurteil. Also der Mann ist natürlich gekündigt worden. Und also es geht jetzt hier nicht um irgendwelche Strafen oder so. Also es geht jetzt nicht darum, dass der Mann jetzt irgendwie vor Gericht stand oder so, sondern der hat halt gegen seine Kündigung geklagt. Und ja, ist einfach nur wichtig für das Ganze. Ja, ist jetzt kein Verfahren nach Strafrecht 130 oder so gewesen, ne? Also ich kann das halt verstehen, dass man da keine Zusammenarbeit mehr machen möchte mit jemandem, der seine Kollegen Uga Uga nennt. Na, also klar, der Kontext ist natürlich auch noch irgendwie wichtig. Das kann vielleicht irgendwie sein, wenn man sich jetzt wirklich irgendwie Kumpel ist im Büro oder so, wo das dann irgendwie klar ist, dass das jetzt nicht so gemeint ist, dass das jetzt irgendwie nur, ja, weiß ich nicht, man neckt sich gegenseitig oder so ist, ne? Aber das war in diesem Fall ja offensichtlich nicht der Fall, sondern der wollte ja wirklich seinen Kollegen da irgendwie runtermachen. Und dann kann ich das natürlich auch schon verstehen, dass dann Arbeitsgericht sagt, dass das dann auch gerechtfertigt ist, so jemanden dann zu entlassen. Ja, das hier, ich weiß nicht, ich spiele es einfach mal vor. Ich finde, Meinungsfreiheit hört aber auch da auf, beziehungsweise muss man auch gegen andere Werte abwägen, wie beispielsweise der Schutz von Minderheiten oder generell von Menschen nein, vor Diskriminierung nein, und Rassismus. Nein. Das ist das, was wir leider sehr häufig erleben, dass unter dem Label der Meinungsfreiheit andere Menschen in ihrer Identität, in ihrer Existenz bedroht werden, ihnen das Existenzrecht abgesprochen wird und das alles unter dem Label der Meinungsfreiheit. Und da hört Meinungsfreiheit ganz sicher auf. Ja, Sie hörten German Dream. was für mich eher ein bisschen wie German Nightmare klingt. Aber ja. Ja, zusammengeträumte Vorstellungen. Ja, aber ich meine prinzipiell, ja klar, das ist halt immer wieder so dieses Ding. Das klingt alles total nett und so. Und ich würde mich ja auch, wenn jetzt jemand sagt irgendwie, ja, muss man jetzt Leute beleidigen unbedingt oder so, dann würde ich ja auch nicht sagen, ja doch, das muss man tun. Aber das Problem ist halt eben, ne, diese ganzen Feinheiten dieser ganzen Sache. Erstmal, dass manche Leute halt auch beleidigt sind von Dingen, die man gar nicht beleidigt gemeint hat. So wie halt dieser Kopftuchgeschichte und so. Und wenn da jemand diese Meinung vertritt, dass das halt ein Zeichen von einer von autoritären Religion ist und es ablehnt und es nicht irgendwo haben will, weil Leuten, die Einfluss haben auf diese Gesellschaft. Das kann ja auch schon sein, dass das Leute halt eben aufregt. Oder ja, also alle möglichen Meinungen sind dazu geeignet, irgendwelche Leute aufzuregen. Und das kann man dann halt nicht sagen, dass man jetzt, dass das jetzt irgendwie der Ethos jetzt irgendwie ist, dass man niemanden mehr von irgendwas aufregen darf. Und die Dame, die wir gerade gehört haben, ist ja die Diversity and Inclusion Enthusiast, Public Policy Manager Facebook, based in Berlin. Das war die Dame, die uns gerade gesagt hat, Meinungsfreiheit hört ganz sicher auf. Ja, ich meine, bei Volksverhetzung hört es ja dann wirklich auf, aber das ist ja nicht... Das ja, das hat sie ja nicht gesagt. Ja, ja, das Szenario ist halt sehr nebulös. Wenn man davon ausgeht, dass jemand unterdrückt wird oder dass eine Minderheit unterdrückt wird, dann könnte man ja irgendwie davon ausgehen, dass das irgendwie vom Staat ausgeht. Und Meinungsfreiheit heißt ja, dass der Staat einen dadurch nicht unterdrückt. Also da muss man schon ein bisschen konstruieren, was die da überhaupt meinen. Ja, und dieser Spruch mit dem Existenzabsprechen, da habe ich schon wieder dieses Ding, dass sowas gibt es ja meistens im Zusammenhang mit Jordan Peterson möchte jemanden nicht Sesem nennen und damit spricht er ihnen das Recht ab zu existieren. Das ist so dieser Zusammenhang, unter dem ich diesen Spruch ständig irgendwie höre. Ne? Also irgendwas von wegen, du nimmst das nicht ernst, was irgendwelche Schneeflocken irgendwie meinen. Und das ist ja ganz furchtbar und das macht dir ja praktisch tot dann. Ne, weil du das dann nicht ernst nimmst, weil du dir. Ja, sie hat ja auch ganz eindeutig davon gesprochen, dass die Existenz von Menschen bedroht wird. Durch Meinungsfreiheit, ja. Ich verstehe nicht ganz, wie man diese Worte zusammenbringen kann, aber ja. Ja, wie gesagt, die Meinungsfreiheit ist ja schon begrenzt. Wenn ich jetzt irgendwie rufe, haut den tot, weil der hat irgendwas gemacht, dann ist das ja schon strafbar. Also wenn ich wirklich seine Existenz mit meinen Worten gefährde, dann ist das bereits strafbar. Und hier wird so getan, als wäre das nicht strafbar. Ja, als könnte jeder hingehen und irgendwem die Existenz zerstören. Wie gesagt, das ist das, was ich eben meinte. Das ist dieses Ding mit von wegen, du nimmst das ja nicht ernst, dass irgendwelche Leute wollen, dass man sie so oder so irgendwie sieht. Und das bedeutet dann, deren Existenz wird abgesprochen. Du bist der Meinung, dass Transfrauen keine richtigen Frauen sind, dass nur biologische Frauen richtige Frauen sind, als Beispiel, dann sprichst du ihnen die Existenz ab. Das wird auch ständig immer behauptet. Und so klingt das für mich. Also sie hat es ja auch so formuliert, mit diesem Spruch von wegen Existenz absprechen. Das ist der, den ich immer in diesen Zusammenhängen halt eben höre. Tränen helfen nicht. Ich hasse Männer. Die französische Bloggerin Pauline Harmon hat ein viel diskutiertes Essay geschrieben. Ich hasse Männer, sagt sie, dem anderen Geschlecht dem Kampf an. Eine Rezension von Ingeborg Harms. Der Artikel, der ist hinter einer Paywall. Und ich wollte das einfach nur nutzen. Also da hat eine Feministin ein Manifest geschrieben, warum Männerhass gut und richtig und wichtig ist, wegen dem bösen Patriarchat. Das ist ja für uns alle nichts Neues. Allerdings wollte ich darauf hinweisen, dass der hinter einem Paywall ist und dass es eben dafür spricht, dass Zeitungen auch einen finanziellen Anreiz haben, diesen Konflikt anzustacheln und anzuheizen, weil du eben mit so Rage-Bait-Artikeln, also mit Aufregungsködern, sozusagen einfach Auflagen machen kannst. Also, ja, da habt ihr es. Ja, der Punkt. Und hier geht ein Artikel ein bisschen genauer drauf ein. Die französische Feministin Harmon geboren 1995, hat in Frankreich für Aufsehen mit einem kleinen 96-seitigen Manifest gesorgt. Das heißt, ich hasse Männer, und erklärt, warum Männerhass emanzipatorisch ist. Die These: viele Feministinnen glauben, sie müssten ihren Männerhass verbergen, damit sie von Männern Unterstützung bekämen. Dagegen wendet sich die Autorin: Männer stünden fürs Patriarchat, sie diktieren die Spielregeln und unterjochten Frauen. Der Essay wurde in Frankreich kontrovers diskutiert. Er wurde zum Bestseller und der französische Verlag Editions du Sol, falsch ausgesprochen, der den Text herausgebracht hat, muss eine Neuauflage drucken. Jetzt ist das Manifest in der deutschen Übersetzung bei Rowohlt erschienen. Und weiter geht der Artikel noch ein bisschen drauf ein, ob das jetzt pro, contra, ob das gut oder schlecht ist. Es wird halt der übliche. Ob das gut oder schlecht ist, ja. Ja, das finde ich total geil. Das kann man alles diskutieren, ne? Aber ansonsten Menschenwürde. Ja. Ja, normal. Also ich meine, da ist es einfach nur so, dass sozusagen das, was der Feminismus im Kern, was er ausmacht, Männerhass, dass das halt heraustritt und offen ausgesprochen wird und das halt ein Fauxpas ist, weil man das eher denken soll und nicht direkt sagen soll. Also das ist meine Analyse der Sache. Also, ja klar, die könnten ja sonst ihre Hilfe verweigern, ne? Schon richtig. Naja. Yeah. Und jetzt kriegen wir erklärt, warum unsere Angst vor all diesen Verboten und den Regeln eigentlich völliger Blödsinn ist und warum Samira El-Wassil der Meinung ist, man sollte doch lieber die Verbotskritik verbieten, als weiter sich das Gejammer über Verbote anzuhören. Woher kommt diese masochistische Begeisterung, jede Form von Regulierung als Verbot zu begreifen? Das frage ich ganz unpolemisch. Es geht mir nicht darum, Anwältin der Askese zu werden und zu fordern, dass sich alle mehr verbieten lassen mögen. Mich wundert nur die Lust daran, fast alles, was als sinnvolle gesellschaftliche Regel diskutiert wird, sofort als Verbot anzusehen. Dann wird das alte Beispiel von der Gurtpflicht herausgekramt und dass es da Leute gibt, die gesagt haben, boah, das mache ich nicht, da werde ich ja stranguliert. Oder so, und es gab solche Leute, aber irgendwann haben eigentlich alle begriffen, dass das mit dem Gurt eine ganz gute Idee ist. Und es ist auch lange her. Das, was sie gerne denkbar hätten, was sie gerne bedacht hätten, wäre, dass man hingeht und sagt, liebe Leute, ihr wollt es von alleine nicht einsehen, ihr kauft euch einen SUV, das ist sinnlos, ihr braucht es nicht, weil ich euch sage, dass ihr es nicht braucht, es hat Nebeneffekte, die ihr nicht überschaut, deswegen verbiete ich es staatlicherseits. Da war es wieder gefallen, das V-Wort. Und später in der Sendung erklärte Göpel, dass sie sich von Thaddäus kein Verbotsregime in den Mund legen lassen werde. Verbotsregime, ja, ist denn schon ein Stoppschild oder eine Ampel oder so? Ist das alles schon ganz schrecklich? In dieser maximalen Individualisierung lässt sich jegliche Form von gesamtgesellschaftlicher Grenze, jede Idee einer utilitaristischen Ordnung natürlich leicht als Repression verkaufen. Das magische Wort Verbot ist hier die effektivste Ein-Wort-Kampagne gegen gesellschaftliche Transformationen. Ich hatte keine gesellschaftliche Transformation bestellt. Das ist wie mit dem Warsteiner. Das weiß er auch. Wer hat Warsteiner bestellt? Wer hat gesamtgesellschaftliche Transformation bestellt? Aufgrund dieser ökonomisch geförderten individuellen Tyrannei könnte man annehmen, dass auch die Verbesserung der Welt zu einer scheinbar individuellen Aufgabe geworden ist. Jede und jeder Einzelne müsste sich nur verantwortungsvoll verhalten. Und auch im Bereich des Klimaschutzes oder der Pandemiebekämpfung genügte es einfach, nur ein Hashtag besonderer Held zu sein. Über diese dem Individuum schmeichelnde Verantwortungsüberlassung hinaus muss es heute jedoch viel mehr darum gehen, ein unpolemisches Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sich diese Probleme nur gesamtgesellschaftlich wie global lösen lassen. Verbesserungen können letztlich nur durch kollektive Anstrengungen erreicht werden, eben mit Hilfe von Standards, auf die man sich demokratisch einigt. Und dann kommt mein Lieblingsabsatz. Wir dürfen das, was uns KritikerInnen als Verbot verkaufen wollen, nicht als Gegensatz zur individuellen Freiheit begreifen, sondern als Schutz unserer aller Freiheit. Leute, die das gekauft haben, haben auch gekauft, Krieg ist Frieden, Schwäche ist Stärke und wir waren nie im Krieg mit Eurasien. In dieser Wahrnehmung ist eine staatlich bestimmte Rücksichtnahme keine Form von Verbot, sondern die Möglichkeit zu überleben. Und sprachliche Höflichkeit ist nicht das Verbot, sich gegenseitig zu beleidigen, sondern die Möglichkeit, sich gegenseitig nicht zu verletzen. Frau Wachil meint also, wir sollten uns am besten einen Gesprächskodex geben, glaube ich, oder sowas. Ja, es scheinen viele Leute zu wollen, ne? Und das Spiegel geht das auch mal ab. Vielleicht sollte man die Nutzung des Wortes Verbot regulieren. Nee, Samira El-Wassil. Ein Verbot ist ein Verbot. Ein Verbot von Verbrennungsmotoren ist ein Verbot von Verbrennungsmotoren. Ein Verbot von Plastiktüten und Strohhalmen ist auch ein Verbot. Das jetzt Regulation oder irgendwas zu nennen und zu behaupten, das sei fürs große Gute, lässt sich ziemlich kultistisch aussehen in meinen Augen. Aber gut. Und ob das immer gleich ums Überleben geht, also ob keine Form von Verbot, sondern die Möglichkeit zu überleben. Und drunter geht es nicht mehr. Und dann machen wir gleich ein Thema weiter. Deep und deutlich sollte das einzige Talkformat im NDR sein. Ist schon aus dem Oktober. Der Massengeschmack hat einen Clip hier drüber auf YouTube gestellt über genau, dieses Format. Der war ziemlich gut. Jetzt können wir ihn nochmal loben. Naja, der war auch wirklich ziemlich gut. Aber danach habe ich ein bisschen recherchiert und habe das hier gefunden. Das fand ich eigentlich noch besser. Wenn du mal runterscrollst, werden unsere langjährigen Zuschauer auch gleich einen beliebten Charakter erkennen. Ja, hier zum Beispiel der zweite von rechts, Tarek. Tarek. Nenne ich diesen Charakter mal freundlich. Hey, Tarek. Die blonde Dame ist eine Dame von irgendeinem ZDF oder ARD oder sowas. ARD, glaube ich, zum NDR. Der Typ hier rechts ist ein Rapper. Und was die Dame da, außer ihrem Migrationshintergrund, die offensichtlich noch mitbringt, weiß ich nicht. Aber ist schon mal nett, das sind die Moderatoren der Talkshow. Ist ausgewogen besetzt, würde ich sagen, stellt die Klasse 9b der Petra Kelly Grundschule irgendwie ganz gut da. Ja, und die diskutieren jetzt irgendwie, ich weiß nicht, einmal im Monat oder weiß nicht wie oft, auf jeden Fall unter dem Titel Deep und Deutlich, wo ich schon gleich einen Kotzkrampf kriege, wenn ich das nur höre, die kleine Schwester der NDR Talkshow, möchte man das gerne verkaufen. Moderiert wird Deep und Deutlich abwechselnd von einem Team aus der Journalistin Aminata Belli, dem Rapper Mo Trip und einem Team bestehend aus Reporterin Svenja Kellersohn und Tarek Tesfu, der im Trailer der Sendung von sich sagt, er sei die schwarze Barbara Schöneberger. Dieses Moderatorinnen-Team ist so divers wie spannend und genauso sind es die Gäste der ersten Show seit dem 2. Oktober. Jetzt habe ich hier leider so ein dummes Pop-up drüber, bla bla bla. Rapperin Katja Krasavice, Moderatorin Sophie Passmann, Sänger Clueso, die YouTube-Zwillinge The Real Life Guys, Jam-Skater Umi Yanta, Reporterin Nadja Kaiuli und der TikToker Younes Zaru. Also auf jeden Fall auch Leute, von denen ich unbedingt was hören will. Kein bio-deutsches Moderatorenteam, keine landsartige Standardbesetzung aus Politiker, Journalistin, Naturexperte, Autorin und Comedian, bei der die Themensprünge von ernst zu spaßig so vorhersehbar wie langweilig sind. In der Runde, moderiert von Aminata Belli und Mo Trip, sitzen bekannte Menschen und solche, die mehr Bekanntheit außerhalb ihres Formats verdient hätten. Junge Menschen wie die Real-Life-Boys, den Millionen Menschen folgen, aber eben auf YouTube, weswegen sie der NDR-Durchschnittszuschauer wohl nicht kennt. Okay. Dann wieder ein Sprung, der erfolgreichste TikToker. Ich muss nur sagen, eine Balance zwischen Traurigkeit und Wahnsinn mache ich hier gerade durch. Und wieder ein Sprung. Der erfolgreichste TikToker Deutschlands heißt Younes Zaru und sitzt natürlich auch in der Runde. Natürlich. Er versucht zu erklären, warum sein Video, in dem er Farbe in Wasser rührt, 200 Millionen Menschen aufgerufen haben. Das gelingt ihm nicht so richtig, ist aber auch eigentlich egal. Mittlerweile folgen ihm 13 Millionen Menschen. Dieb und deutlich springt hin und her zwischen krass und verrückt, zwischen Information und Emotion und ist zwischendurch ein absoluter Overkill. Trigger nach Trigger. Es ist TV-Talk für die Generation TikTok. Das alles tut dem deutschen Fernsehen so gut. Es ist schön, dass das altehrwürdige Format Talkshow so, es gibt einfach keinen passenderen Ausdruck, fresh besetzt wird. Die ModeratorInnen sind empathisch, aber nicht zu kumpelhaft. Sie sind jugendlich, aber nicht peinlich. Die Gäste kennt man zur einen Hälfte und zur anderen nicht. Man lernt also neue Menschen kennen, wird geschockt und informiert. Barbara Schöneberger hat Aminata Belli und Mo Tripp im Mutterformat der NDR-Talkshow die zwei Coolen genannt. Die zwei sind wirklich cool. So cool, dass man darüber nachdenken sollte, dass Dieb und Deutlich nicht nur das junge, sondern das Talkformat im NDR wird und um 22 Uhr läuft. Die alte NDR-Talkshow gibt es ja auch schon lange genug. Ich weiß nicht, also... Ja... Ich finde es unsagbar, wirklich unsagbar, Nico Kappel, was du da zusammengeschmiert hast für jetzt. Ich bin der Meinung, jetzt Rundfunkbeitrag abschaffen. Ja, das ist ein Punkt, ne? Die sind cool und fresh und ihr nicht, deswegen seid ihr neidisch. Ihr seid nicht die schwarze Barbara Schöneberger. Deswegen, ihr seid so landsartige Standard-Biodeutsche. Bürgis, ekelhafte weiße Mehrheitsgesellschaft. Leckt mich doch einer. Dieser ganze Rundfunk ist ja schon so alt und überkommen und Privilegien sind das. Privilegien, die wir hinterfragen sollten. Das finde ich so cool, dass man drüber nachdenken sollte. Die alte NDR-Talkshow gibt es ja auch schon lange. Die läuft so lange, weil Leute die gucken. Euren Scheiß guckt doch keiner. Erzähl mir doch nichts. Wie lange ist denn auch lange genug? Ja, das hier war auf jeden Fall ziemlich, es hat zwar Mammon eingereicht, aber ich habe es mir auch durchgelesen. Mal wieder ein ziemlich guter Artikel eigentlich in der Süddeutschen, habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Jo. Und hier hat man jetzt untersucht, die Leute, die jetzt ganz besonders gefestigt sind in ihren Ansichten und allen anderen Leuten, die andere Ansichten haben, halt mit Aggression und so begegnen und meinen herausgefunden zu haben, dass das größtenteils bei Frauen so ist, dass sie damit nicht klarkommen mit Leuten, die andere Ansichten haben als sie. So ist es auch. Es ist, genau. Alles, was nicht bedingungslose Zustimmung zu ihrer Position ist, einer Frau gleichkommt. Als wäre es ein Beweis dafür, dass alle Gegenstimmung von Niedertracht, von Bosartigkeit und Verblendung motiviert ist. Ja, und ist das nicht das, was wir hier, das könnte man eigentlich nicht drüber schreiben, über so ziemlich jeden zweiten Artikel, den wir hier haben. Ja, der letzte Satz war, glaube ich, auch noch ganz gut. Mal gucken, da ging es um ein wichtiges Wort. Genau, die Selbstgerechten sind das nämlich. Hat die oder der Schreiber hier analysiert und das fand ich nicht schlecht. Ne? Und wenn sich dann jemand erdreistet, diese Sicht anzuzweifeln und auch nur nachzufragen, wie das genau gemeint ist, bekommt er den Zorn der Selbstgerechten zu spüren. Ja. Und das finde ich schon passend und treffend. Ja. Ich gebe hier heute das Versprechen ab. Ein von mir als Bundeskanzler geführtes Kabinett ist mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt. Ich bin doch kein Kanzler, der Kerl. Ja. Ich habe gleich noch einen draufgesetzt. Ich habe gesagt, dass ich im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler die Hälfte des Kabinetts mit Marsianern besetzen werde. Weil ich kann ja versprechen, was ich will, weil ich habe genauso viele Chancen wie der Olaf. Bundeskanzler zu werden. Ich verspreche, ich erhöhe den Haushalt. Ja, ja. Ich verspreche, jeder bekommt einen Mercedes vor die Tür gestellt. Reichtum für alle, genau. Was? SPD, ey. SPD. Those who fall into the trap of identity politics have fallen prey to the capitalist's aim of dividing and weakening the working class. Again, such great series of essays by CPGBML can't recommend it enough. Das ist die alte Theorie, dass innerhalb der Linken sozusagen Identitätspolitik eine Psy-Op ist von finsteren Mächten außerhalb der Linken, um die Linke eben zu unterminieren und dass das Großkapital deswegen Identity Politics aufnimmt, um die Arbeiterklasse zu unterteilen. Ja, nur ja, da der ganze Mist aus Amerika kommt, naja, ist das halt, jetzt ja. Nicht so abwegig. Nicht wirklich, also es kommt ja nicht nur aus Amerika, es kommt auch ganz viel aus Europa. Ja, aber den Durchmarsch durch die Institutionen machen wir den Amerikanern doch nach. Da sind wir doch zurück. Bin ich mir auch nicht so sicher. Also mit den 1868ern und mit der Frankfurter Schule und so. Aber ja, lass uns nicht diese Grundsatzdebatte hier führen. Ich musste da an die Angela Nagel denken mit diesem Buch. Weil das ist ja auch so eine Marxistin, die das irgendwie meint. Oder sage ich da was Falsches, Abel? Nee, das stimmt, das stimmt. Ich war, als ich auch noch Linker war, dachte ich auch, dass SJWs, dass das einfach eine Psy-Op ist. Also einfach nur, um die Linke zu schwächen. Also das habe ich mal selber wortwörtlich selber geglaubt. Also mittlerweile weiß ich, dass das halt eigentlich eher halt linke Politik Standard ist, einfach ein bisschen menschenverachtend daherzureden. Also. Schönen Gruß an Blaubarschbube. Ja. Wenn er uns mal wieder zuschaut. You are what you watch. Your movie preference reveal your personality traits. Glaube ich nicht. Gewagte These, ja. Ja, ich wette mit dir, das wird wieder so ein Replikationsopfer werden. Die Studie, ich habe sie mir auch nicht im Detail durchgelesen, weil ich mir einfach, die Zusammenfassung hat sich einfach zu hart für mich angehört. Also ich glaube nicht, dass man dich anhand den Film lesen kann. Also. Ja. Ja, wenn es danach geht, dann haben von Black Lives Matter ganz viele schlechte Filme geguckt. Glaube ich. Aber das ist so der Fall. Ja, vielleicht wollen sie das dann als Vehikel benutzen, um dann zu sagen, so ja, wir müssen jetzt andere Filme drehen, damit die Leute auch ihre Personality Traits ändern oder so. Das wäre ja quasi so ein, also ich meine, die behaupten das ja sowieso auch ohne solche Studien jetzt, ne? Also, dass sie dann da, und die nehmen sich ja alle Nase lang irgendwelche festen Dinge, die es schon gibt, die eine Fanbasis haben, Star Wars, Star Trek, Doctor Who und so, und bringen ihren ganzen Bullshit da rein, weil sie ja halt eben meinen, so, ja, die gucken das ja eh, die finden das ja eh gut, weil das hat ja Member Berries und so. Und dann geben wir ihnen aber die Erziehung mit, die sie brauchen, damit sie dann bessere Menschen werden und so. Also, das denken die ja eh. Ja. Also, ich würde auf jeden Fall, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne, irgendwann die Frage nach Star Wars stellen, und wenn sie irgendwas von Sequels oder so gut findet oder sagt, oh, Rey, super Charakter oder so, dann würde ich halt mal kurz Zigaretten holen gehen. Oder du, ich habe da hinten jemand gesehen. Also, ich finde schon, dass man da ein bisschen was über Menschen rausfinden kann. The typical male superiority in a mental rotation test disappeared when female stereotype material was used. Bezweifle ich auch an, dass das repliziert werden kann, aber mal gucken, vielleicht stimmt das ja, wer weiß schon. Also weil halt einer der Hauptunterschiede zwischen Männlein und Weiblein die Fähigkeit ist, Objekte mental zu rotieren, also im Kopf Dinge zu drehen, also. Männer sind da etwas besser wie Frauen im Durchschnitt. Aber warum sollte, ob das jetzt ein abstrakter Würfel irgendwie Dingens ist oder ein Kinderwagen, warum soll es denn einen Unterschied machen? Verstehe ich nicht, warum? Ja, vielleicht irgendwelche Leute, die das unbedingt beweisen wollten, dass das nur an Stereotypen liegt, haben irgendwelche Sachen genau. Cherry-picked oder so. Genau. Kann ich mir auch gut vorstellen. Das war mein Gedanke, dass das einfach nur gecherrypickt ist und fertig. Also glaube ich nicht, dass das repliziert werden kann. Also, weil sonst wäre das ja, das ist ja vorher schon sozusagen ein Hate-Fact, also ein Fakt, wo viele Leute sich drüber aufregen, und der wäre nicht so weit verbreitet, wenn der so einfach zu widerlegen wäre. Sorry, also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das fällt so ein bisschen in die Kategorie zu gut, um wahr zu sein, ne, für die Leute jetzt halt. Genau. Ich habe ja gestern auch gelernt, dass Hugo Boss keine Uniformen entworfen hat für die Nazis. Nee. Das wird ja auch immer wieder behauptet. Und das war auch sowas, was mir nicht klar war, dass die haben zwar das Zeug produziert, aber mit dem Entwurf und so hatten die gar nichts zu tun. Der alt genug dafür. Durchschnittliche Männer überall, die Dieter nur aus dieser Welt profitieren von den Strukturen, unter denen andere leiden, meint Sibylschick. Dieses zurück. Ja. Im also, neuen Deutschland auch noch. Ja. Im neuen Deutschland, genau. Da ist sie zurück. Wer steht in unserer Gesellschaft ganz oben auf der Gewaltpyramide? SpongeBob? Nee. Cis-geschlechtliche, weiße, akademisierte, heterosexuelle Männer, die christlich sozialisiert wurden und weder behindert noch chronisch krank sind. Akademisierte? Echt? Was eine Irre, was eine zwei Zeilen lange Charakterisierung einer Personengruppe. Cis-geschlechtliche, weiße, akademisierte, heterosexuelle Männer, die christlich sozialisiert wurden und weder behindert noch chronisch krank sind. Und die stehen ganz oben auf der Gewaltpyramide. Die Akademiker, was hat das damit? Was? Cis-Geschlecht. Sibyl, was ist los? Vielleicht wegen der strukturellen Gewalt. Diese können sich alles erlauben und werden gesellschaftlich toleriert, genießen also eine Art Immunität. Weinstein. Ist dir heiß, Sibyl? Hast du Fieber? Ist irgendwas nicht richtig mit dir? Sobald die Toleranz knackt, schlüpfen sie in die Opferrolle, so wie zuletzt Dieter Nuhr. Und dann wird diese Geschichte mit dem Buch und Dieter Nuhr und überhaupt und so. Ach, nee, stimmt, da kommt erst noch ein schöner Absatz. Diesen selbstbewussten, dennoch durchschnittlichen und langweiligen Cis-Männern kann man überall begegnen. Sie sind nicht nur hilflos selbstverliebt, sondern glauben, dass auch die ganze Welt verliebt in sie ist. Sie profitieren von den Strukturen, unter denen andere leiden, weshalb sie oft auch konservativ sind, damit alles so bleibt, wie es ist. Sie müssen keine Risiken eingehen, weil ihnen bereits alle Türen offen stehen. Sie müssen sich kaum anstrengen, weil ihre Fehler kollektiv verziehen werden. Wenn sie hinfallen, werden sie sanft aufgefangen. Auf welchem Planeten, Sibyl? Auf welchem Planeten schützt mich meine Hautfarbe, mein Geschlecht, meine Sexualität, meine Cis- oder Transheit vor Problemen in meinem Leben? In welcher Welt bin ich als Mann immun und kann machen, was ich will? Wo soll das denn sein, Sibyl? Kein Plan. Was mir nochmal zu dieser Sache mit dem Buch und so einfällt, da hatte in dem Artikel, den wir vorhin hatten, von der Frau Schneider vom NZZ, da ist sie auf jeden Fall auch drauf eingegangen, dass dieses Buch ja jetzt bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch vorliegt, was wir ja letzte Woche, glaube ich, auch in unseren Quellen hatten. Also ja, ist also noch anderen Leuten aufgefallen und es gibt auch nicht nur alte Männer, die das nicht so gut finden, wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Dann wird dieser Dieter Nuhr Fauxpas mit dem Buch von Alice Hesters, wo er was über Amerika gesagt hat, obwohl das Buch gar nicht in Amerika erschienen ist. Bla bla bla bla bla. Wenn sich Dieter Nuhr nach seinen eigenen Maßstäben beurteilen würde, hätte er einfach mal die Fresse gehalten. Wie oft ich den Witz jetzt in letzter Zeit über Nuhr gehört habe, wegen diesem Ding, weiß ich auch nicht. Aber ihr habt ihn alle gleichzeitig ausgepackt. Aber im Universum der Cis-Männer wie Dieter Nuhr herrscht 24/7 zweierlei Maß. Sie dürfen über Themen sprechen, mit denen sie sich nie im Leben beschäftigt haben und sogar andere belehren. Das unterirdische Niveau von Ignoranz und Arroganz, das sie sich erlauben, würden sie bei anderen niemals tolerieren. So wird die Schnittstelle von Rassismus und Sexismus klar sichtbar. Jene Strukturen, von denen die Dieter Nuhrs dieser Welt profitieren, während andere sterben. Da trieft aber der Neid so raus, oder? Alter, Sibyl, was ist los? Oh, oh, oh. Müssen wir was über PayPal schicken, oder? Wer ist denn hier selbst verliebt und glaubt, ihm scheint die Sonne aus dem Arsch? Ich meine, der Nuhr bringt ganze Säle zum Lachen und die Leute zahlen Eintritt dafür, wenn der in ihre Stadt kommt. Du bettelst im Internet, wenn du kein Geld mehr hast, schreibst hier und da mal eine Kolumne, wenn dich jemand lässt, mehr schlecht als recht, wie ich anmerken möchte, und schreibst merkwürdige Bücher. Okay. Aber du bist die Selbstverliebte. Du bist die, die mit Kritik nicht umgehen kann. Und du bist die, die sofort in die Opferrolle geht, wenn es Gegenwind gibt. Ist interessant, wie du das alles auf den Dieter Nuhr projizierst, Simon. Ah. Ja, neues Deutschland, meine Damen und Herren. Ja. Die Geschichte fand ich auch sehr lustig. Jordan Peterson hat ein neues Buch geschrieben, Beyond Order, 12 More Rules for Life. Also jetzt sogar schon 24 Regeln für ein, ist aber kompliziert, Alter, für ein gutes Leben. Ne? So viel kann ich mir nicht merken. Räum dein Zimmer auf, streichel eine Katze und ich bin gespannt, was in den nächsten 12 Dingern kommt. Jetzt soll räum, das deine, räum deine Katze auf und streiche dein Zimmer. Das ist dann Jordan Peterson Remix, glaube ich. Das kommt danach. Und das Buch kommt in Kanada bei Penguin Random House raus. Und Mitarbeiter von Penguin Random House sind dann auf die Geschäftsleitung zugekommen und haben gesagt, das könnt ihr nicht machen. Könnt ihr nicht machen. Das ist doch so ein Alt-Right-Typ. Der hat die jungen Männer im Internet aufgehetzt. Eine Mitarbeiterin meinte wortwörtlich, dass ihr Vater durch Jordan B. Peterson radikalisiert worden ist. Also. He is an icon of hate speech and transphobia and the fact that he's an icon of white supremacy regardless of the content of his book. I'm not proud to work for a company that publishes him. A junior employee who is a member of the LGBTQ community and who attended the town hall told Vice World News. Ich das hier schon lese. During a tense town hall staff cried and expressed dismay. Die haben rumgeheult. Ja. Und die haben da. Das ist eine Arbeit, weil er so gut verkauft. The company since June has been doing all these anti-racist and allyship things, and then publishing Peterson's book completely goes against this. It just makes all of their previous efforts seem completely performative. Ja, und das, da wären wir dann schon wieder bei diesem Süddeutschen Artikel von eben, dass sie es nicht aushalten. Es ist ein Buch. Du musst es nicht lesen. Und seit wann? Aber verlegen seit, und die, alles, ja, aber, was sie verlegen, das ist sie so verlegen, dass sie es verlegen müssen. Und aber ich kann doch nicht bei, ich meine, wenn ich jetzt eine Zeitung drucke, zum Beispiel jeden Tag, kann ich da auch nicht hingehen und gucken, ob alle meine Mitarbeiter mit allem einverstanden sind. Doch, das müssen wir noch machen jetzt mittlerweile. Das ist doch Demokratieförderung. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. She was trying to kind of spin it as a positive to be publishing his book. Ja, die hatte die Chefin hat gesagt, sie publiziert das gerne, weil das andere gut gelaufen ist. Ja, so was aber auch. They knew what they were doing wasn't right, and they knew so many people in the company were upset about him. Dann kündige. Mach den Arbeitsplatz frei für jemanden, der flexibler ist. Verpiss dich. Aber ich meine, schau mal, jemand wie Jordan B. Peterson, der 5 Millionen Bücher verkauft hat mit seinem 12 Rules for Life, der kann sich das leisten, dass die Leute ihn protestieren. Aber wie viele kleine Autoren, die auch hier und da etwas anecken, fallen durch sowas durch? Und also, wo dann kein Artikel in der Weiß steht. Also die Dunkelziffer, die würde ich auch mal gerne hören. Also. Und außerdem ist der nicht transphob, nicht homosexuellenfeindlich oder das ist ein sehr humanistischer Mensch und ich würde sagen, der lässt jedem Tierchen sein Pläsierchen. Also er wird ja auch so dargestellt, als ob er Leute zur Alt-Right radikalisiert. Ich finde es absoluter Unfug. Also wie du dir das rausnehmen kannst. Ja, die Kracher hat das übrigens auch schon gemeint. Also die Denker innerhalb der Alt-Right, die es dort gibt, die mögen alle den Peterson nicht. Natürlich nicht. Die veräppeln ihn mit wash your penis instead of clean your room. Also das ist denn ihr Spruch, mit dem sie auf der Low-Ebene ihn angreifen. Und ich meine, da hat doch auch Jordan Nonix, da hat der Vox Day, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, warum Jordan B. Peterson schlecht fürs Christentum ist und für Tradition etc. und so. Also die genuine Alt-Right-Leute, die mögen ihn alle nicht. Also ich, keine Ahnung. Die picken sich aber auch schon nämlich Halbsätze raus dafür, solche Analysen, oder? Der Lobstermann. Ja. Schön, dass es ihm wieder besser geht. Hier haben wir einen lustigen O-Ton, der Kampf zwischen Soros und Orban. George Soros hat einen Post in einem Meinungsforum namens Project Syndicate gepostet, was ich ganz lustig finde, weil ich da immer gleich an das alte Computerspiel Syndicate denken muss. Da hört sich Project Syndicate dystopisch an. Und darauf hat der Orban geantwortet, wir haben noch so viel, ich will gar nicht groß reinlesen, ich kann ja mal einen, wo war es denn, da, das durch George Soros geleitete Netzwerk scheut inzwischen auch vor der offenen Einmischung nicht mehr zurück. Es will auf Nationalstaaten einen Druck ausüben, der größer ist als jemals zuvor. Es hetzt die europäischen Völker gegeneinander auf. Das Instrumentarium des Netzwerks ist verwoben und auch auf den unterschiedlichsten Schauplätzen des öffentlichen Lebens präsent. Eine lange Reihe von Politikern, Journalisten, Richtern, Bürokraten als zivil getarnten politischen Agitatoren steht auf der Gehaltsliste von George Soros. Und obwohl der Milliardär selbst jeden seiner Feinde der Korruption bezichtigt, ist er selbst der korrupteste Mensch der Welt. Wen er nur kann, den besticht und kauft er. Bei denen, die es nicht gelingt, die kompromittiert er, erniedrigt er, schüchtert er ein und ruiniert sie mit Hilfe der schrecklichen Waffe des Netzwerks des linken Medien-Backgrounds. So. Ist schon ganz schön heftig eingeschenkt dafür, dass hier der Regierungschef eines europäischen Landes über einen philanthropischen NGO-Investor spricht. Kann ich empfehlen, den Text mal zu lesen. Ja, ich fand auch diese Folge von dem Podcast ganz gut, die jetzt diese Woche rausgekommen ist, von Ach Gut, wo sie mit so einem Österreicher und einer Ungarn da über Ungarn gesprochen hatten. Und da ging es halt unter anderem auch über Soros. Und die Dame hatte den auch schon mal interviewt. Waren auch ganz interessante Sachen dabei über sein Agieren und dass die Dame ihn früher eigentlich ganz gut fand, aber mittlerweile nicht mehr so. Und halt lauter so Zeug, was man halt normalerweise halt nicht hört. Ne? Es war unaufgeregt, also man hat da jetzt auch nicht irgendwie den großen Boogeyman da irgendwie in dem machen wollen, aber halt schon so ein paar Sachen erzählt, die nicht ganz so hübsch sind auf jeden Fall. Ja, dieses Rechtsstaatlichkeitsprinzip hat die extra drei jedenfalls behauptet. Also das würde an Pressefreiheit zum Beispiel hängen, was ja auch sicher richtig ist. Da weiß ich nicht genau, ob das wirklich der Punkt ist, den die nicht unterschreiben wollen. Ich glaube eher, dass es um diese LGBT-Rechte geht, wo gehen sich ja Polen und Ungarn auch am meisten gewehrt haben. Und dass es da eben mit drin sein soll, weiß ich nicht. Was heißt, das entsprechende Dokument rausgeholt, ja. Okay. Ja, kommen wir kurz zur EU. In der Europäischen Union gibt es ja gerade eine sehr große Debatte über das EU-Budget weiterhin. Und da wurde am Rande ein neues Gesetz beschlossen. Und die Grundlage dieses Gesetzes ist, dass manche EU-Länder, sprich Polen und Ungarn explizit, nicht nach rechtsstaatlichen Prinzipien funktionieren würden. Und deswegen in der nächsten Budgetrunde ab dem nächsten Jahr quasi weniger Zahlungen aus den EU-Töpfen bekommen würden, mit den Begründungen, dass halt die Rechtsstaatlichkeit nicht gewährleistet sein würde in den Ländern. Und das Ganze basiert auf einem sehr, sehr umfangreichen Bericht. Das ist hier einmal der Übersichtsbericht, den ich als Quelle eingereicht habe, aber es gibt zu jedem einzelnen Land auch nochmal einen Bericht, der ungefähr genauso umfangreich ist. Und ich habe mir mal die von Ungarn, Polen und Deutschland angeguckt, einfach mal. Und in Deutschland wird da ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Generell läuft alles nach rechtsstaatlichen Regeln in Deutschland. mit einer Ausnahme, die ich ja auch immer ganz gerne zitiere. Und zwar ist es halt so, dass es in Deutschland weiterhin eine strukturelle Gefahr gibt, dass Entscheidungen durch Weisungen oder Anordnungen der Exekutive beeinflusst werden können, auf der Ebene von Staatsanwälten in dem Gerichtsverfahren, die wir in Deutschland haben. Deswegen darf Deutschland ja weiterhin keinen europäischen Haftbefehl ausstellen. Und ansonsten läuft alles tipptopp in Deutschland. Und wenn wir uns Ungarn dazu angucken, da werden sehr viele Einzelbeispiele rausgezogen. Wenn ich hier ein Beispiel nehme, ist das beispielsweise, die Parteifinanzierung ist ein bisschen fragwürdig. Die Medienunternehmen sind durch staatliche Werbung sehr beeinflussbar. Und die Richter werden auf eine Art und Weise in Ungarn benannt, die sehr detailliert beschrieben wird hier. Und die halt auch wieder politische Einflussnahme durch die Exekutive in dem Fall quasi befürchten lässt. Ähnlich wie es bei den Staatsanwälten bei uns in Deutschland ist. Aber gut, das habe ich jetzt einfach mal als Beispiel rausgezogen, weil das zeigt, dass das Ganze doch eher ein politisches Spiel ist, als dass es da wirklich um rechtsstaatliche Prinzipien geht. Und rechtsstaatliche Prinzipien sind hier auch so definiert, einerseits, dass die Exekutive und die Legislative und die Judikative halt wirklich der Gewaltenteilung unterliegen. Das war gerade ein Beispiel, wo das ja offensichtlich nicht der Fall ist. Und ansonsten ist der Hauptfokus auf Korruptionsbekämpfung und auf Geldwäschebekämpfung, sprich Know Your Customer und Anti-Money-Laundering-Regeln der UN. Ja, mehr oder weniger 1:1. Das ist der Fokus dabei. Ja, und wie gesagt, da wurde halt ein neues Gesetz jetzt beschlossen, dass wenn die Länder halt in dem Bericht des nächsten Jahres halt noch deutliche Mängel haben, dass sie dann halt mit Geldstrafen durch die EU zu rechnen haben. Und zwar in der Form, dass halt Subventionsgelder nicht ausgeschüttet werden. Ja, da haben sie dann Veto gegen eingelegt, ne? Ja, aber das ist trotzdem durchgekommen. Das Parlament hat das entschieden, dass es so ist, ab nächsten Jahr. Aber das gilt, bis Anfang nächsten Jahres sollen ja quasi die Verhandlungen über das EU-Budget abgeschlossen sein, theoretisch zumindest. Genau. Deswegen sollte das da jetzt keine Rolle mehr spielen. Okay, aber nächstes Jahr... EU-Budget, das hatte ich ja schon mal besprochen. Und das nächste der Hauptknackpunkt ist da halt eigentlich nur, dass Großbritannien fehlt und die Gelderverteilung sehr umstritten ist. Mhm. Und sehr viele Vorschläge da schon eingereicht wurden. Die meisten Vorschläge hatten zur Folge, dass halt Deutschland sehr viel mehr Geld hätte zahlen müssen. Und keiner von diesen Vorschlägen ist wirklich durchgekommen. Und alles andere ist auch ein bisschen undurchsichtig für mich. Ich warte da einfach mal ab, ob die endlich mal ein Ergebnis haben. Das ist ein Riesenkonstrukt, die EU. Die werden viele Details immer zu regeln haben. Das Einzige, worüber medial darüber berichtet wird, ist ja, wir haben da eine 1,1 Trillionen Maßnahme wegen Corona und die wird dadurch aufgehalten, dass wir zu keinem Ergebnis kommen und deswegen ist Ungarn und Polen ist böse. Aber was da die wirklichen Hintergründe sind, darüber wird ja kaum berichtet, leider. Ja, genau. Aus der Reihe, wer hätte es gedacht? Jüngere nehmen weniger Rücksicht aufs Klima. Das ist eine Untersuchung des Wuppertal-Instituts für Klima. Zum Beispiel wird das deutlich bei der Aussage, ich achte im Alltag sehr darauf, Ressourcen zu schonen. Diesem Satz stimmen nur 43% der Befragten in der Alterskohorte von 19 bis 29 Jahren zu. Doch je älter die Befragten sind, so stärker fällt ihre Zustimmung aus. Unter den 40- bis 49-Jährigen beträgt sie 62%. Jenseits von 60 Jahren stimmen sogar 70% zu. Dieses Muster zieht sich durch viele weitere Fragen. So gibt jeder fünfte Mensch offen zu, für Umwelt und Klima keinerlei Abstriche an seinem Konsum zu machen. Unter den Älteren denkt so nicht einmal jeder Achte, 12%. Die Befragten über 60 widersprechen der Aussage auch deutlich häufiger als diejenigen unter 30 Jahren. 88% der über 30-Jährigen wollen ihre Sachen so lange wie möglich nutzen. Das sind 9 Prozentpunkte mehr als bei jüngeren Erwachsenen. Umgekehrt sagen 18% der unter 30-Jährigen, ihnen sei es wichtig, immer die neuesten Produkte zu besitzen. Das sind 8 Prozentpunkte mehr als unter den älteren Jahrgängen. Und ganz interessant fand ich eigentlich den letzten Absatz über Fridays for Future. Anders als mancher Medienbericht darlegt, repräsentiert diese Bewegung keineswegs eine ganze Generation klimabewegter junger Menschen. Nicht einmal jeder zweite, 44% der 19- bis 29-Jährigen, findet die Gruppe voll und ganz oder eher unterstützenswert. Jeder vierte sieht die Demonstrationen mit gemischten Gefühlen. Etwas mehr als jeder fünfte, 21%, lehnt sie sogar offen ab. Der Rest hat sich keine Meinung gebildet. Unter den Menschen, die 66 Jahre oder älter sind, fällt die Zustimmung zur Bewegung mit 36% noch niedriger aus. 30% lehnen sie ab, 31% sind sie ambivalent. Fand ich interessant, so Zahlen dann auch mal zu hören, dass das so ist, war mir schon länger klar. Allein ich glaube, dass viele junge Leute überhaupt nicht überreißen, dass viele Dinge, die für sie heute selbstverständlich sind, früher halt auch weit entfernt für viele Leute waren. Also so Flugreisen oder irgend sowas war halt nicht so selbstverständlich, wie das heute ist. Und viele Leute machen bis heute keine großen Flugreisen, sondern aber der jungen Generation wird es ja auch untergeschoben. Hey, du musst im Ausland studieren, du musst das, du musst hier, du musst das. Die Industrie will ja Geld verdienen. Kommen wir nun zu etwas vollkommen anderem. Ja, die Grünen und das Grundeinkommen. Also ich glaube, da haben sie sich in was reingeritten sozusagen. Einige wohl durchgesetzt, dass sie sowas wie ein Grundeinkommen beschließen, das dann aber wiederum nicht für alle sein soll. Also die Arbeitnehmer dann irgendwie nicht oder so. Im Prinzip geht es wohl darum, dass sie so ein Hartz ohne Antrag machen wollen oder so. Aber auch das ist ja irgendwie ein bisschen Quatsch, weil die Leute, die Bedarf haben, wirklich, die sollen auch den Bedarf nachweisen und dann entsprechend eine höhere Summe bekommen oder so, finde ich. Ja, also ich habe das ein bisschen anders verstanden. Ich habe so verstanden, dass eigentlich die Parteiführung gerne eine Hartz-Reform haben wollen würde, aber sich durchgesetzt hat, diese Grundeinkommensidee. Also, dass das nicht beides ist, sondern entweder oder, und dass ich die Grundeinkommensidee halt eben durchgesetzt habe. Da bin ich mal gespannt, wie sie mit dem Ding... Das kann man ja vereinbaren, indem man das dann, wie gesagt, zum Beispiel eben nicht für alle, sondern nur für Bedürftige dann rausgibt. Oder so. Ja. Eine kleine Mogelpackung scheinbar. Ich bin gespannt, wie sie damit fahren, weil das ja auch bei der Piratenpartei, kann ich mich noch zurückerinnern, super gelaufen ist. Also das fanden alle Leute ja ganz prima, diese Grundeinkommensidee. Und auch bei der FDP, wo das ja ein bisschen einen anderen Namen hatte, nämlich liberales Bürgergeld. Okay. Und auch also die Piraten haben ja auch nie gesagt, wie sie es jetzt genau machen wollen. Da gibt es ja verschiedene Modelle und bei der FDP war es, glaube ich, alles ein bisschen klarer. Da war es, glaube ich, so, dass man das mit dieser negativen Einkommensteuer irgendwie machen wollte. Also, dass du quasi was bezahlst und wenn du unter einem gewissen Einkommen bleibst, dann kriegst du halt was wieder, anstatt dass du die Steuer bezahlen musst. Jeder auf die Leute zugeht, ob das jetzt der Arbeitgeber ist oder der Vermieter oder so und sagt immer, du kriegst jetzt vom Startgeld und kannst ja auch ein bisschen mehr an mich bezahlen, ne? Also ich bin davon fest überzeugt, dass sich das ruckzuck in nichts auflöst oder in fast nichts sozusagen. Ja, die Idee dahinter ist ja im Endeffekt, dass man sich diese ganze Bürokratie von dem System, was wir jetzt haben, halt eben sparen kann und man müsste halt eben, damit das richtig funktioniert, halt auch quasi alles dahin umstellen. Also irgendwelche Rentnergrundsicherungen, irgendwelche BAföGs, dieses ganze Zeug halt. Ne? Das wäre quasi alles dann stattdessen dieses Grundeinkommen. Und was mein Hauptkritikpunkt daran eigentlich immer war, warum ich halt gedacht habe, dass es eher keine gute Idee ist, ist diese ganzen Sachen mit dem Ehrenamt. Also jetzt gerade im sozialen Bereich, diese ganzen, ich habe ja schon erlebt alleine, wie das jetzt so aktuell schon ist, zum Beispiel im Rettungsdienst und so, wie da die Leute angehalten werden, doch dann zusätzlich zu der Zeit, die sie bezahlt kriegen, bitte noch so und so viel Ehrenamtsstunden irgendwie zu leisten und solche Dinge. Und wenn dann man das auch noch irgendwie hätte, weil man sich ja davon irgendwie verspricht, dass die Leute dann Zeit haben für solche Sachen halt, dass man da noch mehr Druck irgendwie aufbauen kann, irgendwelche Berufe halt, die es jetzt im Moment noch gibt, dass man da dann, ja, die dann noch mehr Freiwilligkeit dann da drin haben im Endeffekt und man dann noch mehr irgendwie probiert, irgendwelche qualifizierten Laien da irgendwie reinzukriegen, die es umsonst machen, wo man sonst jemanden für bezahlen muss. Also unter dem Gesichtspunkt sehe ich ja, das nicht. Wenn halt da immer so kritisch. Eine Arbeitszwangskomponente dazukommt, ist das natürlich sehr unangenehm. Das ist das Problem beim bedingungslosen Grundeinkommen. Es gibt sehr viele verschiedene Systeme, sehr viele verschiedene Modelle und in der Diskussion werden mittlerweile nur noch schlechte Modelle diskutiert. Das, was du gesagt hast mit der negativen Einkommensteuer, ist ein Teil von anderen Konstruktionen, die Sinn ergeben könnten, die wir auch realistisch durchsetzen könnten. Aber darüber redet doch keiner mehr. Es gibt doch nur noch irgendwelche Sachen, die halt dann auch ausgenutzt werden können, wie ja vorhin schon gesagt wurde. Ne? Und ich meine, man kann bestimmte Experimente, was das angeht, natürlich erstmal querfinanzieren, indem man sagt, okay, wir nehmen jetzt alle Sozialkassen zusammen, das heißt die Anwälte und die Ärzte und die Beamten, die kommen jetzt auch in die gesetzlichen Kassen alle mit rein. Dann hat man auf jeden Fall für einige Jahre einen groß genugen Geldtopf, dass das System bestehen kann, dass es Erfolge feiern kann. Aber ob das System halt die nächsten 20, 30, 40 Jahre hält, ist das die Frage. Über solche Sachen reden wir ja, was das sowas angeht. Man kann ja, es ist ja nicht wie irgendwelche anderen Steuerprogramme oder Finanzspritzen oder sowas. Das wäre ein totaler Systemwechsel. Mhm. Systemwechsel. Warum nicht? Aber bitte nicht mit den ganzen Modellen, die gerade diskutiert werden. Weil das würde im Endeffekt dazu führen, dass, ja, dass du irgendwie billige Arbeitssklaven bekommst im Endeffekt, die verpflichtet werden zu arbeiten, weil sie sonst kein Geld mehr bekommen. Gut, ich meine, manche würden argumentieren, dass wir das jetzt ja auch schon haben, aber... Systemwechsel war ein gutes Stichwort. Unsere Welt neu denken, eine Einladung von Maja Göpel, die im wissenschaftlichen Beirat hockt von der Bundesregierung für Klimafragen, hat ein Buch geschrieben, in dem sie darauf eingeht, warum wir endliche Ressourcen haben, der Klimawandel total furchtbar ist, wir ein neues System brauchen, Konsumverzicht und dass Walmart eine Roboterbiene entwickelt hat und dass das total furchtbar ist. Und es ist auch nicht das einzigste Buch, was sie geschrieben hat. Sie schreibt auch The Great Mindshift, How a New Economic Paradigm and Sustainability Transformations Go Hand in Hand, wo sie davon spricht, wie man Gramsci verwendet, um sozusagen im vorpolitischen Raum die Menschen zu politisieren, außerhalb des Parlaments, um sie auf eine bestimmte Schiene zu locken. Und das war eine wissenschaftliche Arbeit, also The Great Mindshift. Und hier in unsere Welt neu denken, tut sie halt grünpopulistische Thesen vortragen, warum denn das wichtig ist, dass wir jetzt den Klimawandel sofort damit begegnen, dass wir weniger konsumieren und umdenken und neu denken und wie das Denken unsere Weltsicht prägt und dass wir eine große Erzählung brauchen, umzusteigen auf eine andere Wirtschaft und das erklärt sie hier. Und sie ist auch auf einem Ökobauernhof mit Hippies groß geworden. Also eine typische, untypische Kindheit hatte sie. Also, Framing-Institut anfangen, oder? Ja. Ja, das ist hier so eine Petition von den Grünen. Die haben ja scheinbar ihr eigenes Petitionsportal auch, wo man jetzt sagen will, dass man Frauen schützt. Weil es ja sonst auch niemand tut. Im ersten Satz, glaube ich, Frauen haben ein Recht auf Schutz zu nehmen. Ja, alle sagen ja, nee, wir schützen die Frauen nicht. Aber die Grünen sagen jetzt, doch, wir schützen die jetzt mal. Und Gewalt gegen Frauen ist ein globales Problem. Frauen haben ein Recht auf Schutz, Ausrufungszeichen. Dieses Recht muss in allen Ländern gelten und durchgesetzt werden. Wir stehen solidarisch an der Seite der vielen mutigen Frauen in der Türkei und Polen, die für ihre Rechte auf die Straße gehen. Aber wir nehmen auch unsere eigene Regierung in die Pflicht. Wir fordern, Polen und Türkei müssen in der Istanbul-Konvention bleiben. Das Nicht-Einhalten der Standards zum Schutz von Frauen und Mädchen muss Konsequenzen haben. Wir stehen solidarisch an der Seite der feministischen Organisationen und Frauen, die mutig und ausdauernd für die Umsetzung und die Einhaltung der Frauenrechte kämpfen und fordern die EU auf, diese tatkräftig zu unterstützen. Dazu gehört auch, dass die EU selbst der Istanbul-Konvention beitritt und damit Klarheit schafft. Klarheit. Wir brauchen einen gesetzlichen garantierten Rechtsanspruch für Frauen und Mädchen Schutz in allen Ländern, was auch immer das bedeutet. Frauenberatungsstellen und Frauenhausplätze müssen ausgebaut und sicher finanziert werden. Das Personal muss aufgestockt und angemessen bezahlt werden. Und was vor allen Dingen natürlich das Ding ist, keine schutzsuchende Frau darf mehr abgewiesen werden. Und das ist wieder der Punkt, wo sie dann nicht erwähnen, die Gründe davon, warum das im Regelfall gemacht wird. Und das sind halt eben vor allen Dingen zwei Dinge. Einmal, wenn die Frauen irgendwelche Suchterkrankungen haben, Alkohol oder noch was Härteres und so, dann sind die da einfach nicht geeignet, weil die da sowas nicht machen, irgendwelchen Entzug und solche Dinge. Da sind die nicht mehr ausgelegt und deswegen weisen sie die dann ab. Und das andere Ding ist, wenn die männliche Kinder dabei haben, die zu alt sind. Und ich dachte immer, es wäre 14, letztens habe ich irgendwo 12 gehört. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es ab 14 Jahren war, aber ich mag mich da auch irren. Auf jeden Fall, das ist auch noch ein großer Grund, warum abgewiesen wird bei Frauenhäusern. Es wird nie erwähnt. Das ist das, was mich am meisten wundert in all diesen Sachen. Es wird gesagt, die werden abgewiesen, aber es werden nie diese Gründe erwähnt, die ja auch teilweise vielleicht sogar, was jetzt zumindest die Drogen angeht, nachvollziehbarer Grund ist. Ja, mehr will ich da jetzt von auch nicht vorlesen. Istanbul-Konvention hatten wir uns ja schon mal komplett angeguckt. Das ist ja auch wieder so ein Ding, ne, steht groß drüber, es ist gegen Gewalt gegen Frauen, deswegen sagen alle Leute, ja, das brauchen wir unbedingt, das brauchen wir, weil ja. Gewalt gegen Frauen ist ja falsch, aber wenn man dann wirklich mal reinguckt, was da dann konkret alles behauptet wird, dann sind es halt wieder viele Dinge, die halt eben nicht so eindeutig sind, nicht so No-Brainer, wie die Leute das immer darstellen. So Sachen wie, wir müssen alles tun, damit die Rollenbilder geändert werden. Na, das ist ja auch so einer der zentralen Punkte davon. Die gehen einfach davon aus, dass diese Rollenbilder zu Gewalt führen. Und das sind alles so Sachen, die nicht so eindeutig sind, wo man das nicht sagen kann, ja, das ist auf jeden Fall so. Das stimmt nicht, das ist Ideologie dann wieder. Und die haben sie da ganz stark drin. Und der Grund, warum sich viele Länder davon jetzt auch entfernen oder es ursprünglich auch nicht unterschrieben haben, sind halt eben diese ganzen Annahmen, die da halt drin sind. So wie diese Sachen halt mit den Rollenbildern. Oder in dem einen Land haben sie sich ja auch daran gestört, dass ja quasi auch die ganze Schuld wieder den Männern gegeben wird in diesem ganzen Kram. Also das heißt ja, dann, die Istanbul-Konvention doch auch konkret abgelehnt, meine ich, ne? Aber ich meine, da stand doch, glaube ich, auch etwas weiter unten dann doch noch, dass sie auch den Frauen Asyl nicht verwehren wollen oder so. Das finde ich dann schon auch ein bisschen hart. Unrecht. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das ist halt dieses Ding, ne, also du hattest es ja eingereicht, Mammon, aber warum ich es auf jeden Fall auch mit reingenommen habe, es war ja auch diese Woche wieder dieser Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen, wo auch diese Istanbul-Konvention da im Mittelpunkt stand und da war ich auch wieder total geplättet, wie viele Leute eigentlich wirklich von sämtlichen politischen Strömungen da wieder identische Formulierungen verwenden halt. Es ist immer das Gleiche mit ja, es geht doch nicht mehr, wir müssen es ändern und den Rollenbildern und Gewalt gegen Frauen muss beendet werden, Istanbul-Konvention, bla bla. Also wirklich irgendwelche strammen Linken, irgendwelche Konservativen von der CDU, alle möglichen Leute, es ist überall dasselbe. Ne? Ja. Und das ist wirklich eine große Leistung, die vollbracht haben mit diesem Zeug. Na, wir hatten diese Woche auch wieder bei Twitter eine kurze Diskussion zum Thema The Left Can't Meme. Ne? Also diesen ganzen, ihre ganzen ideologischen Punkte in so ein Ding zu packen, wo dann aber im Endeffekt bei den Leuten nur kleben bleibt, es ist gegen Gewalt. Und diese ganzen Leute, die sich keine Gedanken darüber machen, dann nur sehen so, ja, Gewalt wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht, dass es Gewalt gibt. So, das ist ja schlecht. Ne, die nehmen das dann einfach und gehen dann davon aus, dass das schon Sinn macht und dass es unbedingt sein muss und dass es keine Alternative gibt und dass es überhaupt möglich ist, Gewalt zu beenden. Ne, das ist ja auch schon wieder dieser eine Punkt, über den man alleine schon, den man schon mal anzweifeln kann, aber ja. Ja, das ist so. Und auch hier auf jeden Fall wieder dieses Ding, dass sie es so hindrehen wollen, als wäre nicht jetzt schon komplett das alles einseitig und als würden sich nicht jetzt schon alle Leute über die eigenen Füße fallen bei dem Versuch, da alles irgendwie zu tun, was sie können. Das suggerieren sie ja wieder, dass es quasi alles nicht, dass alle Leute damit nur mit verschränkten Armen stehen würden und sagen würden so, ja, wir auch auf Gewalt oder nicht, ist doch eigentlich egal oder so. Ja, ja, das ist halt, Leute hingucken müssten, ne, um dann irgendwie auch zu verstehen, dass es da irgendwie vielleicht nicht ganz echten Geschichte aufgesessen sind. Und das habe ich vorhin schon gesagt, wann merken die Leute, dass denn das auch andere Geschichten verdreht sind. Das sind nur eine der weiteren, vielen davon. Ja, und dieser Artikel hat dann mal gezeigt, wie es funktioniert. Also fand ich besonders bezeichnend, das Ding hier von der Zeit. Die Frau beschreibt ja exakt das, was sie den Männern immer vorwerfen, ja, als ihre Erfolgsstrategie. Ja. Da bin ich echt drüber gefallen bei dem Artikel. So. ja, muss ich mal raussuchen, sorry. Ja, im Prinzip hast du es ja schon richtig gesagt. Also, ne? Ja, sie schreiben ihre Netzwerkbildung. Und Druck eines Netzwerks, genau, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Medien. Ne? Ja. Wieder diese gleichen Leute, die wir halt. Ja, und das gibt's auch, ne? Also das sieht man die ganze Zeit, diese ganzen Veranstaltungen, da sind ja auch immer alle dabei. Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Medien. Der Cathedral ist das. Also die Kathedrale, die heilige Kathedrale der linken Weltanschauung. Also. Nachdem alle Appelle an die Freiwilligkeit, alles Betonen der tatsächlich ebenbürtigen weiblichen Intelligenz nichts genutzt hatten. Brauchten die Frauen hinter der Kampagne Hashtag ich will nur wenige Wochen, um ihr Ziel durchzusetzen. Dann gibt es dort immer Jahre, bis sie mal irgendwas kriegen. Ne? Ja. Jahrzehnte womöglich. Auch im Mittelstand wird das Patriarchat dann glauben müssen. Ja genau, aber es reicht natürlich nicht, das nur in den erfolgreichen Firmen zu machen. Das brauchst du überall. Nächster Schritt, ne? Ist schon geplant, ja sicher. Ja. Ja. Und dann musst du ja auch an Elterngeld und Ehegattensplitting ran, ne? Das muss ja auch natürlich sein. Irgendwo muss man ja anfangen, ne? Und der Hebel der Vorstandsquote lag am nächsten. Genau. Am nächsten, weil man auf die anderen Sachen keinen Bock hatte, ne? Ja, dann sind genauso weit oder nah, wie das irgendwie. Ja, gesetzt. Immer einen Schritt nach dem anderen, ne? Das ist ja so, wie als sie Nein heißt Nein gekriegt haben, sofort die alle gesagt haben, ja, und als nächstes dann Ja heißt Ja. Und das werden wir dann auch bekommen in einer Weile, ne? Also. Schon ja, nichts davon gehört, aber. Alle Ebenen von Öffentlichkeit genutzt. Das war einfach da oben. Ja, also das ist es im Prinzip. Es ist Astroturfing. Es ist Hurra, wir können Astroturfing. Wir sind uns alle einig, wir können Astroturfing, ihr könnt uns alle kreuzweise und wir nehmen uns jetzt den Kram, der uns ja zusteht, haben wir entschieden. Na? Ja, die Behauptung von der veränderten Arbeitskultur, da wurde im Forum auch doch eine deutliche Absage erteilt. So. Nach dem Motto, es sind eben bestimmte Eigenschaften, die man braucht, wenn man so einen Job haben will. Und es ist dann vielleicht nicht so wichtig, ob man männlich oder weiblich ist. Dementsprechend dürfte sich seine Arbeitskultur auch nicht viel ändern. Ne? Ja, und jetzt kommt nochmal wieder der Punkt, wo Ewe seinen Satz sagen darf. Konservatismus ist Progressivismus mit Tempolimit. Genau, hier haben wir nämlich Mecklenburg-Vorpommern Jugendpolitikerin über stockkonservative Männer. So will sie die CDU umkrempeln. Ja, also der ganze Artikel ist ziemlich übel, aber das ist nicht die Schuld von der Dame hier, die kommt nur in ein paar O-Tönen hier zu Wort, das ist eher die Schuld von dem Autor oder der Autorin von dem Ganzen, die erstmal die Frau Schwesig in den Himmel hochlobt und so. Und das ist ja alleine, was die sich schon alles geleistet hat, damals als Bundesfrauenministerin, hier Ministerin für wie heißt der ganze Salmon da, Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Das ist eigentlich schon der Grund, warum sie in der Politik eigentlich erledigt sein sollte, wie sie sich da damals eingemischt hat in dieses laufende Verfahren da, Team Gina Lisa und dieses ganze Zeug. Auch wieder so ein Punkt, wo man sich wirklich nur am Kopf fassen kann. Aber ja, ist halt. Im Gegenteil, ich habe gelesen, dass sie in ihrem Land da auch die Leute wegweist, die ihr nicht passen oder so. Okay. Ja, keine Ahnung. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Aber auf jeden Fall, ja, die Nachwuchspolitikerin ist halt auch der Meinung, dass man diese Quote unbedingt braucht und dass das ja nur ein Fortschritt ist und dass die alten Männer da irgendwie dem Ganzen im Weg stehen. Die Stockkonservativen finde ich auch lustig, dass man sich in der CDU darüber beschwert, dass Leute stockkonservativ sind. Aber gut, Vielleicht bin ich da auch einfach nur. Ja, das ist ein Erfolgskonzept. Weiß ich nicht. Die alle rauszukommen lassen, das finde ich auch ein bisschen komisch. Und die schöne Frau Merkel hat ihr irgendwie geantwortet auf ihre Frage. Da ist sie ganz besonnen, wie eine Mutti eben erklärt, dass sie die Partei aus drei Wurzeln besteht: der Liberalen, der Christlich-Sozialen und der Konservativen und dass es wichtig ist, durch die Meinung, ich kann die Merkel nicht gut nachmachen, der unterschiedlichen Lager toleriert werden. Dafür müssen wir uns gegenseitig zuhören. Da sind eben auch die stockkonservativen Männer in der Pflicht. Und das ist wieder so ein typisch so ein Merkel-Spruch. Eine Lösung finden, ne? Ist es, ne? Wir haben die ganzen Lager, die sind auch okay und so, aber im Endeffekt landet es dann wieder auf, jetzt hört mal der jungen Frau zu und gibt ihr mal ihre ganzen Forderungen, ihr stockkonservativen alten Männer. Ja, also CDU klappt das doch gut. Viele. Ne, fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Und die Dame ist auf jeden Fall ein Teil von, also die junge Dame ist ein Teil von so einem Podcast, wo ich doch schon mal drauf aufmerksam geworden bin, vor ein paar Monaten. Die haben im Namen auch irgendwas mit Frauen und erklären irgendwie Women's Planning oder irgendwie so. Ich glaube, so heißt es, ja. Ich hätte zuerst gedacht, dass es sowas wäre wie Femsplainers hier von Christina Hoff Sommers und so. Aber nee, es ist, ich habe mir zwei, drei Folgen angehört, es ist nur der übliche Kram halt so. Und dass die CDU natürlich und Junge Union total toll ist und voll der gute Ort für die jungen Leute und so. Also halt so parteipolitische Jugendgewinnung und Frauen sind ganz wichtig und also sie nehmen es halt wirklich wörtlich, also sie hocken sich echt nur mit Frauen dahin und lassen die halt erzählen, wie toll sie sind und wie toll das alles ist und dass es überhaupt das Allerbeste ist und so weiter und so fort mit den Frauen und dass man die braucht und dass man davon nie genug kriegen kann und dass es unbedingt alles notwendig ist und so, also ja. Leider, ich habe ja schon gedacht, eventuell die Konservativen, weil das ja in Amerika schon teilweise so ist, dass da auch mal ein bisschen Dinge hinterfragt werden von dieser ganzen Epipura, alles muss sich ändern und die Männer sind alle scheiße und wenn wir die überwunden haben, dann wird die Welt besser oder so Geschichte. Aber da wurde ich dann leider enttäuscht. Ah, naja. No difference between CDU and SPD anymore. Analysis of state party manifestos indicates slightly more moderate positions of CDU/CSU on economic and societal policies over time, but no convergence. Also die haben die Manifestos, also die Wahlerklärung mit dem, was sie zur Wahl antreten, haben sie sich angeguckt und das haben sie analysiert. Und ein bisschen ist eine Gleichheit da, aber ist noch kein kompletter, also keine Convergence, kein Überlappen. Also da habt ihr es. Wissenschaft. Ist Divorce contagious? Wenn sich ein Freund von euch trennt in der Ehe, ist eine 75% erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass man selber sich trennt und ein Freund von einem Freund macht die Wahrscheinlichkeit 33% mehr wahrscheinlich. Also wir sind halt doch soziale Tiere. Also ja, das war's auch schon. Ist auch ein älterer Artikel von 2013. Ja, hier geht es um Mutterschaftsurlaub. Da gab es auch einen Arbeitsgerichtsprozess in Frankreich, glaube ich. Und dem Vater, der wollte Mutterschaftsurlaub haben wie seine Frau oder ja, zumindest das ziemlich gleichgerecht wäre oder so. Und das ist jetzt dann bis vor den Europäischen Gerichtshof gegangen und die haben gesagt, so ganz prinzipiell nicht so, sondern den Müttern würde da irgendwelche Nachteile praktisch mit gut geschrieben oder ja, wie soll man sagen, ausgeglichen so. Ich habe mich jetzt zwar gefragt, was für Nachteile die da haben kann, was er nicht hätte, aber okay. Das ist jetzt dann, wie gesagt, zurückverwiesen worden an Frankreich. Die sollen das nochmal entscheiden, so ganz so. Ja, was sie da im Endeffekt geschrieben haben, ist, dass die besondere Bindung halt von der Mutter und dem Kind in den ersten Tagen da irgendwie halt nicht vom Mann irgendwie wäre und deswegen. Ein Jahr ungefähr, ne? Gibt verschiedene wohl, sind 6 Wochen Urlaub. Ja, ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden, aber es ging, also die hatten das auf jeden Fall so geschrieben mit dieser Bindung halt. Und das wäre halt nicht dasselbe und deswegen könnte man das auch ruhig unterschiedlich handhaben dann. Ja, für 6, 8 Wochen, vielleicht 3 Monate oder so. Okay, so wird das doch bei uns auch gehandhabt. Aber dann danach das Jahr da drauf. Den Urlaub, den man dann praktisch unbezahlt nehmen muss, den sollten wir da eigentlich auch kriegen. Wenn du jetzt so ein Ding im Gesetz hast. Ja, unbezahlten Urlaub kriegen die bestimmt auch. Kann auch kündigen. Ja. Dann ging es schon. Oder es ging um den Mutterschaftsurlaub im Prinzip. Ob du jetzt die ersten 6 Wochen dabei nimmst oder das ganze Jahr, dann praktisch plus 6 Wochen. Ja, ist gut. Wir haben es beide nicht ganz richtig verstanden und deswegen brauchen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden. Schottischer Kiltträger. Ja, das ist ja so eine Meldung, die kommt auch mal alle paar Jahre wieder raus, dass einer mit Kilt, ein Schotte, sich darüber beschwert, dass ihm dauernd unter den Rock fotografiert wird. Also das ist ja bei uns auf jeden Fall verboten, unter den Rock zu fotografieren, wohl jetzt demnächst oder schon, ich weiß nicht genau. Ja, in diesem Jahr, ja. So ein gewisser Typ hat auch einen Shitstorm deswegen abgekriegt, weil er sich dazu geäußert hat. Mit dem Daumen, oder? Und ja, genau, so ein Daumengesicht. Und, ja, Jahre mal auf dem Plan, dass die Schotten, dass da gewisse schottische Kühlträger sich auch eben beschweren. Also hier steht drin, dass das in Schottland bei den Frauen schon seit Jahren irgendwie verboten ist und ja, die bei den Männern wahrscheinlich nicht und also geht hier nicht ganz draus hervor. Aber auf jeden Fall passiert das wohl häufiger, dass sie das irgendwie wissen wollen, ob die da drunter unter ihrem Rock was anhaben und das natürlich die Männer nicht so angenehm finden. Jo. Da kann man nichts drunter, kann man gar nicht ohne was drunter laufen oder so. Ja, und das hier ist irgendwie so eine Stellungnahme von so einer britischen Organisation. Ich denke mal, so eine Turf-Organisation, denn darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Die haben sich hier geäußert zu diesen Anträgen von den Grünen und von der FDP wegen transsexuellen Gesetzänderungen. Und komme halt zu dem Schluss, dass dadurch, dass man da einfach selber erklären kann, ob man jetzt eine Frau ist oder nicht, dann Frauen und Mädchen gefährdet wären, meinen die halt. Und das geht wahrscheinlich dann um so Sachen wie Umkleidekabine oder so, dass sie dann da, oder Toiletten, diese ganze Geschichte. Also ich habe auch eigentlich keinen Bock, das jetzt groß zu drüber diskutieren, aber das hat uns ein Zuschauer hat es gezeigt und ich wollte es einfach mal mit reinnehmen. Ich fand das ganz interessant, ich habe das gelesen. Ja, aber es ist auch Meinung im Endeffekt. Ne? Also die meinen das, dass das dann irgendwie die Leute da irgendwie gefährdet sind und so. Das kann ja sicherlich auch so sein. Also die meinen vor allem, dass die Geschlechteridentität damit abgeschafft wird und da an den Geschlechteridentitäten aber auch Gesetze und so weiter festgemacht werden. Ja, das ist auch richtig, ja. Aber das meinen ja auch nicht nur die. Also, aber okay. Das, worauf sie halt hinaus wollen, ist halt dieses Ding mit, wie man hier schon sieht, an diesem Women's Human Rights Campaign. Und ich denke mal, ich weiß nicht, wer die eingeladen hat. Ich würde mal auf AfD tippen. Und die werden sich da wahrscheinlich so eine Organisation halt rausgesucht haben, die diese Meinung halt vertreten. Ist ja auch in Ordnung, ne? Also wie gesagt. So zur Not. Aber ja, Women's Human Rights Campaign. Damit ist es aber auch schon zusammengefasst. Das ist wichtig. Ja, Bundestag beschließt Plastiktütenverbot. Ich habe irgendwo auf Twitter gelesen, dass der Umweltabdruck, CO2-Abdruck von Plastiktüten besser ist wie der von Papiertüten beziehungsweise Stofftüten. Ja, aber hier geht es ja jetzt auch irgendwie nicht um Plastiktüten generell, sondern nur um diese kaum was tragen, diese ganz leichten. Nee, die, wo kaum was tragen, die sind explizit weiterhin erlaubt. Es sollten die verboten werden, die zum Einkauf nach Hause tragen, verwendet werden. Also. Da habe ich mich aber komplett verlesen, weil ich habe das ja nicht so gelesen. Okay, bis es regnet. Also die leichten für Obst, die soll weiterhin für den Transport von Gemüse verwendet werden. Das ist auch so verstanden, glaube ich. Ja. Okay, genau. Ja, habe ich mich wohl verlesen, weil du hast recht, das steht hier wohl so. Okay. Ja, dann habe ich mich verlesen beim Aufklappen. Ja, und die Umwelthilfe meinte, dass es aber nur 1% von Plastikmüll ausmacht und dass man andere an anderen Stellen ansetzen sollte. Also, ja. No, dieses hier werde ich jetzt nicht, da werden wir jetzt nicht groß reinlesen. Es geht nur darum, dass es das halt gibt. Das ist die Webseite von Hamburg, hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit, der sich hier in diesem wie ein Faktencheck aufgemachten Post auf der offiziellen Webseite von denen mit einem Artikel befasst, der halt eben super Grundrecht Datenschutz Fragezeichen hieß, aus dem Hamburger Abendblatt und halt eben speziell diese Corona-Datenschutzregelungen von Hamburg im Speziellen sich halt angeguckt hat, weswegen die halt hier drauf reagieren. Und das, also könnt ihr euch durchlesen, ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, es geht auch eigentlich nur darum, dass es das gibt, weil jetzt kommen wir nämlich zu dieser Reaktion hier. Also der Herr Kelver, der Bundesdatenschutzbeauftragte, der hatte das nämlich retweetet mit wunderschön, hat er dazu geschrieben. Und daraufhin haben sich hier diese Journalisten hier unterhalten. Zum Beispiel dieser Herr Widu Wild, der schreibt, weiß man von anderen staatlichen Institutionen, die in Pressemitteilungen Journalismus in Anführungsstrichen auseinandernehmen und sind dafür und sich dafür gegenseitig beklatschen. Und dann hieß es hier, und ich sehe da ein Meinungsbeitrag vom Abendblatt, aber kein Journalismus, meint hier der Herr Herrmann. Und dann antwortet er mit, Meinungsbeiträge sind Journalismus. Und dann kommt die Frau Wiegard vom NDR und sagt, es ist aber keine Meinung, was der stellvertretende Chefredakteur des Abendblatts schreibt, sondern einfach falsch. Ärgerlich nur, dass der nächste Journalist, der in Anführungsstrichen Corona und Anführungsstrichen Datenschutz googelt, jetzt noch mehr uninformierten Schwachsinn zum Abschreiben findet. Und dann sagt dir der Herr Widu Wild, auch falsche Meinungen sind Meinungen. Bauen wir gerade Artikel 5 ab, wie ein Bierzelt nach dem Oktoberfest. Und Frau Wiegard sagt, falsche Meinungen gibt es ja gar nicht. Es sind aber solche, die kein Fundament haben, auf dem sie beruhen. Und jeder auch eine, in Klammern, machtlose Behörde, darf das richtig stellen, die Meinungsfreiheit ist dadurch nicht verletzt und schon gar nicht abgeschafft. Also ich fand einfach dieses, was, wo man normalerweise immer irgendwie meint zu wissen, ne, welche Meinungen zu weit gehen, das hatten wir ja vorhin halt auch schon. Ich habe das jetzt hier einsortiert, weil es gleich noch mehr Corona-Krempel gibt. Und hier sind sie dann jetzt der Meinung, dass die Meinung doch eine Meinung ist und dass man das braucht und dass es egal ist, wenn man das dann irgendwie weiß, dass das nicht stimmt und so weiter und so fort und ob das dann die Leute googeln und ja, fand ich einfach ganz interessant, so Austausch zwischen Journalisten mal in einem anderen Kontext, wo sie es dann wieder anders sehen. Ja, ist halt alles nicht so eindeutig, ne? Mhm. Passau, ab morgen bis nächsten Freitagabend allgemeine Ausgangsbeschränkung. Verlassen der eigenen Wohnung nur noch aus triftigen Gründen erlaubt. Polizei kontrolliert. Ausnahmslose Maskenpflicht bei Versammlungen in Passau. Sie darf auch nicht mehr zum Essen, Trinken und Rauchen abgenommen werden. Treffen höchstens für 60 Minuten, maximal 10 Personen. Fand ich irgendwie einfach schickig. So. Für DDR 2.0. Also. Allgemeine Ausgangsbeschränkung, wow. Jo, dass sie das erleben dürfen. Ja, und hier haben wir den Beschluss vom 25., der ja lange erwartet wurde und wie es niemanden überrascht hat, wurde erstmal beschlossen, dass die Maßnahmen bis zum 20. Dezember jetzt erstmal weitergeführt werden und bestimmte Sachen auch bis zum 1. Januar. Hat ja niemanden wirklich überrascht, aber ein paar Sachen habe ich dann doch noch rausgepickt, die nochmal extra erwähnenswert sind, weil sie hier drin stehen nochmal explizit. Zum einen, generell gibt es ja immer die Empfehlung, dass man 14 Tage Quarantäne machen soll, sollte man mit Infizierten Kontakt gehabt haben. Und hier wird jetzt festgelegt, Bund und Länder kommen überein, das Zeitintervall der häuslichen Quarantäne grundsätzlich einheitlich auf im Regelfall 10 Tage festzulegen. Das ist ja schön, ein bisschen weniger. Ja, also Rosinenpickerei hier. Ne? Sitzplatzkapazität bei der Deutschen Bahn wird um über 20 Millionen Platzkilometer pro Tag erhöht, was auch immer das heißt, um noch mehr Abstand zwischen den Reisenden zu ermöglichen. Das ist auch positiv. Dann gibt es eine Sozialgarantie 2021, die auch verlängert wird, bis in den Januar 2021 hinein. Die Sozialversicherungsbeiträge sollen bei maximal 40% stabilisiert werden und die darüber hinausgehenden Finanzbedarfe sollen nochmal in einem Sonderbundeshaushalt festgelegt werden bis zum Ende des Jahres. Dann alle Personen aus der sogenannten vulnerablen Gruppe, das Wort hatten wir vorhin schon mal, vulnerabel, seltsames Vokabular, also Alte und Leute mit Vorerkrankungen, sollen 15 Masken im Dezember bekommen von der Bundesregierung. Da bin ich ja mal gespannt. Und alle Leute, die in Altersheim sind, sollen für den Monat Dezember 30 Schnelltests bekommen, einen pro Tag, dass sie sich dauernd testen lassen können. Und die Überbrückungshilfe Nummer 3 für die Wirtschaftsbetriebe, die jetzt unter den Schließungen leiden, die wird verlängert. Also alles wird verlängert. Allerdings wird Überbrückungshilfe, die sollte eigentlich nur bis Mitte Januar gehen, die wird jetzt bis Mitte 2021, also bis Juni 2021 verlängert. Und eine Überbrückungshilfe 4 wird noch beschlossen werden, wahrscheinlich bis Ende des Jahres. Also kommt dann nochmal ein Hilfspaket. Und ja, das war's. Und ansonsten die Hauptpunkte wie Weihnachtsferien ab dem 19. bundesweit und die Empfehlung, dass man mit maximal 10 Personen feiern will, ist ja klar. Muss man ja nicht extra nochmal sagen. Ja, die Corona-Studie der Woche. Diesmal geht's um die Katzen. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da ist eine lustige Grafik. Die wirst du direkt erkennen. Das ist ein ganz schönes Bild. Im Endeffekt wurde hier ein Test gemacht mit den Katzen. Genau, das ist die Grafik. Und es stellt sich heraus, dass Katzen den Coronavirus übertragen können, aber nicht unbedingt selber daran erkranken. Und deswegen nicht alle Tests, die an den Katzen durchgeführt wurden, da gibt es ja unterschiedliche Testmöglichkeiten, halt zu sinnvollen Ergebnissen geführt haben, was das angeht. Ja, also die Katzen sind auch nicht mehr sicher, habe ich ja schon prognostiziert, bald geht es an die Haustiere ran, aber wir gucken ja hier immer ganz gerne bei den Studien auf die Methodologie und wichtig ist immer die Bezugsgruppe und die sogenannte N-Zahl. Und N ist hier insgesamt 10, also es wurde mit 10 Katzen insgesamt getestet. Und wunderbar. Richtig schöne Basis. Also ich glaube, man muss sich nicht unbedingt Sorgen drum machen. Ich glaube auch nicht wirklich. Ja. Ja, Covid und Datenschutz hatten wir ja vorhin schon mal. Und hier geht es jetzt im Endeffekt, das ist eine Auswertung von einer staatlichen Regulierungsbehörde aus Australien. Das ist einfach mal exemplarisch. Da steht im Endeffekt, ist herausgekommen, dass die Daten von den Corona-Rückverfolgungssachen halt in den Datenbanken gelandet sind, die die 6 Geheimdienste von Australien halt auch immer abfragen und regelmäßig speichern und spiegeln und auswerten und deswegen im Endeffekt die Daten, im Endeffekt die Abwägung war halt, soll jetzt die Kapazität von den Geheimdiensten eingeschränkt werden, dass sie diese Daten nicht im Zuge ihrer normalen Fangnetzaktivitäten nicht sowieso mit aufsammeln würden? Irgendwie sollen diese Aktivitäten eingeschränkt werden oder soll man die einfach abgreifen und hinterher rausfiltern? Ja, das ist jetzt so die Empfehlung, dass man so damit umgehen könnte in Zukunft. Ja, weil es ist ja wichtig, diese Daten zu erheben, aber es gibt ja Gesetze dagegen, dass die Geheimdienste diese Daten nicht verwenden dürfen. Aber es gibt ja auch Gesetze, dass die Geheimdienste alle Daten lesen und speichern und auswerten dürfen. Und ja, das einfach mal exemplarisch, wie Australien damit umgeht. Und ich weiß jetzt nicht, wie es hier genau in Deutschland behandelt wird. Ja. Und hier haben wir Corona und die Nachrichten. Die Verengung der Welt, das ist publiziert, also das ist quasi eine, in Anführungszeichen, Medienstudie. Aber ich würde eher sagen, es ist ein Essay, aber es ist an sich lesenswert. Nicht viel Überraschendes drin, aber doch ganz interessant. Und ja, hier wurde halt anhand von verschiedenen öffentlich-rechtlichen Nachrichtenformaten die Corona-Berichterstattung ein bisschen ausgewertet. Um hier ein bisschen was daraus zu zitieren, ja, was den Sendungen auf der Grundlage der Analyse der Weltmodelle in jedem Fall attestiert werden muss, ist, dass ihnen aufgrund sowohl ihrer dramaturgischen Struktur als auch ihrer Bildauswahl eine Tendenz zur Redundanz und damit vor allem zur Krisenerhaltung inhärent ist. So, also in dem Stil ist das Ganze geschrieben, ja, also deswegen meine ich das auch eher ein Essay als irgendwie eine wissenschaftliche Ausarbeitung. Und ja, es geht im Endeffekt darum, dass die Berichterstattung darauf ausgelegt war, die Krise am Laufen zu halten und ja, halt die politische Marschrichtung der Politik halt zu konsolidieren, wie es hier drin steht. Ja, also wenn die Moderatorin die Fragen nach der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Einschränkung der Grundrechte stellen, so sind diese Fragen jedoch im Prinzip als rhetorische Fragen zu verstehen, deren Beantwortung von Politikern einerseits und innerhalb der redaktionellen Berichte andererseits die ideologische Marschrichtung der Politik konsolidiert. So, ja, also einfach nur ein Bericht, dass die Informationen nicht im Mittelpunkt standen, sondern halt, ich sag mal, die Krise auszuschlachten auf der einen Seite und andererseits regierungsfreundlich zu berichten, sag ich mal vorsichtig. Ja, habe ich auch so ungefähr empfunden. Ja, und hier dazu einfach nur, wenn du auf Seite 24 gehst, da ist eine schöne Grafik dazu. Das ist eine Studie, die hatten wir letztes Jahr schon mal. Da geht es um die Medienlandschaft von öffentlich-rechtlichen und privaten Nachrichtensendern in Deutschland und in verschiedenen anderen Ländern, von der Oxford Institute, vom Oxford Institute Nachrichten Think Tank, sag ich jetzt mal. Genau, das ist die Studie. Und ja, mit dem im Hinterkopf, was vorhin in dem Essay drin stand, wenn wir hier sehen, wir sehen hier mehrere Kreise und die Nachrichtenagenturen und ja, wie ein politisches Spektrum auf einem, das politische Spektrum auf dem Koordinatensystem abgebildet und die Kreise deuten halt ungefähr das Publikum oder die, also die politische Meinung des Publikums an. Wir sehen hier in Deutschland haben wir eine sehr starke Spaltung zwischen den öffentlich-rechtlichen Sendern, die fast komplett auf der linken Seite des Koordinatensystems sind, und NTV und RTL sind weiter rechts auf der Seite und es gibt kaum Überlappung. Ja, also es kommt mir tatsächlich nicht so vor, wenn ich mir die Nachrichtenberichterstattung zumindest angucke. Ich weiß nicht, wo die Unterschiede groß sind, aber okay, das ist ja auch eine Studie, die, glaube ich, von 2016 bis 2018 den Zeitraum abgedeckt hat. Ja, aber fand ich schon interessant, vor allem im Vergleich mit verschiedenen anderen Ländern, wie es dort aussieht. In anderen Ländern gibt es halt viel mehr Überlappungen zwischen den Nachrichtenagenturen. Audience, Griechenland, ja, ist die große Ausnahme, wie man sieht. So, geht um die Zuschauer oder so, ne? Bitte? Es geht um die Zuschauer. Ja, ja, also es geht um die politische Neigung der Zuschauer jeweils. Hm. Na, ja, ja, das sind damals. Okay. Tja. Gut, weiter geht's mit Brexit. Ja, der Brexit, die Verhandlungen laufen ja immer noch theoretisch auf dem Papier, aber ich glaube nicht mehr, dass sich da noch großartig was tun wird. Das heißt, es wird ein sogenannter Hard Brexit kommen. Ja, und hier haben wir einen Artikel von Ernst & Young, der für Unternehmen nochmal zeigt, okay, wenn jetzt der Hard Brexit kommt, das sind nochmal die Punkte, wo ihr genau drauf achten müsst. Da geht es halt um Zollangelegenheiten, hauptsächlich beispielsweise darum, dass man bei Importwaren darauf achten muss, wenn man aus England jetzt was importiert beispielsweise, egal ob es jetzt noch ein Abkommen gibt oder es kein Abkommen gibt, wenn die Fertigungstiefe in England nicht hoch genug ist, kann es halt sein, dass man es trotzdem verzollen muss, wenn es nach Europa eingeführt werden muss. Das ist eine Sache, die Unternehmen beachten müssen. Dann müssen halt Unternehmen beachten, dass neue langfristige Verträge mit Zollen Logistikdienstleistern geschlossen werden müssen, ja, weil die sehr viel höhere Kosten haben werden, sollte der Brexit kommen, was relativ deutlich ist, dass es jetzt passiert. Und dass man sich nicht unbedingt darauf verlassen sollte, dass es ja noch Übergangsfristen gibt und Übergangsregelungen bis Mitte 2021, egal wie die Verhandlungen ausgehen. Ja, und dass man besonders darauf achten soll, selbst wenn man gar keine Geschäfte mit Großbritannien hat, dass man halt auch Zulieferer hat, die davon betroffen sein können. Und dass es halt, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man Handel mit anderen europäischen Ländern betreibt, muss man immer darauf achten, wie die Fertigungstiefe aussieht. Ja, wenn man was aus Griechenland beispielsweise importiert und die haben mehr als die Hälfte der Teile aus Großbritannien importiert vorher oder aus einem anderen Land, dann kann es halt sein, dass halt zollpflichtig werden muss. Ja, also es sind halt sehr viele Detailsachen. Wer ihn das noch interessiert, der kann sich das noch weiter angucken. Aber man merkt schon, es geht, das Große, groß verändert sich nicht viel. Ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, egal wie das Ganze ausgeht, die Unternehmen stellen sich um und die haben jetzt 2 Jahre Zeit gehabt, dass das meiste läuft. Und jetzt gibt es noch ein paar Detailfragen, auf die man noch achten muss. Aber egal wie das mit den Verhandlungen ausgeht, die Welt wird nicht untergehen und das Geschäft wird an sich genauso weiterlaufen wie vorher. Und hier das einfach nur als Beispiel für Privatpersonen. Das ist die Webseite von der britischen Regierung. Nun geht es darum, wenn man nach Großbritannien reisen möchte oder in Großbritannien arbeiten möchte oder in Großbritannien arbeitet und ein EU-Bürger ist. Kurz gesagt, es ändert sich im Endeffekt nichts. Es ändert sich auch nichts im Januar und es ändert sich nichts bis Juni 2021. Alles bleibt ganz genau gleich wie vorher. Und ja, in der Zwischenzeit gibt es dann verschiedene Regierungsprogramme, wo man sich bewerben kann, wenn man halt nicht innerhalb von diesen 6 Monaten seinen Status ändert oder länger in Großbritannien bleiben möchte, dann gibt es auch EU-Settlement-Schemes beispielsweise, wo man dann die britische Staatsbürgerschaft beantragen kann oder ein längeres Visa beantragen kann und generell auch dann nach den 6 Monaten von dieser Übergangsfristzeit, wenn man nach Großbritannien reisen möchte, um sich London anzugucken, darf man auch einfach nach Großbritannien reisen und sich dort 6 Monate aufhalten, wie man lustig ist, egal ob es jetzt einen Brexit-Deal gibt oder nicht. Ich würde einfach mal sagen, ach ja, und generell, alles, was man aus Großbritannien bestellt, unter 1.000 Euro ist sowieso zollfrei, egal ob es jetzt einen Brexit-Deal gibt oder ob es ein Hard-Brexit ist. Also es ändert sich nicht viel. Nur ihr müsst weiterhin darauf achten, wenn ihr mit einem Haustier reist, dass ihr das vielleicht nochmal extra beantragen müsst, ob das geht oder nicht. Ja. Und hier haben wir nochmal den Gesetzestext vom EU-Parlament, das beschlossen hat, dass wenn man sich nicht an die Rechtsstaatlichkeitsregeln hält, beziehungsweise in diesem Rechtsstaatlichkeitsbericht ein schlechtes Zeugnis erhält, dass man dann ausgeschlossen wird von bestimmten EU-Programmen. Und das bedeutet, dass man in bestimmten Komitees keine Vertreter mehr hinsetzen darf, dass es da dann eine Empty Chair Policy gibt. Ja, also nehmen wir einfach mal den aktuellen Fall, dass Polen und Ungarn dann in irgendwelchen Entscheidungsgremien auf EU-Ebene dann keine Vertreter mehr entsenden dürfen, sondern dass der Stuhl dort leer bleibt. Heißt, die dürfen auch nicht mit abstimmen. Dass die keinen Zugang mehr zu Refinanzierungsmitteln der Europäischen Investitionsbank hätten und keine EU-Mittel mehr aus Agrarsubventionen bekommen. Dass die generell einen Stopp bei allen Payment Systems bekommen. Das heißt, dass die beispielsweise auch nicht irgendwelche Target-Forderungen oder Target-Überweisungen tätigen dürfen. Ja, Das geht schon langsam ins Territorium von Sanktionen. Nicht nur in Richtung von, ihr kriegt EU-Fördermittel nicht. Ja, schon ziemlich hart. Und das Ganze halt beschlossen, ab 1. Januar 2021 greift das. Und da muss man halt wirklich sagen, Polen und Ungarn sehen sich da halt ein bisschen angegriffen, weil das ist eindeutig auf die gemünzt. Muss man so sehen. Auch wenn man sich die Details nochmal anguckt, die halt in diesem Gesetz drin steht, welche expliziten Sachen gemacht werden dürfen und welche expliziten Sachen auch total ausgenommen sind. Ne, alles, was irgendwie Energie angeht, dass man sagt, okay, Polen darf jetzt nicht mehr Gas durchleiten für die Europäische Union oder sowas. Das kommt dann natürlich nicht vor. Ja, naja. Gruesome UK forecast lay bare costs of coronavirus crisis. Wenn man etwas runterscrollt, sieht man ein paar hübsche Graphen, dass es UK nicht so gut geht. Wobei halt auch der Brexit-Deal, how a hard Brexit would add to economic woes, der macht es nochmal schlimmer. Also wenn du noch ein bisschen weiter runter scrollst, ist, glaube ich, die dritte Grafik. Da sieht man, dass viel strukturelle Arbeitslosigkeit entstehen wird. Und noch ein bisschen weiter runter. Und bei Economic Forecasts bin ich mir immer so, ja, wir haben ja selbst Probleme zu schätzen, wie groß das Bruttosozialprodukt vor 2 Jahren war. Wie das jetzt genau mit den Vorhersagen ist, sehen wir dann mal so. Also ich bin mir da einfach immer nicht so sicher, wenn ich so einen Forecast sehe. Aber es sieht natürlich auf der Grafik furchtbar aus. Also ja, da habt ihr es. Also, ja. Debunking 7 common criticisms of Austrian economics. Austrian economics is not empirical. False. Austrian economic theory is not related to the real world. False. Austrian economic theory cannot explain phenomena in the real world. False. Austrian economics cannot explain why people act. False. There is no way of telling if Austrian economic theory is accurate. False. The Austrian economic is idiosyncratic take on economics. False. Austrian economics is ideological. False. Österreichische Schule, beste Schule. Keynesianer. Was bedeutet das jetzt? Nochmal für die Deutschen. Nein, das muss man sich in Ruhe durchlesen. Das ist ein bisschen trockene Theorie, aber mir gefällt's. Es ist so ein bisschen Metakram. Also, ja. Ja, hier haben wir einen Kommentarartikel von der New York Times, wo es um die Verschwörungstheorie vom Great Reset geht. Ne, weil den Great Reset, den gibt es ja gar nicht. Ja, und die erwähnen zwar in einem Artikel, dass es natürlich da mehrere Treffen gab in Davos vom World Economic Forum und dass es das quasi eine Vortragsreihe vom World Economic Forum ist, wo es darum geht. Ja, aber die sagen halt, allerdings wird das ja immer nur im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestellt und dass der Coronavirus nur fabriziert worden sei, um diesen Great Reset durchzusetzen. Also. Und ja, das ist einfach nur interessant, weil ich ja immer noch an diesem Buch Covid-19, The Great Reset vom World Economic Forum weiter arbeite. Das ist wirklich nicht angenehm zu lesen, kann ich jetzt schon sagen, dass es keine Leseempfehlung ist, weil es verleitet doch zu verschiedenen anderen Büchern, dass man die lieber liest. Aber dass dieser Schwab vom Economic Forum, dass der diese Geschichte von seinem Great Reset bei jeder möglichen Gelegenheit irgendwie auspackt, das hat der von Science Files auch geschrieben. Ja, das ist ja auch so. Das ist ja auch ein Programm, also da gibt es ja mehrere Bücher. Es geht um die vierte industrielle Revolution und um den Great Reset. Hm. Und das ist ähnlich wie die UN Agenda 2030, weil einfach gesagt wurde, okay, diese ganzen Sachen, wo wir geplant haben, das ist jetzt halt die Agenda für bis 2030, bis dahin setzen wir das um. Da gibt es jetzt halt durch diese Corona-Krise die Chance, diese ganzen Ziele, die organisch entwickelt bis zum Jahr 2030 gedauert hätten, jetzt schneller umzusetzen und quasi schneller voranzuschreiten. Und das ist dieser Great Reset. Der hängt halt sehr, sehr viel mit dieser industriellen Revolution zusammen. Mhm. Und da sind die populistischen Stichworte, sage ich jetzt mal, Verdrängung von Arbeitsplätzen durch Automatisierung auf der einen Seite und bedingungsloses Grundeinkommen auf der anderen Seite. Ja, es geht da wirklich schon um solche Themen. Und ja, aber ich habe mich durch das Buch immer noch nicht durchgekämpft. Und deswegen wollte ich da noch keine umfassende Rezension zu geben. Aber dass das nicht ein Themenprogramm ist, was halt international von Politikern auch aufgegriffen wird, das ist, das finde ich halt sehr lustig, dass die New York Times halt sagt, ach, das ist alles Blödsinn, da braucht ihr gar nicht drüber nachzudenken. Obwohl auf der anderen Seite in der New York Times ja auch Artikel genau über dieses Thema in dem Zusammenhang sehr viel propagiert werden, dass es ja alles gut ist. Naja, fand ich sehr lustig. Ja, und so. Der war nicht von mir, der Artikel. Tichy, was der Great Reset bedeutet, also da geht Tichy ein bisschen drauf ein, was man denn machen möchte. Also in Schwabs Beitrag ist eine kreisförmige Transformation Map Projekt Landkarte für den großen Neustart integriert, die mehr als 50 Einzelthemen enthält, drapiert um die 7 Schwerpunkte, die ökonomische Erholung gestalten, die 4. industrielle Revolution nutzen, regionale Entwicklung stärken, globale Kooperation wiederbeleben, nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln, die Gesundheit der Umwelt wiederherstellen, soziale Verträge, Fertigkeiten und Jobs neu entwerfen. Die Einzelthemen listen alle Gesellschaftsbereiche auf, von der LGBTI-Inklusion und strukturellem Rassismus über Global Governments, die kooperative multilaterale Gestaltung der Globalisierung und die Zukunft der Mobilität bis zum Zustand der Ozeane. Der Begriff der Great Reset im Mittelpunkt des Kreises lässt sich vom User flexibel durch die Begriffe am Rand bzw. andere Suchwörter ersetzen. Also der Artikel, der geht halt generell auf den Great Reset ein, was gemeint ist, ob das jetzt gut ist, ob das schlecht ist, was man davon halten könnte. Dies lässt darauf schließen, dass es bei dem Konzept der Great Reset, das von einem Ansatz her einzelne Länder eher in den Hintergrund treten lässt, nicht nur um die intellektuelle Frage geht, welche sozial-ökonomischen Kriterien das Modell des sanften neuen Kapitalismus entspricht. Es geht im Hintergrund auch um die künftige Umverteilung kulturell-politischer Macht und den politischen Ideenkampf für Menschenrechte, Minderheiten, Migranten, die schwarze, nicht weiße Weltbevölkerung. Ich sehe halt bei The Great Reset zumindest die Gefahr, dass man irgendwie die 4. industrielle Revolution und halt die neuen Entwicklungen, die sich auftun, dass man an die Rentenkassen und sichere Investitions ran will und dass man da mit Ländern besser kooperieren will, dass man einen besseren Fonds aufmacht und dass man einfach Rentengelder abgreifen will. Das sehe ich, aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Also. Ja, aber das ist sehr lustig, dass du das sagst, weil das haben die Repräsentanten der letzten G20-Sitzung mehr oder weniger auch so gesagt. Das ist im Endeffekt das Deklarationspapier, wo da über die Beschlüsse von der Sitzung gesprochen wurde, welche internationalen Programme gerade laufen, welche neu aufgelegt werden. Und hier geht es einerseits hauptsächlich um Corona, aber andererseits geht es auch um ein internationales Debt Relief Programm, was im Hintergrund jetzt seit einigen Monaten läuft, wo halt internationale Zahlungsziele verlängert wurden von 6 Monaten auf so lustige Zahlen wie 15 bis 30 Jahre. Wow. Ja, das ist ordentlich. Ja, und da gab es auch einen Zwischenbericht, wie das Programm läuft. Es ist bis jetzt, keine Ahnung, zu 30% oder so von der angestrebten Summe von, was war das, irgendwie 26 Milliarden oder irgendwie sowas, an einem Sammelsurium von Entwicklungshilfekrediten und einfach Wirtschaftsinvestitionskrediten mit Bürgschaften von Staaten, ja, 30% oder 35% haben die jetzt schon umgesetzt und den Rest wollen die halt in den nächsten 6 Monaten, bis das nächste Treffen, glaube ich, stattfindet halt. Ja, und dann gibt es den nächsten Bericht. Ja, und einfach auch nur lustig, weil die ganzen, das Ding liest sich halt sehr ähnlich wie das Buch The Great Reset, weil halt die Talking Points alle sehr ähnlich sind. Es geht halt auch alles in diese gleiche Richtung mit dieses Schuldenrestrukturierungsprogramm, wie es ja genannt wird. Also nochmal, da werden Kredite, die halt teilweise Zahlungsziel von 6 Monaten, 2-3 Jahren maximal hatten, gestreckt auf 15 bis 30 Jahre. Ja, das ist schon wirklich sehr lustig. Das ist halt auch alles Teil dieser vierten industriellen Revolution. Und das hängt auch wieder mit diesem Great Reset-Programm zusammen. Weil das ist ja ein Programm, was ja in Davos mehr gespiegelt wird, als wirklich erdacht wird. Ja, da sind ja, mal hat man ja die Regierungschefs und die großen Industrielenker im Hintergrund, die gewisse Ziele verfolgen auf Policy-Ebene. Und das sieht man ja nur in Davos gespiegelt. Das ist ja nicht so, dass die Leute das sich da ausdenken und dann alle Leute das auf einmal tun. Ja, das wollte ich noch dazu sagen, weil man sagt, ja, die Great Reset ist alles Verschwörungstheorie und so. Ja, nee, das ist einfach, ne, die Agenda 2030 vorgezogen. Ja. Hier bitte auf die Seite 68 gehen. 61. Da haben wir eine wunderschöne Karte des Einflussesversuchs in Estonia von Russland, wie man versucht, mit russischer Kreml-Staatspropaganda Leute zu mobilisieren. Und wenn du halt Nachbar von Russland bist, dann hat halt Russland immer so ein spezielles Interesse innerhalb deiner internen Sachen, die halt verstanden gehen. Und das sieht man hier ganz gut, das Netzwerk. Also ich fand den Bericht ganz gut. Ich finde immer Russland die Aggression etwas aufgebauscht. Aber allerdings möchte ich halt mich auch daran festklammern zu sagen, es ist nicht so, dass Russland nicht auch mit auch Gründe angibt, warum man halt etwas skeptisch sein könnte, wenn die halt was machen. Also ja. Das war's auch schon. An sich der Report war sehr lesenswert. Ich wüsste ja gerne, was der Impressum-Club ist. Klingt lustig auf jeden Fall. Idee auf jeden Fall auch. Italien fordert den einzigen Ausweg. Deutschland muss mitmachen. Ja, hier fordert Italien, dass halt Schulden einfach erlassen werden. Also der Artikel ist eine Presseschau. Also man hat verschiedene Artikel, zitiert man, und einer davon: Nun wird von der italienischen Zeitung La Repubblica mit einem noch weitergehenden Vorschlag zitiert. Europa muss die Covid-Schulden annullieren. Zudem soll das System gemeinsamer europäischer Schulden auf Dauer installiert werden. BTO, der deutsche Finanzminister, hat das bereits zugesagt. Er will unbedingt die Umverteilung von Geld aus Deutschland in die anderen Staaten. Auch dafür sollen endlich die Reichen mehr Steuern zahlen. Wow. Christine Lagarde slammed the door on the idea that the European Central Bank could ride to the rescue of over-indebted Eurozone governments by cancelling the vast piles of their bonds it has brought. I don't even ask myself the question. It is as simple as that, because anything along those lines would simply be a violation of the treaty, the EZB president said in response to a question by a member of the European Parliament. Das ist sicherlich richtig, doch es gibt eine bessere und einfache Lösung. Wenn die Regierungen Schulden auf EU-Ebene poolen und bei Fälligkeit mit neuen Anleihen aus dem Pool refinanzieren und diese dann von der EZB gekauft werden mit langer Laufzeit, dann haben wir das gleiche Ergebnis. Vor allem dann, wenn die EU-Schulden nicht bei der Berechnung der Schuldenquote einzelner Staaten eingerechnet werden. Ja, go for it! Einfach Geld drucken. Fiskalische Verantwortung ist auch egal. Also und hier haben wir noch einen interessanten Artikel darüber, wie sich Indien verändert. Also was Modi mit der Demokratie in Indien macht. Also den sollte man in Ruhe lesen. Also ich habe zwar ein paar Zitate, aber der Artikel lässt sich schwer zusammenzufassen. Ja, lesenswerter Artikel. By ignoring African leaders, the West paved the way for chaos in Libya. A very well-written article which deconstructs the colonial mindset around the wars of humanitarian hawks and interventions which deliberately exclude certain stakeholders due to the allegations of being compromised while elevating the roles of armed dealers. Ein sehr guter Artikel, der die westliche Handlungsweise in Libyen kritisiert und halt aufzeigt, wie Afrika aus eigener Stärke heraus das anders hätte lösen können mit der Afrikanischen Union. Es zwar auch hätte Fahrradkette, aber angesichts dessen, was in Libyen passiert, ist es auf jeden Fall ein interessanter Artikel. Wakanda forever! Ja. Kissinger tells Biden to go easy on China. As Richard Nixon's National Security Advisor in 1972, Kissinger helped engineer the president's historic opening to China, but he managed that policy transition and as an outside advisor to every subsequent president in a way that arguably has produced America's greatest diplomatic failure and its most dangerous strategic miscalculations. Kissinger's operating personal style when interacting with powerful leaders has revealed in his conversations with the president on the Nixon tapes. It would be not surprising to learn that while he publicly praised Trump's disruptive approach, he also was assuring his Chinese interlocutors that the flattery was necessary to integrate himself in order to advocate a more pro-China policy. So Kissinger says a little trade pressure on Beijing was tolerable, but the Trump administration should have differentiated it from China's aggression in the South and East China Seas and against Taiwan, its undermining of US and international sanctions on North Korea, its theft of intellectual property from universities and research centers, its cyber attacks, its stepped-up espionage out of its consuls, its crackdown on Hong Kong, its cultural genocide against the Tibetans, actual genocide against the Uyghurs, its persecution of Christians, Falun Gong, and others who stray from devotion from the Chinese Communist Party. Yeah. Yeah. Und die Taliban hält sich nicht an Trumps Friedensabkommen. Das war es auch schon. Es ist ein riesiges riesiger Rucksack zum doch. Packen. Oh. Ja. Rise from Graves after Muskeling, okay. Ja, Zombie-Marder und Nerze. Nerze, ja. Jeder hat gedacht, es kann nicht mehr schlimmer kommen mit Corona, aber nee. Ja, erst hat man ja herausgefunden, dass diese possierlichen Nerze leider das Virus übertragen können, aber selber nicht dran erkranken, ähnlich wie die Katzen vorhin, die 10 Katzen. Ja. Aber hier reden wir nicht über ein paar Nerze, sondern Schätzungen zufolge mehrere Millionen, die jetzt schon getötet wurden. Und bis zu 15 Millionen sollen jetzt auf staatliche Anordnung getötet werden. Und da gibt es halt das Problem, dass die wieder auferstehen von den Toten. Und man weiß nicht so genau, warum. Langweilige Wissenschaftler sagen, das liegt daran, dass sie nicht tief genug begraben werden und dass halt die Gase sich ausdehnen und dann die Nerze halt wieder durch die Oberfläche nach oben poppen teilweise. Und vielleicht spielt es sich ja auch ganz anders ab. Ja, da hat irgendjemand auch nicht so abgedrückt, weil er dachte, wenn jetzt so viele Nerze weg sind, dann steigt ja wahrscheinlich der Preis des einzelnen Nerzes und dann tue ich mir mal eine Seite oder so. Die Pelzspekulanten, die stecken dahinter. So eine Art. Tja, ein Herz für den Nerz, würde ich sagen. Wäre ja eigentlich ein guter Zeitpunkt, um das einfach komplett einzustellen, weil Pelzmäntel sind fucking überflüssig. Die könnte man verbieten lassen, vielleicht. Ich muss mal Samira El-Wassila. Ja, komm, jetzt werden sie doch schon alle getötet. Was willst du denn noch? Die werden doch schon alle getötet. Sollen doch nicht also, getötet werden. Das ist doch das Ding. Wir wollen doch nicht, dass sie getötet werden. Die sollen. Ihr seid so gemein. Ihr Leben so gestalten können, wie sie möchten, ohne dass sie ständig von Hate verletzt oder in ihrer Existenz bedroht werden. Ich glaube, das Problem ist, die sind einfach nur weiß. Und deswegen können sie auch eher. Ja, Toten aber doch nicht alle. Es gibt ja auch Nox. Die müssen erwachsen werden. Nox aber, und Mox. Aber die da sind einfach nur weiß. A.K.A. privilegiert. Die sind white passing. Du weißt ja nicht, wo sie herkommen. Guck mal, die haben ja einen Migrationshintergrund, wenn die aus Dänemark kommen. Ja, das ist ja ein Privileg von denen, dass sie wieder aufstehen, auferstehen. Ja, aber die haben so süße Nasen. Ja, das ist nicht mehr so süß, wenn die ankommen und dein Gehirn essen wollen. Genau, Zombie. Wo landen denn die Nasen an dem Mantel? Wo sind die denn dann? In dem Zusammenhang kann ich den Film Zombiever empfehlen. Ja, das war die Weltraumaffen-Grusel-Hour. Nächste Woche stehen wir dann wieder auf. Fördert, was der freie Dienst zerschmettert, was hier schadet. Die gucken kein Frontal. Lasst euch nicht antirasieren. Sein Kuchen round my neck. Ja, wir hören uns im Corona-Monat Dezember. Ja. Ja, soll nicht im Januar immer die Grippesaison losgehen? Ich habe nichts gesagt. Tschüss. Macht's gut und lasst die Nerze in Ruhe. Haut rein, Leute. Schöne Woche euch. Lasst euch nicht gendern. Und kauft Miete pro Kopf. Und geht auf den Safe Space. Na, ich weiß nicht. Der Russe war schon so lange nicht mehr hier. Ha. Ich weiß nicht, ob wir das noch schildern sollten. Da muss er schon wieder mal selber kommen. Das stimmt wieder irgendwas nicht bei dem. Naja. Ist so viel. Die Hormone. Stimmt, wir haben Kulturmarxismus gar nicht gesagt. Zerschmetter den Kulturmarxismus. Heiderabad. Mit Nerzen. Ja. Der steht leider auch wieder immer auf. Ja. Dann müssen wir ihn tiefer vergraben. Kannst du mit neuen Leben. Ab in den Wald da. Also der Kulturmarxismus ist vieles, aber keine Katze, Mann. Mr. Peterson schaut sehr vorwurfsvoll in deine Richtung. Oh, okay. Ja.